Total pünktlich, wie immer. Um 6.10 Uhr hatten wir ja auch angekündigt, die Weltraumaffen. Schönen guten Sonntagabend. Schönen guten Tag, hallo bei der geistigen Brandstifter Wochenschau. Heute mit 12% mehr Kulturmarxismus wie üblich. Damit ist das wöchentliche Weltraum auf dem Bingo erfüllt. Schon in der ersten Minute. Nee, das hat noch keiner Adorno gesagt. Ach, verdammt. Naja, ab geht's rein hier jetzt. Wir haben vieles vor und wenig Zeit, es zu schaffen. Letztlich sein Linke, aber vor allem in allen Dingen naiv, gefangen in einem kindlichen Glauben an das Steuerbare der Welt. Das sage ich euch. Wer hat das gesagt? Ich. Oh. Wir stellen vor allen Dingen die guten Fragen. Ja, Aber etwas zum später Beispiel noch. ko über kognitives Privileg, weil wenn du intelligent bist, dann ist das ein Privileg, mit dem du geboren worden bist. Und das können wir nicht durchgehen Das lassen. habe ich jetzt Nee, eigentlich ich wäre da für so eine Art ausgespart, ja. Zwangslobotomisierung, dass man jeden Mal mit dem Hammer vom Kopf haut, der irgendwie Grundrechner hat kann. Ja. Ja. Und Blei verabreicht. Ja, Ins das ist Wasser. auch eine gute Idee. Okay. Also ich habe jetzt hier schon mal dieses Bild eingeblendet. Was für sich selber spricht. Genau. Das Also. schon rein sprachlich mir wehtut, weil da fehlt ein Für einfach. Was steht Oder da? wollen Sie die Milliardäre tauschen gegen Politik für ArbeiterInnen? Ich verstehe es nicht. Also was mich hier gerade verwirrt, ist, warum die nicht MilliardärInnen und Milliardäre schreiben. Es gibt Ja, weil nur die Frauen dürfen das Geld ArbeiterInnen. behalten. Die waren ja immer benachteiligt, deswegen dürfen die jetzt ruhig auch mal reich sein. Aber weißt du, willst du mir sagen, dass wenn da jetzt irgendwie Frauen Milliardäre wären, dass die da ignoriert werden? Ja, die Frau Quandt und die Frau Mohn können doch weiter. Die sind ja diskriminiert dadurch, dass sie Frauen sind. Also dürfen sie ruhig das Geld behalten. Also bin ich eigentlich relativ sicher. Aber Das was verwirrt mich auch mich. schon vorher im Vorgespräch irgendwie interessiert hat, was soll dieser Seemannsknoten da unten und was Ich habe bedeuten die keine Ahnung. Farben? Das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, wahrscheinlich. Nee. Also da Feigl ist jetzt gerade nicht hier, aber der würde protestieren. Aber also da ist mir Hammer und Sichel dann doch irgendwie lieber. Also dieser komische Knoten, das sieht echt. Ich keine Das ist Ahnung, der Alter. bunte Weißt Knoten der Vielfalt. du? Ja, weißt du, keine Ahnung, hast du schon einmal bezahlt euren Designer von? Weißt du? Schwarze Sieht nicht, das sieht wie eine Schlange aus. Das ist Ka aus dem Dschungelbuch. Die sozialistische Ka aus dem Dschungelbuch, die uns Das ist ein versucht zu Strick. hypnotisieren, damit wir MLPD wählen. Das ist ein Strick, der noch Schwarze nicht vollkommen. Das ist ein Strick, der noch nicht richtig geknüpft ist. Das kommt dann noch. Erst musst du sie wählen. Ja, auf Ja, jeden aber ich Fall. denke mal, Das 0,3% sind drin für die MLPD bei der Bundestagswahl, Knüpft oder? halt nochmal so ein bisschen dran an, an unseren Sonderstream vom, wann war das? Mittwoch? Mittwoch. Mittwoch, ja. Ja, halt eben die Frage, was ist, warum ist das alles Marxismus und so? Wie kommen wir da drauf? Also mir hat ja der Wahl-O-Mat bei der letzten Wahl die MLPD empfohlen zu wählen. Also. Hast du wieder besoffen den Wahl-O-Mat benutzt? Nein, ernsthaft, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, und es gibt ja diese progressiven Liberalen, die da auch meinen, sie müssen solche Sternchen überall nehmen. Ja, und für die ist dieses Foto nochmal. Scheinbar ist das radikal links, solche Sternchen zu benutzen. Finde ich gut. Ja. Und was ist das? Ein Buch haben sie dann noch dazu gefotoshoppt zu Hammer und Sichel oder was? Das bringt's jetzt, oder Wie was? Hätte originell. Stalin ein Buch gelesen, hätte er sicher nicht irgendwie halb Russland entvölkert, ja? Nee, man hat das Logo, man hat das Logo für Marxismus, Leninismus, Sozialismus und so weiter, dieses Sichel, Hammer und Sichel-Ding, ja nicht mit einem Buch davor verbreitet gehabt. Vielleicht wird es diesmal funktionieren mit dem Sozialismus. Ja, Hammer und Ja, auch Sichel und wenn Buch ist vielleicht. das jetzt. Arbeiter, Bauern und Leserstaat. Genau, ja. Leser Uschi oder was? Ja, Vielleicht. die Bevölkerungsgruppe von Bücherwürmern wurde einfach missachtet in der sozialistischen Revolution und deswegen sind die alle gescheitert. Missachtet ist nett ausgedrückt. Das ist so, Ja. Also apologetische Russische in dir, die haben die erschossen. OPEX. Niemand, hallo, im Paradies ist niemand gestorben. Ja, was ist das? Es gibt kein Mord im Paradies. Ich finde, im Paradies ist niemand gestorben. Und wer liegt dann da vor der Mauer in dem Mausoleum? Hm? Niemand. Oh. Der schläft nur, okay? Der ruht sich aus. Und irgendwann, wenn das Reich bedroht ist, kommt er wieder raus aus dem Mausoleum. Genau. Und hast du nicht diese Simpsons-Folge gesehen? Ja. Ich dachte gerade eher an den Kaiser Barbarossa, der im Kiffhäuser sitzt und wartet, dass die Russen das halt abgeguckt haben für Lenin. Die Netzfrauen, geile Scheiße. Alter. Ich find, die können das beim ersten Wort einfach schon belassen mit der Message so, tschüss. Das wäre gut, ja. Tschüss. Aber dabei belassen sie es nicht. Ja, die Netzfrauen haben sich aufgelöst, scheinbar wegen rechtlichen Problemen, woraus die genau bestehen. Wir hatten die ja durchaus ab und zu mal mit einem Artikel hier im Stream. Das war so eine merkwürdige Mischung aus Feminismus und ich glaube, das waren die, die Prostitution so heftig abgelehnt haben. Ne? Nee, das glaube ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sind die halt so mit vegan und so ein bisschen. Ja, es ist mehr so eine Esoterik-Feminismus. Genau, das trifft es ganz gut, ja. Und halt aufs Infowars-Niveau, so. Ja, und aha. Das. Also, was ich irgendwie zwischen den Zeilen und den anderen Sachen darüber gelesen habe, war, dass sie wohl Bilder verwendet haben, wie das der nicht ganz so internet-savvy Mensch halt macht, dass sie Bilder auf ihrer Webseite eingebunden haben, die halt ganz klar und nicht ihre waren. Und es hat auch ein User irgendwo geschrieben, oh, ich weiß auch, wem die Bildrechte gehören. Das ist eine sehr abmahnfreundliche Kanzlei aus Hamburg. Also, ja, ich denke mal, dass da. Ja, also nee, das Zensur der Fleischindustrie, das war der Deep State, der zusammen gehört, mit der Pharma-Lobby und den Men's Right Activists. Ja, aber es steht hier ja auch explizit, dass auch Mütter dabei sind, die sogar ihre Kinder auf Facebook zeigen. Die haben auch gegen die Netzfrauen agitiert. Ja, aber eine Mutter kann doch nur vegan sein. Also, das ist ja ganz komisch. Das heißt, die muss ja gebrainwashed sein, also vom Mainstream. Also. Hast du immer Butter? Ja, ich weiß auch, also so ganz werde ich nicht schlau draus, aber es ist halt dieser typische Reflex, wenn du dann eine Abmahnung kriegst und so, muss das natürlich irgendein fieser Mob sein, der das macht, weil du eine Frau bist oder weil du halt unbequeme Wahrheiten aussprichst oder so ein Scheiß. Es kann natürlich nicht sein, dass wenn man halt Bilder benutzt, die von bekannten Abmahnkanzleien betreut werden, dass man da halt irgendwann einen Brief kriegt. Ja. Weil die können nämlich Google Image Search. Nur mal so ein Tipp, Netzfrauen. Ja, also ich hatte auch gelesen, dass sie ganze Artikel übernommen haben. Wohl. Okay. Von woanders. Ja gut, aber ihre eigenen ausgegeben, ja. Was ja noch ein bisschen heftiger auch ist. Also du kannst doch nicht einfach nur Sachen klauen und dann halt auf deine Website stellen. Also ich verlange dann schon, dass die auch selber ihren Wirrwarr verfassen. Also, so, ich keine Ahnung, ist halt schon ziemlich stillos, so einfach nur Sachen zusammen kopieren. Also, keine Ahnung. Ja. Also, es gibt ja genügend lizenzfreie Sachen im Internet. Es ist ja nicht so, dass es da nichts gibt. Also, und das ist ja nun auch nicht so eine unglaubliche Schwelle, einen Artikel zu lesen und die Informationen in einem eigenen Text wiederzuverwerten. Und dann kann dir keiner an den Karren. Das ist einfach Faulheit. Ja, das ist mein Lieblingsabsatz aus diesem Ganzen. Was wollen die denn damit aussagen? Ich habe den immer noch nicht ganz verstanden. Dass sie nur arme Hausfrauen sind und dass sie ja sowas gar nicht stemmen können und dass sie es ihren armen Männern nicht zumuten wollen, dass sie ihr Geld, das sie verdienen, für die Familie dann auch gleich zum Anwalt tragen, damit das Hobby ihrer Frau irgendwie. Okay. Ja, man sollte eigentlich davon obwohl ausgehen. Obwohl, Lisa und Ulla sind schon auf Rente und Doris, wann kommt jetzt auf Rente? Mhm. Ja, wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Mhm. Ich kenne Ulla. Oh ja, stimmt. Und ja, Ulla ist eine richtig nette Person und ich habe bis heute keine Ahnung, warum Ulla sich an sowas beteiligt. Und also. Ja, aber das gibt bestimmt auch jemanden, der sagt, also der Chris, das ist schon ganz nett, aber warum der ein Gamergater geworden ist, das. Oder bei diesen, der soll ja bei diesen Weltraumaffen sein. Das sind ja so Rechtaktivisten. Ja. Ja, keine Ahnung. Die sind ideologisch nahe zu Andreas Breivik. Ja, aber das ist halt so, ne, irgendwie, ja, schräg. Ja, kommen wir nun zu, von schlimmen Dingen zu ganz schlimmen Dingen, der Deutsche Bundestag. Mal wieder was aus der Reihe ist an uns vorbeigegangen. Wir haben Obwohl das eigentlich ein Thema ist, wo wir genau aufgepasst haben. Wir haben nämlich eigentlich schon zu früh verkündet, ja, dass es passiert ist. Genau. Und ich habe auch eigentlich immer die Tagesordnung gelesen, aber irgendwie müssen sie das so verklausuliert haben, dass ich es überflogen habe. Das war hier nämlich am 1. Juni, glaube ich. Könnte man irgendwie DPA auch mal verbieten, solche Fotos zu verbreiten? Ja. Immer das gleiche Bild und immer diese unterschwellige Botschaft, wenn jemand was macht, ist es der Mann und der schlägt dann auch gleich zu. Und ja, ach, ich finde es auch vollkommen widerlich, dass schon wieder, also mittlerweile ist das wohl üblich, dass sie diese ganzen Sachen alle bebildern mit irgendwas, aber das, da kann ich euch eigentlich nur von abraten, lieber Bundestag, und gerade sowas finde ich scheußlich. Ich meine, wie würdet ihr das sehen, so wenn es irgendwie um Flüchtlinge geht oder so, und dann nehmen wir uns irgendwie ein Bild von irgendeinem, der hier, keine Ahnung, diesem mit seiner Machete da im Edeka oder so. So nach dem Motto, hier, das ist das Einzige, was es im Zusammenhang mit Flüchtlingen irgendwie zu besprechen gibt. Da würdet ihr auch euch aufregen, und zwar zu Recht. Und ich verstehe auch gar nicht, wo da überhaupt die Motivation ist, so ein Stimmungsbild da zu benutzen. Wir haben es ja hier nicht mit der Bild oder mit Bento, ja, oder so einem Scheiß zu tun, ja, sondern es ist eine ganz nüchterne Geschichte über eine Gesetzesverabschiedung im Bundestag. Da brauche ich so einen Kackdreck nicht. Ja, das wird von vornherein, es muss ja direkt geframed werden, ne? Ja, aber kann ja ein Bild vom Reichstag davor. Das framet es ja auch als was im Reichstag besprochen wurde. Das hier finde ich lächerlich. Auch unten Gewalt gegen Frauen. Was soll das denn? Ja, lächerlich ist nicht das Wort, was mir dazu einfällt. Ich finde es widerlich. Ich finde es richtig scheußlich. Diesen Dreck. Und also, ich habe mir noch nicht alle diese Reden angehört, aber ich denke, wir nehmen einfach mal die erste hier, Elke. Ich glaube sogar, das ist die Elke, über die Ärzte damals gesungen haben, zumindest. Ist das die? Nee, möchte ich mir jetzt aber einfach mal vorstellen. Ja. Im Sommer macht sie Gesetze, im Winter hält sie warm. Ja, genau. Applaus. Herr Präsident, für die SPD-Fraktion, nicht für die Bundesregierung. Das stellen wir richtig. Okay. Die Kollegin Ferner spricht für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ratifizierung der Istanbul-Konvention ist ein wirklich weiterer Meilenstein in einer langen Reihe von gleichstellungspolitischen Meilensteinen. Gewalt gegen Frauen ist auch bei uns kein Randphänomen, und sie findet mitten in unserer Gesellschaft statt. Viele Frauen erleiden Gewalt. Alleine 2015 waren 104.000 Frauen von häuslicher Gewalt in der Partnerschaft betroffen. Doch auch heute schweigen viele von ihnen aus Angst vor weiterer Gewalt oder aus Angst, dass ihnen... Ja, also hier haben wir schon eine Nummer, und viele von denen, die in dieser Nummer drin sind, die schweigen aber darüber. Aber trotzdem wissen wir halt, dass es diese Nummer natürlich gibt. Es ist halt auch, keine Ahnung, Istanbul-Konvention geht einseitig von einer Aggression in der Familie vom Mann aus. Ja. Das ist halt einfach irgendwie aus einem Weltbild, was in 70er, 60ern entspringt, irgendwie kleben geblieben. Also ja, man muss vielleicht nochmal für die Leute, die uns jetzt noch nicht so lange zuhören, es gibt auch eine Playlist, wo ihr euch die Sachen anhören könnt, die wir zu dem Thema schon gemacht haben. Istanbul-Konvention ist so ein Ding vom Europarat. Die haben sich das ausgedacht. Das gibt es schon seit 2012, wurde halt in Istanbul verabschiedet. Deswegen Istanbul-Konvention. Und ist halt die Istanbul-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Und wie wir halt schon besprochen haben, gibt es da viele Sachen, die da dran schlecht sind, sowas wie halt eben, dass der Gewaltbegriff da ziemlich ausgedehnt wird. Also da gibt es dann auch so Sachen wie wirtschaftliche Gewalt, steht da drin als Begriff, von dem da geredet wird. Dann soll dagegen Stereotype angegangen werden, weil die natürlich wieder davon ausgehen, dass wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Jungs mit blauen Sachen und die Mädchen mit rosa Sachen, dann führt das ja dazu, dass sich alle prügeln oder so aus Gründen. Und was halt auch ziemlich heftig ist, ist die Tatsache, dass sie da halt eben auch irgendwie Worte, also sexuelle, verbale Sachen irgendwie da gerne vom Gesetz erfasst haben wollen. Also quasi, dass man, wenn man einer Frau was sagt und der das nicht passt, dann, dass das dann strafbar ist für den Mann und so ein Zeug. Ja. Und es hat einen ziemlich langen Vorlauf, angeblich, weil wir nicht die nötigen Gesetze dafür haben, um das auf den Weg zu bringen. Das ist aber so ein Ding, was zum Beispiel die Frau Lauthauser-Schnarrenberger, als die Justizministerin war, schon gemeint hat, dass das nicht nötig wäre. Und da gab es dann diese Reform des Sexualstrafrechts, über die wir ja auch ausgiebig berichtet haben, die ja eigentlich schon begraben war, aber dann halt nach Köln wieder rausgefischt wurde und wo halt auch etliche Leute die Ahnung davon haben, vor allen Dingen halt der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer, dazu gesagt haben, dass es diese Lücken im Sexualstrafrecht halt nicht gibt, dass das halt eine Erfindung wäre von diesen Vereinen, die sich da dem Schutz der Frauenrechte verschrieben haben und die dann da halt Stimmung machen. Ja. Aber wir kriegen das jetzt, weil es ist ja für Frauen und deswegen wurde das jetzt einstimmig da verabschiedet. Ja. Ihnen niemand glaubt. Und das trotz eines wirklich gut ausgebauten Hilfesystems, trotz des Gewaltschutzgesetzes, trotz gesetzlicher Regelungen. Und eine der zentralen Forderungen der Istanbul. Ja, dass ihnen keiner glaubt, das ist ja auch schon mal wieder ein schönes Ding, ne? Also von wegen so, ja, es gibt die ganzen Rahmenbedingungen, es gibt Richtlinien, es gibt Hilfsorganisationen und so, aber wir haben noch das Problem, den Leuten glaubt keiner. So, warum glaubst du nicht einfach den Leuten, wenn sie das sagen, so? Das reicht aber einfach nicht. So funktioniert unser Rechtssystem nicht, aber darauf wird halt hingearbeitet. Die Istanbul-Konvention war, dass alle nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe gestellt werden müssen. Und diese letzte Lücke im deutschen Sexualstrafrecht haben wir im letzten Sommer gemeinsam geschlossen. Ja, das war diese Lücke, die es nicht gibt. Nach langen Diskussionen. Lange Diskussionen, die es nicht gab. Also ich kann mich an keine Diskussion erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass die ganzen Medien alle ins Horn geblasen haben. Und dass es dann halt einstimmig durchgegangen ist. Daran kann ich mich erinnern. An lange Diskussionen kann ich mich nicht erinnern. Einstimmig im Bundestag mit einer wirklich großartigen Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, für die ich... Ja, die Frauenverbände, ne, das ist die berühmte Zivilgesellschaft. ja. Ich mich nochmal bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken möchte. Ohne die Vertreterin der Zivilgesellschaft hätten wir diesen Paradigmenwechsel wahrscheinlich nicht geschafft. Jetzt gilt der Grundsatz, Nein heißt Nein, ohne Wenn und ohne Aber. Und wer diese Grenze überschreitet, macht sich strafbar. Das ist eindeutig und ich will auch klar sagen, auch für mittelmäßig begabte Männer zu verstehen. Mit der es ist ja wohl nicht zu glauben, oder? Sehr gut, ne? Ja, ich hoffe, ja dann mal, ich hoffe dann mal, dann stellt sich das nächste Mal, wenn sie über ihre Lohnlücken da rumleiern, da stellt sich dann auch einer hin und sagt so, ja, die Frauen arbeiten halt nicht ausreichend genug Stunden und ergreifen halt die falschen Berufe und das ist ja dann vielleicht auch für die Minderbemittelten dann auch zu verstehen oder so. Für die minderbemittelten Frauen ja. Zu verstehen. Ja, genau, ja. Nicht einparken und nicht rechnen können, die meinen wir. Ja, genau. Die. Das sind so dumme. Da wird Geld dafür ausgegeben, dass Stereotype abgebaut werden. 100 Millionen für Demokratie leben gegen Stereotype und Gruppierungen. Und was macht sie hier? Sie steckt alle Männer unter einen Scheffel und sagt, das sind nämlich die, die zu doof sind zu verstehen, dass Nein, Nein heißt. Zeig mir doch die vielen Vergewaltiger. Zeig sie mir doch. Zeig mir ja, doch. Die kannst du dir ja nicht zeigen, weil die Leute ja alle Angst haben. Die haben noch alle Angst, dass man ihnen nicht glaubt. Die Dunkelziffer ist 1 Milliarde. Das musst du dir mal vorhalten. Weißt du? Genau, 1 Milliarde Frauen in Deutschland. Ja. Pro Tag werden belästigt. Ja, genau. Misogyny is the air that we breathe. Ratifizierung der Istanbul-Konvention stehen wir aber nicht am Ende, sondern am Anfang eines Prozesses. Das ist erst der Anfang, meine Damen und Herren. Ratifizierung verpflichten wir uns, die geschaffenen Standards im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen dauerhaft aufrechtzuerhalten und auch weiterzuentwickeln. Und deshalb ist für mich auch ganz... Jeder soll Geld kriegen. Jeder, der sagt so, hier, ich mache was gegen Gewalt gegen Frauen, muss finanziert werden. Klar, dass in der nächsten Wahlperiode ein drittes Aktionsprogramm zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen beschlossen werden muss im Bundestag. Ja. Aus Gründen oder was? Muss das denn? Ja, verstehe ich gar nicht. Muss man nicht erstmal gucken, ob das erste und das zweite Paket vielleicht das Problem so weit runtergeschraubt haben, dass es ein drittes nicht mehr nötig ist, aber im Automatismus. Das Problem wird nie runtergehen. Wie soll denn das runtergehen? Ja, natürlich nicht, klar. Wenn man weiter immer die fragwürdigen Studien benutzt und die suggestiven Umfragen, dann geht das nicht runter, das ist völlig klar. Muss auch im Alltag Wirklichkeit werden und in der Rechtsprechung angewandt werden. Dazu gehören auch Fortbildungen für Angehörige der Justiz, der Ermittlungsbehörden und der Polizei. Das liegt im Zuständigkeitsbereich der Länder. Wie man aufhört, ständig Fragen nach Beweisen zu stellen und Motiven und Indizien und so einem Scheiß. Das ist nämlich alles patriarchal. Die sollen dann nach ihrem Gefühl gehen und das Gefühl soll ihnen gefälligst sagen, listen and believe. Aber Mars, du hast doch Lena Dunham gehört neulich auf Twitter, so Frauen lügen nicht, wenn es um Vergewaltigungen geht. Kicher. Lacht. Team Lena, Gina Lena oder was? Ich kann dieser allerdings auch nur ermutigen, Justiz-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden schnell mit den neuen Anforderungen vertraut zu machen, denn nur wenn Gewalt... Die neuen Anforderungen, ja. Die neuen Anforderungen, sowas wie halt eben diese verbale und nonverbale Gewalt, die irgendwie dazu bestimmt ist, die Leute herabzusetzen oder so, wie in Artikel 40 steht. Aber die müssen wir die Leute dann wahrscheinlich aufklären. So, ihr habt das noch nicht gehört, wir haben jetzt hier... Wenn jetzt die Frauen kommen und sagen, der hat guten Tag zu mir gesagt, ich fühle mich in meiner Ehre herabgesetzt, dann einmal einkerkern, bitte. Wenn Gewalt gegen Frauen auch erkannt wird, kann sie auch bekämpft und geahndet werden. Und deshalb. Wenn Gewalt gegen Frauen erkannt wird, dann kann sie auch bekämpft werden. So ein Schwachsinn, ey. Wenn Gewalt gegen Frauen, das ist so wie. Wie Krebs im Anfangsstadion oder was? So, da muss man die erstmal unter das Röntgengerät legen, damit man die Gewalt gegen Frauen sieht. Ich lache mich schlapp, ey. Gewalt gegen Frauen muss erkannt werden. Gewalt muss erkannt werden. Ja, aber genau das versuchen sie doch. Wir legen die ganze Gesellschaft unter das Röntgengerät und everything is sexist, homophobic, racist and we have to cut it all out. Ja, eben, das meine ich ja, aber normalerweise braucht man das nicht. Wenn Leute Gewalt erfahren haben, richtige Gewalt, dann lässt sich das nicht vertuschen. Also vielleicht, wenn ich ein Jahr später komme und die Wunden verheilt sind oder so, dann ist es vielleicht schwierig, aber ansonsten ist das noch nicht schwer. Also. Ich finde, dass Misogynie sollte zur Volksverhetzung dazu gezählt werden. Wenn du Bitch online schreibst, dann soll ich in den Knast kommen. Das kommt als nächstes. Ich verstehe halt auch nicht, auf der einen Seite setzen sie ja immer Gewalt und Worte gleich, diese Leute. Und auf der anderen Seite wird aber nie darüber gesprochen, über den Aspekt, wo ich glaube, dass Frauen Übergewicht haben und das ist bei psychischer Gewalt in der Ehe oder in der Beziehung. Dem Druck, den Männern durch ihre Frauen teilweise ausgesetzt werden und mit was für perfiden Methoden das teilweise geschieht. Also wenn Worte auch Gewalt sein können, dann ist das, was manche Frauen in Beziehungen tun, auf jeden Fall auch Gewalt, auch wenn ich nicht glaube, dass Worte Gewalt sein können. und dann müsste man doch darüber auch sprechen. Warum ist das immer ausgeblendet? Vielleicht, weil die wissen, dass das dann ganz hässliche Zahlen geben würde, wer wen stärker manipuliert, unter Druck setzt und einfach fies behandelt. Also was ich mich ernsthaft frage, ist, was denn so Großes passieren muss, dass man im Deutschen Bundestag hier bei uns über Gewalt gegen Männer so redet und so Projekte macht über Gewalt gegen Männer. Ja. Tja, die ist die Hölle zufriert oder so. Ja, nee, ich frage mich halt wirklich, ich meine, wenn die das verpassen als Regierung, dann hat da die Regierung halt auch schon versagt. So an der Front. Und das ist halt echt. Ja, noch eine Front mehr oder weniger, an der man versagt, denken die sich inzwischen wahrscheinlich auch. Ja. Ist doch egal, ich habe mein Schäfchen im Trockenen. Wenn das hier alles irgendwie zur Hölle geht, dann gehe ich nach was weiß ich wo. Eie. Mit meiner Beamtenpension. Also glaubt ihr echt nicht, dass irgendwann in Zukunft dem Deutschen Bundestag genauso genau mit demselben Elan und Kraft da über Gewalt gegen Männer gesprochen wird? Nee, glaube ich nicht. Nee. Nee. Nicht, wenn sich nicht absolut was ändert in unserer Gesellschaft. Ich meine, die gehen ich im Moment eher in die andere Richtung. Ich finde auch wirklich, also ich sehe das auch dann ziemlich grau, um ehrlich zu sein, weil wenn ich mir die Formulierung anhöre, Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ja, denke ich mir so, okay, aber okay, ich verstehe schon, ihr wollt Männer da nicht mit einbeziehen, aber warum könnt ihr denn nicht irgendwie Kinder zusammenfassen als Gruppe? Ja, warum müsst ihr auf Mädchen? In der Istanbul-Konvention steht das schon auch irgendwie drin. Aber halt an einer Stelle. Außerdem wissen wir das alles irgendwie. Es gibt ja keine Unterschiede zwischen den Gendern und wir müssen das alles mainstreamen, aber Gewalt gegen Mädchen. Aber meine Pronomen kennen, ja. Ja. Ich würde halt jedem jungen Menschen, der solche Gewalt erfährt, den Rat geben, halt als Demigender Queer Furry raus sein Coming Out zu haben, dann kann ihm eigentlich nichts passieren. Genau. Muss die Istanbul-Konvention und die sich daraus ergebenden Rechte auch in der Bevölkerung besser bekannt werden? Rechte, daraus ergeben sich Rechte. Ich wüsste nicht welche. Also, was für Rechte sollen sich daraus ergeben? Ja, so Rechte wie die Weltraumaffen oder die Vulgaranalyse. So das kann vielleicht sein, ja, dass das solche Rechte sind. Der Doktorand wurde radikalisiert, ja. Ja, da frage ich mich auch, hat die das nicht gelesen, das Ding? Oder hat sie sich dann nur irgendwie aufschreiben lassen? Wir reden hier von Gewalt und Vergewaltigung. Also, ja. Was sollen sich da für Rechte raus ergeben, die nicht schon bestehen? Ja, angeblich, ne? Also wahrscheinlich so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir das Sexualstrafrecht reformiert und jetzt ist es endlich jede Form von, wie hast du das vorhin genannt, irgendwie. Ja. Wenn ich mit einem blutig geschlagenen Gesicht irgendwie da zur Polizei komme, dann ist das doch auch relativ egal. Dann sagen die bestimmt, aber Gewalt gibt es doch bestimmt gar nicht. Haben sie überhaupt das Recht? Sagen die dann. Zeigen sie mir mal ihre Konvention. Ich habe ein Recht auf Gewalt, ja. No. Meine Fresse, ey. Handgemacht werden. Nur so können gewaltbetroffene Frauen und Mädchen ihre Rechte einfordern und besser geschützt werden. Und ich will mal ein Beispiel hier aus Berlin von der BVG nennen. Die haben, vielleicht hat das der eine oder die andere von Ihnen auch schon gesehen, eine Kampagne zur Bekanntmachung des Prinzips Nein heißt Nein initiiert, auf den Bildschirmen, in den S-Bahnen und in den U-Bahnen, nicht in den S-Bahnen, in den. Aus der Reihe, ich bin froh, dass ich nicht in Berlin lebe. Also das ist ja widerwärtig. Ich glaube, diese Bildschirme habe ich rausgerissen. In Berlin leben ist ja auch schon eine fragwürdige Formulierung. Naja, das warum ja haben die nicht leben. Köln genommen? Es gibt, was? Ja, es gibt ja schon ein paar Freunde von uns hier, die in Berlin wohnen. Ich sag mal, Pip, News und so. Also, oh ja, stimmt. Pip, sieh zu, dass du da rauskommst, bevor es zusammen. Oder fahren nur nicht BVG, das ist wahrscheinlich. Ja, wie soll ich denn dann von einem Ende zum anderen kommen, wenn ich nicht BVG fahren kann? Das ist auf völlig los. Fahrrad. Ist halt schon schlank und gesund. Das ist ja keine Ahnung, Alter. Das in den U-Bahn, das ist wirklich eine großartige Aktion. Ich würde mir wünschen, dass viele andere diesem Beispiel folgen, um wirklich dieses Prinzip auch klar zu machen. Wie doof ist die eigentlich? Sorry, aber wem ist dieses Prinzip denn nicht klar? Also, glaubt sie wirklich, dass diese paar Menschen, denen das Prinzip nicht klar ist, dass die die damit erreicht, dass in der U-Bahn irgendein scheiß Video darüber läuft oder was. Ja, das ist so, das ist wie als hätten wir nicht Politik, sondern so ein, es gab ja mal so Scheinfirmen, wo Arbeitslose dann Arbeit gespielt haben. Ich habe das Gefühl, das ist hier so ein Scheinbundestag, wo Scheindiskussionen geführt werden. Ja, man sollte mehr Filmchen zeigen, in denen klar gemacht wird, dass wenn jemand Nein sagt, dass er damit meint, dass er Nein sagt. Hm. Ganz, ganz großes Kino. Also, dafür steigen dann die Fahrpreise bei der BVG und ich kann wieder 3 Euro mehr zahlen, ja, pro Fahrt. Ja, danke. Also wenn ich zu Hause bei den Eltern irgendwie Mist gelabert habe oder mich voll irgendwie dämlich verhalten habe, dann haben die mich auf mein Zimmer geschickt, damit ich mich in der Ecke stehe, so stellen könnte und dann über nachdenken, was ich gemacht habe. Und das war sehr, sehr verwirrend für mich, weil ich nie erklärt bekommen habe, was ich falsch gemacht habe. Aber ich finde, so einen Raum sollte man auch im Deutschen Bundestag haben. So die Leute, die da so Mist labern, die gehen einfach hin und überlegen, was sie da gerade geredet haben. Und dann kommen sie raus und erklären, was da der Fehler war in ihrer Überlegung, ja. Und wenn sie das dreimal hintereinander nicht schaffen, werden sie in der Spree verklappt. Nee, nein, dann werden ihre Eltern angerufen und sie möchten bitte, dass ihr Kind dann abgeholt wird, ja. Das ist im Bällebad. Von ihren Eltern aus dem Bällebad des Bundestages abgeholt. Genau, ja, die kleine Elke möchte gerne abgeholt werden. Ja, da will ich auch noch ein pädagogisches Gespräch führen über die komischen Wahnvorstellungen, die das Kind hier zeigt. Und vielleicht die Eltern verwandten und mal rausfindet, was dazu geführt hat. In dieser Wahlperiode, nach fast 27 Jahren mit einer Unterbrechung, werde ich aus dem Deutschen Bundestag ausscheiden. Ich habe meine Tätigkeit als Abgeordnete über all die Jahre immer wirklich als großes Privileg empfunden. Und es ist, glaube ich, für viele von uns das Spannendste und das Vielseitigste, was man kennen kann, was man kennenlernen kann. Und ich durfte unglaublich viele Menschen kennen und schätzen lernen. Ich konnte für die Menschen in meinem Wahlkreis und auch darüber hinaus viel bewegen, bei ganz konkreten Problemen helfen. Und ich habe auch hier die Gelegenheit gehabt im Parlament. Ja, Hashtag Probleme, Hashtag viele Menschen. In sehr vielen unterschiedlichen Zusammenhängen zu arbeiten. In der Verkehrspolitik, in der Europapolitik, Haushalt, Umwelt, Gesundheits- und Sozialpolitik und jetzt in dieser Wahlperiode Familien-, Senioren-, Frauen- und Jugendpolitik, was immer mein persönliches Hobby gewesen ist und was jetzt wirklich auch toll war. Was immer mein persönliches Hobby gewesen ist. Schön. Herzlichen Hobby, Glückwunsch. Ja. Genau, Männer stigmatisieren, gegen die hetzen, das ist schon immer mein persönliches Hobby. Toll war, das sozusagen auch hauptamtlich in der Politik machen zu können. Als verkehrspolitische Sprecherin meiner Fraktion, als stellvertretende Verkehr. Fraktionsvorsitzende und jetzt als parlamentarische Staatssekretärin, zwischendurch mal als Staatssekretärin, beamtete Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Habe ich in unterschiedlichen Bereichen Verantwortung übernehmen dürfen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich wie heute an vielen gleichstellungspolitischen Meilensteinen in der Gesetzgebung mitwirken konnte und damit auch ein Stück Frauengeschichte in Deutschland schreiben konnte. Bei vielen Meilensteinen haben wir hier ja, First Story wahrscheinlich. In diesem Parlament als Frauen viel bewegt. Beim Paragraphen 218. Bei dem Zusatz zum Artikel 3 Grundgesetz, bei der Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe oder jetzt wie im letzten Jahr bei der Reform des Sexualstrafrechts. Und ich hätte mir auch gewünscht, das sage ich hier ganz offen, dass wir in dieser Wahlperiode auch die vorhandenen Mehrheiten im Parlament hätten nutzen können, um die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare hier im Parlament auch beschließen zu können. Vielleicht ja, das war natürlich noch davor, ne? Also das wurde ja dann noch gemacht. Vielleicht kann ja die Unionsfraktion sich noch dazu hinreißen lassen, noch in der letzten oder in den letzten zwei Sitzungswochen den Fraktionszwang aufzuheben. Wir haben sehr viele gleichstellungspolitische Meilensteine auch dann umsetzen können, wenn die SPD in der Regierungsverantwortung war. Und ich will nur einige nennen, die aus der Zeit, in der ich im Parlament war, das Gewaltschutzgesetz, das Bundesgleichstellungsgesetz, die Einführung von Gender Mainstreaming in der gemeinsamen Geschäftsordnung, das Elterngeld Plus, Verbesserungen im Rentenrecht, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, die sogenannte Frauenquote, die ja in Wahrheit eine Geschlechterquote ist, dass die Entgelttransparenz und nee, ist sie nicht. Die Entgelttransparenz, ja, die Entgelttransparenz, die in Wahrheit einen Frauenauskunftsanspruch ist. Und hey, wir hätten eigentlich, und das wäre wirklich wichtig gewesen, auch noch in dieser Wahlperiode beschließen müssen, das Rückkehrrecht von Teilzeit zur alten Arbeitszeit und auch ja, klar, weil die Verbesserung. DDR pur, diese ja. Ideen. Ja. Genau. Ich will Parität. Parität. Frauen und Männer müssen genau gleich viel verdienen. Alles andere wäre groß sein und gleich schwer. Wir stellen Leute ein, die sich dann so durchs Büro rumlaufen so und dann den Frauen sagen, weißt du was, du hast jetzt genug gearbeitet, du sollst weniger verdienen als der Kerl da hinten. Ja, deswegen geh mal nach Hause jetzt, so komm. Wir brauchen auch eine Hotline für Mansplaining, wo Frauen anrufen können, wenn sie gemansplained wurden. Und wir sollten auch so Sitze neu machen, so überall, wo Männer sitzen würden, ja, weil ich meine, so zum Beispiel Männer sitzen ja öfter so auf Sitzen, ja, weil es mehr Männer und so, ja, ne. Genau, und ich bin einfach dafür, dass sich jeder Mann jetzt auf den Behindertenplatz setzen darf, so. So ist das Problem gelöst. Weißt du was, wir fahren einfach alle in Rollstühlen. Genau. Und trinken Bier. Genau, scheiß drauf. Jeder kriegt so einen Trolley, wie die in Amerika haben, so, aber für Menschen, wo du drin sitzt und vorne hast so einen Kasten drin, da kannst du Sachen reintun. Das ist so ein Scooter. Genau. Ja, so ein Ding. Mit einem Display, wo entweder Pornos laufen oder dieser BVG-Clip, der dich über Nein heißt Nein belehrt. Du kannst halt so genau. Beim Anklicken. Ab nächsten laufen die. Was auch immer dir am besten gefällt. Genau. Der Rentenanwaltschaften für die Niedrigverdienenden, was ja auch insbesondere den Frauen zugutekommt. Und deshalb bleibt auch noch vieles zu tun für die, die den nächsten Parlamenten angehören. Und ich würde mir sehr wünschen, dass in der nächsten Wahlperiode das Tempo... Ich fasse das mal zusammen. Jede Menge Sonderrechte für Frauen habe ich geschafft in meiner Zeit. Im Bundestag jede Menge Geld von anderen Leuten habe ich an Frauen gegeben und so... Deswegen kann ich jetzt auch in Frieden aufhören. Also, ich muss mal nachgucken. Aber ist das nicht sexistisch, Frauen Geld zu geben, nur weil sie Frauen sind? Nö, das ist Frauenpolitik. Aber es ist doch sexistisch, Männern Geld wegzunehmen, nur weil sie Männer sind. Nö, das ist einfach Frauenpolitik. Das ist Gerechtigkeit. Aber es ist weiter erhöht wird. Wir haben viel Tempo vorgelegt in dieser Wahlperiode und dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Lebensmodelle des 21. Jahrhunderts angepasst werden und nicht in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts verharren, wie beispielsweise, wenn man sich das Ehegattensplitting anguckt, was ja wirklich ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert ist. Ja, bla bla. Das Tempo. Komisch, sie redet von Frauenpolitik, aber es geht irgendwie ständig auch wieder mal nur um Geld. Ja. Ja, das Löhne, ist ja Frau Ehegattensplitting, dies, jenes. Ja. Ich mache nochmal schnell Frau Schwarzer an, wenn man es nicht vorwerfen kann. Die ist bestimmt besser, oder? Die kann jetzt nicht schlechter sein, oder? Bei dem Thema schicken die doch immer ihre... Sehr geehrter Herr Präsident, liebe... Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese Frau Möhring von den Linken sich erstmal bedankt hat bei Elke für die tolle Zeit. Und was hat der Herr Schaufs gesagt? Der käme jetzt quasi noch danach. Ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, aber also ich bin noch bei Herrn Schaufs. Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ferner, auch von uns aus der Fraktion Ihnen alles Gute. Wir haben sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet und ein paar Monate haben wir ja noch. Ja, genau, die dämliche... Die Spinnerin, wir haben so gerne mit ihnen zusammengearbeitet, tut mir leid, also ich da jetzt vielleicht ein paar Beleidigungen raushaue, aber so einen verwirrten Kram, und das ist halt echt gefährlich auch, das ist wirklich gefährlich, also man kann sich ja lustig machen über diese ganzen Wundhaarigen so lange wie man will und über Anne Witzorek und so ein Kram, aber hier die Elke, das ist halt eine von den Personen, die halt verantwortlich dafür ist, was hier in den letzten Jahren irgendwie rechtsprechungstechnisch irgendwie gelaufen ist in Deutschland. Und das hat man ja gerade gesehen, was da für ein hohler Quatsch da irgendwie erzählt wird und wie feindselig da irgendwie vorgegangen wird und von wegen, die wären alle zu dumm oder so und brauchen da irgendwie die großen Weisen aus dem Bundestag, die Elke mit den roten Haaren und so ein Kram. Also, dreh durch. Auch gemeinsam. Und haben ja noch große Dinge vor. So ist das ja nicht. Es passiert so häufig bei uns in Deutschland und doch wird darüber so wenig gesprochen. Häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch von Frauen sind... So wenig gesprochen, ja. Wo wird denn da so wenig drüber gesprochen? Bei der BVG oder wo? ...sind noch immer ein Tabuthema. Kaum jemand spricht darüber. Dabei findet die Gewalt eigentlich immer statt. Auch jetzt. Irgendwo. In allen sozialen Schichten. Oft nicht einmal heimlich, und das wissen wir nicht spätestens seit den Ereignissen in der Neuköllner Silvesternacht. Sie macht vor niemanden Halt. Hä? Es betrifft alte Frauen und junge Frauen. Hat die gerade gesagt, in der Neuköllner Silvesternacht? Ja. Du kannst ja mal zurückspulen. Ich glaube, sie hat ein Neujahr. Es betrifft reiche Frauen und arme Frauen. Es und haben ja noch große Dinge vor. So ist das ja nicht. Es passiert so häufig bei uns in Deutschland und doch wird darüber so wenig gesprochen. Häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch von Frauen sind noch immer ein Tabuthema. Kaum jemand spricht darüber. Dabei findet die Gewalt eigentlich immer statt, auch jetzt, irgendwo in allen sozialen Schichten. Oft nicht einmal heimlich, und das wissen wir nicht spätestens seit den Ereignissen in der Neuköllner Silvesternacht. Sie macht von ihm. Ja, wahrscheinlich hat sie Neujahr und Köln irgendwie zusammengewurschtelt, ja. Ja, aber das ist ja auch wieder das perfekte Beispiel, ne? Also, ja, die Neuköllner Silvesternacht, die ist ja auch symptomatisch dafür, was in Deutschland passiert. Klar. Ich meine, die Situation war ja auch so chaotisch und man könnte sie ja so mehrdeutig verwenden für ganz viele verschiedene Aussagen, die man da treffen möchte. Du kannst es an ganz viele Schichten anhängen, weil da ziemlich viele, soweit ich weiß, zusammengekommen sind. Aber man kann einfach ganz genauere Beispiele nehmen. Ich meine, was ist mit den Übergriffen an Frauen, die jetzt hier von den Neuankömmlingen, von den Leuten hier, von den Flüchtlingen begangen werden? Was ist damit? Ja, dann da muss man nicht Neukölln, deswegen, ja. Kölner Silvesternacht aufgreifen. Ich meine, komm. Ja, und wie die abgehen würden, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, so, wir müssen jetzt alle abschieben oder so, wegen der Neuköllner Silvesternacht oder so ein Kram, wenn man das in die Ecke irgendwie zehren würde, und zwar zu Recht. Aber die können alles ranziehen, ne? Alles, was irgendwie geht, so kann man nehmen und sagen, hier, das ist wieder mal ein Beweis für das systemische Problem irgendwie in Deutschland. Ja, klar. Aber dabei vergessen die irgendwie wahrscheinlich das, was die da untereinander auch gleichzeitig machen. Dieses Nein heißt Nein ist eine absolut fürchterliche Aushebelung vom Rechtssystem. Also ich meine jetzt nicht in dem Sinne, dass es jetzt eins schon ist, sondern es ist schon sozusagen, ja, die Knospe ist schon da, ja. Es blüht langsam auf. Niemanden Halt. Es betrifft alte Frauen und junge Frauen. Es betrifft reiche Frauen und arme Frauen. Es betrifft Frauen mit heller Hautfarbe und Frauen mit dunkler Hautfarbe, Frauen mit dunklen Haaren und Frauen mit roten Haaren. Wir alle sind betroffen. Da so viele Frauen in Deutschland bereits Gewalt erfahren haben. Und was sind denn Frauen, die blond sind? Dum, dum, dum. Und weißt du, und wir befinden uns auf so einer total dämlichen Ebene, wo wir schon irgendwie wieder über diese ganzen verschiedenen Identitäten reden, von so und so haarig und so groß und so gewichtig. Ja, aber ich meine, Gewalt gehört zum Leben essentiell dazu, okay? Es ist an dir, damit so gut wie möglich umzugehen und dich zu verteidigen und zu schauen, dass ja, du halt so die notwendigen Vorkehrungen triffst. Und wenn dich mal halt was trifft, dann ist es halt schade, aber da gleich ihnen zu sagen, hier, wir brauchen mehr Systeme, die hier jetzt irgendwie Frauen schützen, ja, ach komm, ja, ach Mann. Ist weiterhin erschreckend. Die meisten davon übrigens in den eigenen vier Wänden. Der Täter ist oft... Ja, und das ist auch so ein Ding, das hatten wir uns auch schon mal angeguckt, zumindest wenn man die bekannten Fälle nimmt, also die, von denen man halt weiß, wie das Verhältnis zum Täter ist und so, da gibt es in der Kriminalstatistik, die gibt das nicht her, dieses, was die Dame da meint, von wegen, dass die meisten Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen, wie auch immer, in den eigenen vier Wänden irgendwie sind, sondern da waren halt die meisten flüchtige Bekannte oder komplett Fremde, ne, weil es war ja aufgeschlüsselt weil das ja immer interessant halt eben ist, weil es ja so häufig irgendwie behauptet wird, das sei ja so, dass die, dass diese Partnergewalt irgendwie so schlimm wäre. Und das stimmt nicht. Also die einzigen Sachen, die das hergeben und unterstützen, was die Dame meint, sind diese komischen Sachen, wo sie dann meinen, ja, die Dunkelziffer, wir haben das mal ausgerechnet irgendwie, wie hoch wir meinen, dass die Dunkelziffer liegt. Und irgendwie halt eben, dass man halt behauptet, so ja, die Frauen, die die zeigen halt ihre eigenen hier Verwandten dann nicht an. Und so Sachen dann irgendwie, das war ja auch schon in der Anfangszeit irgendwie von dieser ganzen Debatte in Amerika, wo die Leute irgendwie meinten, dass die Frauen gar nicht wissen, dass sie alle vergewaltigt worden sind, wenn sie dann irgendwie davon berichten, keine Ahnung, dass ihre Männer irgendwie was von ihnen wollten und sie nicht in der Stimmung waren oder sowas. Und das ist dann irgendwie so, ja, das war jetzt so eine Vergewaltigung und das wussten die das nicht. Wenn du mehr wie 2 Bier getrunken hast, das zählt ja dann auch als Vergewaltigung. Wie macht das Sinn, wenn man gegen die Gewalt gegenüber Frauen ist, okay, ich lasse mich jetzt mal einfach drauf ein, ist mir egal. Wenn man gegen Gewalt gegenüber Frauen ist, ja, warum holt man sich Leute ins Land, die aus einer Kultur kommen, bei der Gewalt gegen Frauen voll okay normal ist? Weil sie es nicht wahrhaben wollen. Das war jetzt aber rechtspopulistisch, OPEX. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, weißt du, ich habe keine Ahnung, was die da machen, Mann. Aber wenn ich mir überlege, ich möchte nicht, dass mein Haus brennt, werde ich es nicht in Benzin gießen und dann anzünden, okay? Mann, das ist ein Scheiß, Mann. Der Partner, den man oft nicht verlieren will. Und wir reden hier nicht von einer Backpfeife oder... Ja, das ist auch so geil, ne? Der Partner, den man oft nicht verlieren will, das ist dann der gewalttätig zu dir ist. Also... Tut mir leid. Also das Einzige, wo ich mir das vorstellen kann, ist, wenn da Kinder im Spiel sind oder so, dass man dann irgendwie da nochmal nachdenkt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwelche Leute da irgendwie sich denken, so jetzt wurde ich hier richtig verprügelt oder so. Ja, keine Ahnung. Will ich den jetzt nicht verlieren oder so? Also weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da auch nur nicht die nötige Erfahrung für, aber es kommt mir auf jeden Fall ziemlich merkwürdig vor. Und auf jeden Fall nichts, was alltäglich ist. Ja, Chris, du solltest ein Social-Experiment machen, bei dem du deine Freundin verprügelst, um zu gucken, ob sie wegrennt oder nicht. Ja. Ich meine, also, wenn die hier irgendwie so Aussagen aufstellen wollen, gegen so als ob die Gewalt gegenüber Frauen schon Routine wäre und es wäre so ein Problem und es wäre so voll normal und Leute würden es schon akzeptieren und so. Rape Culture. Ja, genau, dann sollen die sich mal hinstellen und einfach mal eine Umfrage machen. Eine ganz einfache Frage, dieses Trolley-Problem, ja. Aber da steht ein Mann und eine Frau, okay, die sind genau dasselbe Gewicht und wenn man die runterschubsen würde, würden die beide diesen Zug aufhalten. Wen würden die Leute eher schubsen, den Mann oder die Frau? Ja, und dann schauen, und dann schauen, was da für Ergebnisse rauskommen. Ja. Gleichberechtigung, ja. Beide ja, beide, ja. Entweder beide oder keinen. Ja. Und die Frage ist, können sie schnell genug den Winkel berechnen, damit sie auch beide in gleicher Art und Weise verstümmelt werden? Weil das kann ja nicht sein, dass jetzt die Frau dann irgendwie früher stirbt. Aber ehrlich, weißt du, ich meine so, die Leute sind doch nicht böse. Oh mein Gott. Doch, sind sie. Genug wäre, wir reden von Delikten wie Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexueller Nötigung oder Stalking. Etwa das war 35, alles nicht illegal, bevor man das verabschiedet hat. Ja, genau, das war alles nicht davon illegal. War illegal. Ja, genau. Erst jetzt, als die Frauen gesagt haben, nein, Männer, das ist falsch. Da haben sie sich alle am Kopf gekratzt und gemeint, oh, Uga. Dann haben sie irgendwie ihren halb abgenagten Knochen fallen lassen und sich in den Bundestag begeben, um Gesetz zu erlassen. Meine Güte, ey. 30% der Frauen in Deutschland wurde in ihrem Leben bereits körperliche oder sexuelle Gewalt angetan. Wenn wir also in der... Ja, das ist wieder die kennen wir ja. Das ist genau die Formulierung aus der Umfrage, wo mich hat schon mal jemand an den Haaren gezogen, auch darunter. Fällt. Oder geschubst, U-Bahn sitzen oder im Restaurant oder im Freundeskreis oder auch hier im Bundestag. Statistisch gesehen sitzt mindestens eine Frau neben uns, die bereits Gewalterfahrung gemacht hat. Wenn man sich das vor Augen führt, ist das eine erschreckende Zahl. Krass, dann ist hier noch jemand im Raum oder was? Das ist für dich total horrormäßig. Da findet sogar gerade jetzt in dem Moment eine Vergewaltigung im Bundestag statt. Das hat wahrscheinlich nur verschleiern. Ich habe auch das Gefühl, da werden gerade Leute ziemlich heftig gefickt. Aber ich befürchte, der Schwarze wird gerade in diesem Moment gerade vergewaltigt. Ja, jetzt gerade. Statistisch gesehen stört stirbt jeder Mensch irgendwann mal. Das sind diese fallischen Mikrofone, die sie hier aufgebaut hat. Ja, ne? Schritt, dass wir das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt nun ratifizieren. Ich glaube, daran hat niemand einen Zweifel. Die sogenannte Istanbul... Doch, ich hier. Konvention stuft Gewalt gegen Frauen als das ein, was sie ist. Diskriminierend und eine Verletzung der Menschenrechte. Bla bla. Oh Gott, wie mir das auf den Frauen ist doch nicht diskriminieren. Die kann nicht mal ihre eigenen Begriffe richtig sortieren. Diskriminieren wäre, wenn Männer nicht aufs Maul kriegen und nur Frauen würden aufs Maul kriegen. Das wäre Diskriminierung. Ja, ich meine aber, sie hat gerade aus Versehen was Richtiges gesagt. Denn diese Definition von Gewalt, die sie da drin haben, die ist in der Tat diskriminierend, weil sie ja da halt eben überall Unterschiede macht und so. Und eine Verletzung der Menschenrechte ist das auch, was sie da macht. Ja, nur, weißt du, das meine ich ja, die hat ihre Begriffe nicht zusammen, ja, weil sie hier nämlich von Frauen redet, ja, aber kaum geht es hier darum, dass man da was bessern muss so, und dass es eine Verletzung ist, ist es nicht eine Verletzung von Frauenrechten, nee, es ist eine Verletzung von Menschenrechten. Und der nächste Spruch wäre jetzt am besten sowas wie, und hier, liebe Männer, ihr müsst euch auch mit anstrengen, da hier Feminismus und yay. Nee, so weit geht's hier nicht. Okay. 81 Artikel definiert politische und juristische Maßnahmen, die Staaten ergreifen müssen, um die vorgeschriebenen Ziele zu erreichen. Deutschland hat das Abkommen bereits am 11. Mai 2011 direkt in Istanbul unterzeichnet. Für die Ratifizierung, und Frau Möhring, das haben Sie ja auch erwähnt, waren noch einige Änderungen am nationalen Gesetz notwendig, von denen wir hier im Haus die meisten gemeinsam beschlossen haben. Ein wichtiges Beispiel, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Weil das so wichtig ist, frage ich jetzt mal, wer hat die Nummer im Kopf? Frau Ferner, Sie dürfen jetzt gerade nichts sagen. Entweder Sie hören mir alle nicht zu oder die Nummer ist einfach noch zu unbekannt. Ich glaube, 119, ist vielleicht gerade eine Mischung 3, aus beiden. Gudrun Zöllner sagt es gerade 0, auch 1000 116 016. Ich finde, jeder von uns müsste diese Telefonnummer aus dem FF können. Das Hilfetelefon bietet ganz unkompliziert. Weißt du, wenn du Männerhaus googelst, findest du nichts. Wenn du Stress zu Hause hast, wenn du die Bullen rufst, die gehen nach der Istanbul-Konvention davon aus, dass die Gewalt von dir ausgeht. Nee, das war das Toulouse-Modell, was du jetzt meinst. Ja. Weißt du, aber du kannst dann einpacken, du kannst dann in ein Obdachlosenheim gehen und die Frauen können in ein Frauenhaus gehen. Ja. Wow. Aber zumindest lebt die Frau ja hier im Patriarchat. Ja, wenigstens ist die ja die Unterdrückte. Die systematisch Ausgebeutete, ja, und du, wenn du obdachlos bist als Kerl, ja, und oder deine Kinder nicht sehen darfst, ja, naja, Ach, Alter, schlimm, Mit Unterstützung und Beratung an, rund um die Uhr, kostenlos, vertraulich, anonym, in 17 Sprachen, auch ganz wichtig, es gibt ein barrierefreies Angebot in deutscher Gebärdensprache. Immer häufiger gehen beim Hilfetelefon auch Anfragen... Wie soll das denn funktionieren? Videotelefonie und Zeichensprache oder kannst du mit Text to Speech, Speech to Text, warum nicht? Ja, wie man sich da Mühe gibt, ne? Also. Ja, ist ja grundsätzlich bei einer, also das würde ich sogar, wenn es so eine Einrichtung gibt, sollte diese barrierefrei wie möglich sein, damit sich da zum Beispiel auch eine Türkin oder eine Irakerin irgendwie. Also es müsste schon irgendwie für alle... Das schon komisch. Weil natürlich wäre ich auch der Meinung, dass es das auch für einfach... es würde auch reichen, wenn es überhaupt ein Notruftelefon gegen Gewalt gäbe. Ja, also gibt's das nicht? 110 so. Nee, das ist ja nochmal was anderes. Weil so ein Hilfstelefon, das gibt ja auch einfach für dich Tipps, wie du selber aus der Situation rauskommst. Die Polizei kann ja nur kommen und sagen, ja, so ist es, wir nehmen ihn mit oder sie mit oder wie auch immer. Aber die Leute, die haben ja so ein eher dann noch so eine psychologische Aufgabe. Also das finde ich schon, ist schon eine gute Sache. Aber halt nicht in der Form, wie es ja... Ich weiß nicht, ob die eine psychologische Aufgabe da haben. Also. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wenn du von deinem Partner geschlagen wirst, dass es eine bessere Idee ist, die Polizei zu rufen, wie, keine Ahnung. Ja, aber stell dir doch mal vor, du bist jemand in vielleicht schon in einer längeren Ehe oder so und hast das halt immer ertragen und weißt gar nicht, wie du aus dem Schema rauskommst. Weißt du, das gibt es ja auch oft. Dass Leute Probleme haben, aus so einer Geschichte dann mit eigener Kraft rauszukommen. Und dann ist es schon gut, wenn du einen Experten an die Hand kriegen kannst. Ja, keine Ahnung. Aber wie ich gesagt, nicht geschlechterspezifisch, sondern für alle Opfer von Gewalt. Auch Kinder sind ja in so einem Abhängigkeitsverhältnis, in so einem auch emotionalen Abhängigkeitsverhältnis manchmal von Leuten, die ihnen nicht gut tun. Ne? Ich glaube, bei denen geht da halt schon irgendwie so kognitive Dissonanz so ein Stück weit durch mit denen, weil sie doch irgendwie bestimmt wissen müssen, dass es noch Männer gibt da draußen. Sie müssen sich doch bestimmt auch mal so fantasievoll so am höchsten Punkt überlegen können, dass vielleicht Männer ja auch Gewalt erfahren und man darüber vielleicht auch mal reden sollte und dass vielleicht mal nicht darum geht, dass man da jetzt von Frauen und Männern redet, sondern ja, von Menschen. Ja, das Ding bei dem Hilfetelefon ist ja auch, dass das ja auch, ich weiß noch genau, dass das damals rausgetwittert haben, da hieß es nämlich von wegen, ich glaube Stapel hatte die irgendwie mal gefragt, und da hieß es so, ja, Männer können natürlich auch anrufen. Und ich hatte denen dann auch geschrieben, ich hatte dann geschrieben so, ja, dann mal so als Beispiel, so, ne, ich sitze jetzt in Hannover, ich würde jetzt anrufen, so, was würden die mir denn dann sagen, was ich da machen soll? Aber da haben sie natürlich ja nicht mehr zugemeldet. Also, keine Ahnung. Im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen von geflüchteten Frauen ein. Dabei melden sich oft Mitarbeiter und Ehrenamtliche von Flüchtlingsunterkünften, die sich mit dem Thema überfordert fühlen oder einfach schlichtweg nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie Gewalt beobachten. Oft geht es aber auch nur um das Zuhören und um Entlastung. Auch in diesen Fällen kann das Hilfetelefon natürlich helfen. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass wir auch mittlerweile großartige Angebote im Internet haben. Das finde ich sehr wichtig. Denn Niederschwelligkeit ist oft der wichtigste Faktor bei der Frage, ob eine Frau Hilfe sucht. Die Hilfe muss da angeboten werden, wo sich die Frauen bewegen. Und das ist heutzutage einfach eben auch im Internet. Und dabei kommt es nicht darauf an, was wir hier im Bundestag unkompliziert finden, sondern es ist wichtig, was für die Frauen unkompliziert ist. Denn für sie ist jeder Schritt zur Hilfe schon eh sehr schwierig. Und ich möchte auch noch einmal das Projekt gewaltlos.de hervorheben. Hier erhalten Mädchen und Frauen, die von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffen sind, Beratung und Hilfe. Und zwar ausschließlich im Internet. Zentrales Medium ist hier ein Chat, der rund um die Uhr geöffnet ist. Eine konkrete Beratung findet dann in öffentlich nicht zugänglichen Einzelchats statt. Wir haben, und daran können Sie sich sicherlich erinnern, in den vergangenen Haushaltsberatungen den richtigen Beschluss gefasst, dieses Projekt mit 500.000 Euro vom Bund zu fördern und eine erste Amtshandlung von der neuen Familienministerin morgen, wenn wir sie treffen, ist es hoffentlich, dieses Projekt auch zur Kenntnis zu nehmen. Ich werde ihr morgen einen netten Brief überreichen und ich hoffe, dass sie sich auch weiterhin für dieses Projekt einsetzt. Wir haben, und es wurde auch schon gesagt, in den letzten Monaten eine Reform des Sexualstrafrechts beschlossen. Der alte Vergewaltigungsparagraf, der unter anderem eine Gewaltanwendung oder Nötigung des Opfers voraussetzt, wurde aufgehoben. Ja, das stimmt schon mal überhaupt gar nicht. Also das wurde nicht aufgehoben, es wurde nur geändert. Und dass das voraussetzt, stimmt auch nicht. Das stand da nie so drin. Das war nur Auslegungssache von irgendwelchen Gerichten vielleicht. Aber da stand nie drin, dass das notwendig ist, dass das strafbar ist für, so wie sie das da eben meinte, irgendwie bla bla bla bla. Das stand da nicht. Oben, nein heißt nein, ist hier schon oft genug genannt worden. Ja, und nein heißt nein steht da jetzt auch jetzt nicht drin in dieser Form. Das ist nur umgangssprachlich irgendwie. Aber ich finde, man kann es nicht oft genug erwähnen. Ein wichtiges Thema, was wir heute noch beschließen, sehr spät zwar, aber wir beschließen es, ist die Kinderehe. Also ein Verbot der Kinderehe. Ich glaube, ich trete hier niemanden zu nahe. Das ist umgangssprachlich so gesagt, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Ein wahnsinnig wichtiges Thema, was in den letzten Monaten immer wieder auch in den Medien stand. Ich trete niemanden zu nahe. Kann sein. Hat die gerade in die Richtung der Grünen geguckt, Kinderehen? Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Nein. Ja, wenn ich sage, dass ein 14-jähriges Mädchen in keiner Kultur der Welt die geistige Reife besitzt, freiwillig eine Ehe einzugehen. Hier ist immer Zwang im Spiel, ob nun direkter körperlicher Zwang oder moralischer oder anderer Druck. Davon bin ich überzeugt. Insofern gehen wir mit dem, was wir gemeinsam unter Verbot der Kinderehe subsumiert wird, einen wichtigen Schritt, auch im Sinne der Istanbul-Konvention. Die WHO bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit. Lange war das Thema vollständig tabuisiert. Ja, aber Gewalt gegen Männer ist natürlich nicht eines der schlimmsten Gesundheitsrisiken von Männern. Nein, überhaupt nicht. Der betroffenen Frauen fühlen sich einfach immer noch hilflos. Scham und Angst vor Gerede oder weiteren Übergriffen hemmen sie, ihre Rechte einzufordern und Hilfe zu suchen. Viele sprechen einfach nicht und suchen sich keine Hilfe. Und noch einmal, es ist richtig und wichtig, dass wir das Übereinkommen ratifizieren. Ich sage aber auch, und Frau Möhring, das ist das, was Sie schon erwähnt haben, Papier ist geduldig. Denn allein das Ratifizieren schützt nämlich keine Frau vor Gewaltanwendungen. Es hält keinen Mann davon ab, die Hand gegen seine Frau zu erheben oder sie zu vergewaltigen. Es hilft keiner Frau dabei, sich zu wehren oder nach Unterstützung zu fragen. Die Ratifizierung muss nun mit politischen und gesellschaftlichen Inhalten gefüllt sein. Und das ist sie nun bei uns. Ja, und das war noch so das Hauptding, warum ich dieses Teil nochmal abgefahren habe. So nach dem Motto, so ja, aber bla bla bla bla bla, so, das hilft natürlich alles niemandem und deswegen, es muss immer weitergehen. Es muss immer, immer weitergehen. Weil die Leute, die können ja immer noch, die können bestimmt noch irgendwie was denken, was irgendwie falsch ist, so ein Stereotyp im Kopf haben oder irgendwas. Und damit ist ja das Endziel noch nicht erreicht. Also vorwärts, vorwärts, vorwärts. Viele kritisieren sie ja auch, dass die Ratifizierung so lange gedauert hat. Und ja, wir sind erst der 24. Staat, der ratifiziert. Das mag man falsch finden. Ein Land wie Deutschland müsste besser an diesen Dingen sein. Schneller möchte man meinen. Aber Schnelligkeit allein ist hier jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss. Weniger als ein Jahr nach der Unterzeichnung hat beispielsweise die Türkei das Abkommen ratifiziert. Und kurze Zeit später fand in einer... Ja, hier, die Türkei, ne, das ist jetzt hier unser Vorbild. Und jetzt geht es auch genau weiter darum, dass unser Vorbild sein sollte. Universität eine Umfrage statt und da fand man heraus, dass 62% der türkischen Männer Gewalt gegen Ehefrauen befürworten. An einer Universität 62% der türkischen Männer. So was. Ja. Die haben den Dreck schon ratifiziert und jetzt ist die Türkei das friedlichste Land überhaupt und als Frau da zu wohnen in der Türkei ist einfach nur paradiesisch. 28% hielten sie gar für unerlässlich, um Frauen zu disziplinieren und zu erziehen. Da wundert dann auch folgende Zahl nicht mehr. In der Türkei hat fast jede zweite verheiratete Frau bereits Gewalterfahrungen gemacht. Über die Dunkelzimmer lässt sich, wie auch bei uns in Deutschland, nur spekulieren. Und noch einmal, die Türkei hat längst ratifiziert. Wir haben Darkrooms in der Türkei? Ja. Ja, okay. Ich habe Dunkelzimmer gesagt. Ja, also. Dunkelzimmer, ja. Ja, also nur für den Fall, dass ihr gedacht habt, es gäbe da irgendwie einen Unterschied, ob man jetzt die SPD oder die CDU hier irgendwie braucht, wählt, wie auch immer. Also nicht wirklich. Und ich bin auch gespannt, wie das dann laufen wird, wenn dann tatsächlich die AfD im Bundestag sein wird oder die FDP wieder reinkommt, ob sich da dann irgendwas an dieser ganzen Rhetorik ändern wird. Aber auf jeden Fall, die letzten 4 Jahre waren einfach nur furchtbar scheußlich, was dieses ganze Zeug angeht. Dieses ganze Gerede da von den ganzen immer mit von wegen so, ja, das deutsche Strafrecht wäre irgendwie zu täterfreundlich und so ein Quatsch. Oder schütze die Täter irgendwie und nicht die Opfer und irgend so ein Bullshit. Ja, ganz, ganz schrecklich. Also nicht handeln in unserem Interesse. Total versagen, würde ich sagen. Also ich finde das alles skandalös, diese ganzen Leute. Ne? Ja. Okay. Was war das? Puffgutschein aus dem Elfenbeinturm. Medienforscher blamiert sich in ARD beim Thema Fake News. Haben sie versucht, Fake News in die Welt umzusetzen und waren dann ganz aufgeregt, ob sie das hinbekommen, ohne selber volksverhetzend zu sein, und haben dann irgendwas über Puffgutscheine für Asylbewerber geschrieben und meinten dann, so einfach lässt sich ja Fake News verbreiten. Das weiß ich schon ein bisschen länger, dass sie das können. Das brauchten die mir nicht erst noch beweisen. Und ich keine Ahnung, ARD wollte damit zeigen, dass es einfach ist, Dinge zu erfinden. Ja, also ist das nicht das offizielle Sendermotto? Es ist aber auch, ich meine, Fake News sind ganz böse, ganz schlecht. Die bringen alle in Verruf, da ist die Hetzen. Also probieren wir doch einfach mal selber aus, wenn wir so ein Gerücht streuen, dass die Puff-Gutscheine kriegen. Bei wie vielen Leuten ist das jetzt hängen geblieben und die haben die Richtigstellung nicht mitgekriegt, liebe ARD? Hm? Sag mal, wie wäre es einfach, wenn wir eine Konsumerrevolte hätten, die sich für ethische Standards im Journalismus einsetzt? Das wäre eine frauenhassende Gruppe. Schlimmer als ISIS. Und die wollen doch einfach nur Videospiele spielen. Meinst du? Sehr nachdenkliche Töne von Dunja Hayali. Ja, ich finde es geil. Eigentlich auch nächste Woche müssen wir ja dann irgendwie Jubiläumsstream machen. Das ist ja dann 3 Jahre Gamergeld. Ja. Ha. Oh, Alter, ich werde mir meinen tollsten Tracksuit anziehen. Ja, Mann. Oh, herrlich. In dem Artikel geht halt, geht mal drauf ein, dass die Dunja Hayali. Halali. Oh, mein Gott. Haram. Dunja Haram. Dunja Halal. Dass halt sie langsam so ein bisschen Zweifel gibt von dem massiven Pro-Refugee-Ding. Und was? Dass sie jetzt irgendwie, als dann das in Hamburg passiert ist, sie so, ja, bitte lass es kein Flüchtling sein, Dass sie halt mit so Gedanken irgendwie drauf zugeht und dass es ihr halt unangenehm ist und dass es schwer ist, dauernd Haltung zu zeigen. Und irgendwie, ja, ich fand es einfach interessant, dass du dann tatsächlich dann so dein Narrativ hast, dass Journalistin so und dass dann irgendwie das dann doch irgendwie durchdringt, dass du halt schon am Ende kommt diese verfickte Realität. Ja, also das fand ich. Du musst dir ins Gesicht gucken, egal was du dir für ein schönes Ding vorher gebastelt hast. Ja. Ist halt so. Tut mir leid, Dunja. Was sagt sie denn genau? Ja, halt. Was? Und sofort wieder der Reflex, Terrorist, Islamist, Asylbewerber. Und gleichzeitig denkt sie, bitte lass es kein Flüchtling sein. Zahlreiche Fragen treiben die Journalistin um. Etwa, warum sind Menschen, die nicht bleiben dürfen, noch hier, auch wenn sie als gefährlich gelten? Ja, das sind so Fragen. Wow. Ja. Doch für einen Moment wiegt die emotionale Seite der Taten schwerer. Dieses Ohnmachtsgefühl, dass Hilfsbereitschaft mit Mordanschlägen quittiert wird, schreibt Hayali, sei schwer zu ertragen. Ihre Gedanken scheinen Hayali zu quälen. Sofort schäme ich mich dafür, schreibt sie unter Bezugnahme auf ihre Gedanken nach dem Bekanntwerden der Gewalttaten. Für die Opfer und Angehörigen mache es doch keinen Unterschied, wer die Tat begangen hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, bin ich mir auch nicht so sicher. Das Zufällige ist das Erschreckende, das Beiläufige. Hayali zeigt ihre Haltung deutlich. Die 43-Jährige ist in Datteln geboren. Als Tochter irakischer Christen aus Mosul hat das Thema Integration eine persönliche Bedeutung. Sie riskiert für ihre Haltung viel, etwa das Gefühl, sicher zu sein. Aus Angst vor Angriffen geht sie nur noch mit Pfefferspray aus dem Haus. Doch zwischen den Zeilen des Posts sind Zweifel zu lesen, die langsam aufkeimen. Hayali sucht nach Gründen, nach Erklärungen. Wie passen die Geschehnisse mit der Vorstellung einer friedvollen, offenen Gesellschaft zusammen? Ha, Hayali. Ja, also man muss gleich nochmal sagen, für die Leute, die uns noch nicht so lange gucken, das Hauptproblem, was wir so ein bisschen mit Dunja Hayali haben, ist halt die Tatsache, dass sie bei diesen neuen deutschen Medienmachern mitwirkt. Und das ist ja so ein Verein, der zum Beispiel in Deutschland das No Hate Speech Movement des Europarats, da ist ja schon wieder der Europarat, ausrichtet. Und so eine bescheuerte Seite mit irgendwelchen Memes da irgendwie unterhält für die. Und vor allen Dingen geben die halt so ein Wörterbuch heraus, wo sie halt so Journalisten Tipps geben, wie man jetzt am besten irgendwie über Migration berichtet. Also wie man das halt eben framet, dass es möglichst natürlich positiv rüberkommt. Und natürlich auch so eine Lobbygruppe in gewisser Weise, die halt immer so ein bisschen sagt, so ja, gibt's denn hier überhaupt genug Leute mit Migrationshintergrund in den Medien? Wir brauchen ja eigentlich mehr. Also, dass wir auch schon überrepräsentiert sind, ne? Also mehr Leute am besten da drin sind, als jetzt in der Bevölkerung tatsächlich vorhanden sind. Und halt auch, dass wir Journalisten loben, die dann die richtigen Vokabeln verwenden, weil das Framing als in den Medien ist ja dann doch sehr wichtig, das richtig gut zu verkaufen. Und da steckt halt ein Haufen Identitätspolitik mit drin. Ja. Wenn wir konstant Geflüchtete sagen würden, wäre kein Asylantenheim verbrannt. Meinst du, ja. Ja. Hallo übrigens. Hallo Sally. Hey Sally. Es tut mir leid. Geflüchtete, wir können nicht allen helfen. Tübingens grüner Bürgermeister Boris Palmer stellt sein neues Buch vor. Darin kritisiert er Angela Merkel. Sie habe die Flüchtlingspolitik zur Frage von Gut und Böse verklärt. Ein schwerer Fehler, sagt er. Ein Auszug aus seinem Buch. Aber das finde ich eine Fehlanalyse. Also Angie macht ja eigentlich nichts. Also sie hat das nicht verklärt. Sie hat zugelassen, dass die progressive Plattform innerhalb unserer Gesellschaft sozusagen das zu einer Frage von Gut und Böse verklärt hat. Frau Merkel hat ja niemanden einen Nazi genannt. Das haben halt die Leute von der AA-Stiftung und aus den unteren Reihen gemacht. Der hat doch ganz am Anfang zur Flüchtlingskrise, oh, Entschuldigung, Geflüchtetenkrise, fast wäre ein Asylantenheim wieder angezündet worden, hat er doch, hat das kritisiert und dann haben die jungen Grünen seinen Rücktritt gefordert. Ja, war der das nicht so? Ist auf jeden Fall ein Paria in seiner Partei. Ja, er ist ein Realo-Flügel. Sagt man ja doch. Ja, aber komm, es ist doch auch so, guck mal, der ist Bürgermeister und der hat doch selber die Probleme in seiner Stadt. Ich frage mich, wie das bei den Grünen funktionieren soll, dass wenn du nicht über die Probleme, die mit der Einwanderung zusammenhängen und mit der Flüchtlingskrise, wenn du das nicht thematisierst, wie du die Probleme denn bitte lösen möchtest. Also ja, ich habe vor Ewigkeiten mal in Tübingen gewohnt und habe da noch ein paar Freunde und so. Und der hat sich halt übelst aufgeregt deswegen. Und der wurde halt öffentlich, entweder gab es halt die Leute, die gesagt haben, ja gut, endlich spricht es halt mal einer an, ganz normal. Aber dann halt auch ganz lautstark weiß, dass es da wirklich Leute gibt, die einfach nur gesagt haben, das spielt der AfD in die Hände. Nichts mehr, gar nichts. Da war keine Nuancen, nichts. Und da gab es auch einen ganz witzigen Fall, da wurde ja diese Affenexperimente, vielleicht passt es ja ganz gut hier zu dem Channel, da haben ja auch so Tierschützer demonstriert. Und er hat halt dann gemeint, ey, vom Stand der Wissenschaft her brauchen wir das einfach. Und dann wurde der einfach nur... Hä, was denn? Das klingt nach einem schlimmen Vergehen bei den Grünen. Ja, und der wurde kritisiert, anscheinend auch irgendwie mit so einem Stein beworfen, als er sich dann öffentlich irgendwie gesprochen hat. Das weiß man aber nicht. Der wird immer wieder von so Antifa-Leuten und so. Der war, glaube ich, auf irgendeinem Festival, das da in Tübingen war. Und da wurde der halt auch irgendwie von so Antifas, halt so kleinen Kids, so 17, 18 Jahren eigentlich, das sind für mich kleine Kids, einfach nur dumm angerempelt und beschimpft. Weißt du, was geht denn ab? Ja, aber das ist halt so, wenn du in der Schule schon erklärt bekommst, dass jemand, der gegen die Flüchtlinge ist oder gegen die jetzige Handhabe der Flüchtlingskrise, nee, ich glaub, das dass Problem, der böse ist, dann verlierst du auch die Hemmung, hier so jemanden dann zu schubsen oder den Namen zu geben. Ja, aber weißt du, ich finde, das viel größere Problem ist einfach, das hat man auch im Nachhinein gesagt, gerade als da so angerempelt wurde, das fanden alle scheiße, aber keiner hat was gesagt. Weißt? Und dass man halt, wenn er sozusagen das kritisiert, dass man einfach so meint, ja, genau, richtig, weißt, dass man einfach so den Gehör verleiht, weil die einzigen sind, die sich melden, sind halt wieder die Ideologen, die den als Nazi beschimpfen oder sagen, jawohl, hier, wählt hellblau. Also schreibt einer im Chat, er ist der Boss, Palmer ist der Bosspach der Grünen. Finde ich, passt irgendwie gut, oder? Ja, stimmt. Ja, Bundespolizei berichtet über Tausende unerlaubte Einreisen und scheinbar wollte de Maizière, dass das nicht veröffentlicht wird, weil das sonst ein schlechtes Bild irgendwie auf wirft. So. Ich finde es gut, dass er diesmal nicht gesagt hat, dass es die Bevölkerung beunruhigen könnte. Also er hat schon gelernt. Ich meine, es ist ja auch ganz interessant, du hast ja 2016 von den Leuten, die nach Italien gekommen sind über Libyen, von den 180.000 Leuten hast du eine Quote von Leuten, die als Flüchtlinge anerkannt werden, von 2,65% laut der UN. Also warte, willst du mir sagen, dass die Flüchtlingspolitik nicht so funktioniert hat, wie man sie sich vorgestellt hat? Ja, das ist halt, weißt du, ich zu 97%. 30%. Nee, also das, was also in Italien angekommen ist, sind 180.000 und von den 180.000 sind 2,65% ja. Leute, die einen offiziellen Flüchtlingsstatus bekommen haben. Und der Rest fällt nicht unter Flüchtlingsstatus. Also. Deswegen finde ich das immer von den Medien immer so, das nervt, wenn sie von dieser ganzen Mittelmeeraktion von der Flüchtlingskrise reden. Das sind keine Flüchtlinge. Fertig. Ja. Das sind keine Flüchtlinge. Ja. Und das also, du kannst ja ruhig drüber reden, ob du jetzt die Grenzen aufmachen möchtest oder nicht oder hin und her, aber einfach die richtigen Begriffe verwenden, weil ich finde, wenn irgendwas 97% was nicht ist, ist das halt schon irgendwie, ich keine Ahnung. So und nicht. Allein den zwei Wortäußerungen habt ihr jetzt mindestens 5 Asylbewerberheime angezündet, das ist euch auch klar. Oh, schön gemacht. Geflüchtet in Krise. Ja, und hier haben wir es Mail Online. Ja, hatten wir ja auch gerade schon. Beginnt jetzt der eigentliche Flüchtlingsrun über das Mittelmeer. Boah, geil. Ja, weil dadurch, dass man ja so viele Leute jetzt auch mit den Booten halt rüberholt, entsteht ja jetzt langsam auch sozusagen ein Sog. Also du hast jetzt, also das, was bisher gekommen ist, das ist sozusagen nur der Anfang von dem, was kommt. Also du hast immer mehr Leute, die halt nach Libyen kommen, zum nach Europa kommen. Also. Sag mal, können wir nicht einfach ein paar Kameras draufhalten und so ein paar Teams rausschicken, die das alles live filmen und dann haben wir dann so im Fernsehen, so einen Sender, der das dann sendet. Das ist dann so eine Game-Show. Sag mal, wie heißen nochmal diese Enklaven in Marokko? Diese spanischen? Keine Ahnung. Ceuta und Melilla. Ah, okay. Habt ihr euch mal diese Grenzsicherung da angeschaut? Das ist echt heftig. Das war 1984, aber ich glaube, da war das noch nicht so aktuell mit der Grenzsicherung. Boah, aber jetzt aber hier... auch schon eingezäumt. Aber jetzt geht's hier ab. Facebook shuts down AI system after creating its own language. Oh ja, yeah. Die haben Bots abschalten müssen, die sich am Ende selber miteinander unterhalten haben, in ihrer eigenen Sprache. Also, sehr gut gewesen. Ich finde es irgendwie lustig, weißt du, so, keine Ahnung, AI und musste abgeschalten werden. So. Das ist schon mal ganz lustig, wenn die als erstes mal dafür sorgen, dass ihre Schöpfer nicht mithören können. Woher wissen die das eigentlich, dass das eine Unterhaltung dann war? Mhm. Vielleicht haben sie auch einfach nur irgendwelche Binärsachen aus Versehen ausgegeben oder so, die falsch programmiert waren. Analyse vielleicht. Na. Ich sehe es kommen, in der Zukunft tust du irgendwas auf Facebook posten, schreibst irgendwas Regierungskritisches und dann addet dich irgendjemand und dann schreibt er irgendein Profil mit dir und sagt, ach, das hat es doch gar nicht so gegen die Regierung jetzt hier so einen Hass haben, die kümmern sich ja schon drauf, dass das ja alles in Ordnung ist, sondern es ist eine AI, die halt das so als... Ja gut, wenn man dem guten ehemaligen Internet-Aristocrat jetzt Mr. Metokur glauben kann in seinem neuesten Video, wird es ja schon so gehandhabt, dass du, wenn du kritische Themen eingibst, teilweise nicht zu Informationen über diese kritischen Themen kommst, sondern zu einer Seite, die sich mit dem Widerlegen dieser kritischen Themen beschäftigt. Ja, das ist eine Vorstufe dazu. Sachen ordentlich framed. Metal Gear Solid 2, mehr sage ich dazu nicht. And Harry Potter might just be the book that our children will use to understand the Holocaust. Hat man euch ins Gehirn geschissen? Hat man euch verdammt nochmal endgültig? Ich meine, diese Harry Potter-Analogie-Scheiße geht mir jetzt schon lange auf den Sack. Aber wenn sie jetzt noch anfangen, oh, ich glaub's ja gar nicht. Es gibt eh schon genug Leute, die da so Cultural irgendwie... Cultural Appropriation, der Holocaust war unsere Sache, okay? Lass die Finger da weg, Engländer, Amerikaner, wer auch immer. Oh. Let me explain this strange sounding claim. Ja, da geht's ja auch irgendwie drum, dass die Zauberer im Geheimen leben müssen, weil sie sonst wahrscheinlich so irgend so ein Scheißdreck, oder? 3 weeks and 3 books later, I gave up the pretense and became a full-blown fan. When I got to college, Harry Potter books in tow, I became deeply invested in the study of the Holocaust. And at the time, I couldn't tell you why. Hä? Das ist so Next-Level Korrelation, einfach so. Throughout it all, I relied heavily on the lessons of Harry, Hermione and Ron to grapple with the confusion, the horror and the trauma. Sag mal, wo ist das veröffentlicht? Ist das was wissenschaftlich? Ich hoffe es nicht. Also, ich nehme, wie es aussieht, ist das hier. Wie es aussieht nicht, da. Nee. Keine Ahnung. Tabletmac.com. Ich finde es toll, dass sie eine Abteilung haben, Jewish Arts and Culture. Ja, ich glaube, da habe ich auch schon mal schönere Jewish Art gesehen. Und einfach hier den Teil von dem Link, den man lesen kann, Harry Potter Holocaust. Geil. Ach Mann. Oh Mann. Hat das irgendwas mit Trump zu tun? Even within its fantasy world, the Harry Potter series does not shy away from depicting the specifics of suffering. Ach du Scheiße, ich meine, wie grundlegend kann man denn Regeln von Literatur schon mal nicht verstehen? Natürlich muss es um Entwicklung gehen. Und Entwicklung funktioniert oft nur darüber, dass jemand was erlebt oder was erleidet. Das ist die älteste Geschichte der Welt, ey. Also jetzt, guck mal, in 50 Shades of Grey, ja, da sind die auch irgendwann mal traurig. Da sind die irgendwann mal, das ist auch ein Buch gewesen, die sind irgendwann traurig. Das hat mich daran erinnert, wie bevor die Juden ins KZ kamen, die Frauen von den Männern getrennt wurden. Deswegen habe ich mich mit dem Holocaust beschäftigt. Wie macht man diesen Sprung? Ich verstehe das. Harry Potter. Was? Harry Potter ist Harry Potter. Holocaust ist Holocaust. Also das, hä? Ich glaube, das ist eine Marketingkampagne. Das ist wirklich unique brand of Jewish Journalism, was wir lesen. Also, wenn ich das so ein bisschen richtig verstehe, ist das so, dass der Autor, nee, die Autorin empfiehlt, dass man das parallel zu den Holocaust-Studies liest, weil einem das dann helfen kann, oder was? Keine Ahnung. Harry is joined by the dead at various points of his journey and they provide guidance, comfort and strength. Ich meine mal, was hat das mit dem Holocaust zu tun? Da sind auch Leute gestorben, ja, aber ich gehe nicht davon aus, dass die irgendwo rumschweben und irgendwem Guidance und Strength vermitteln. Also. Hier im Chat schreibt gerade einer 50 Shades of Holocaust. Oder hier. Harry Potter 7, 50 Shades of Holocaust. Nee, das Beste, was ich da jemals gelesen habe im Chat zu dem Thema, war Harry Potter und die jüdische Weltverschwörung. Ja, perhaps if we let them, the Harry Potter, die Potter Books können uns beibringen, wie wir mit unseren Geistern leben. Fuck nochmal, das ist doch wohl nicht wahr. Können diese Leute nur die Bücher oder was? Haben die mal von Ovids Metamorphosen gehört oder dem Gilgamesch-Epos, wo das alles schon... Hör mal, Mars, wenigstens haben diese Leute Bücher. Guck mal, ja, aber Venezuela hat nicht mal Toilettenpapier, ist, dann ist das okay. Auch nicht besser als keine Bücher. Sorry. Nein, Venezuela hat noch nicht mal Toilettenpapier, okay? Venezuela hat gar nichts mehr, wenn das so weit geht. An Wahl in Venezuela. Weder frei, noch geheim, noch gleich. Ja. Ach ja, Deutschland und die EU haben die Wahlen in Venezuela scharf kritisiert. Die verfassungsgebende Versammlung könne die politische und wirtschaftliche Krise des Landes nicht beenden. Die USA sowie 6 lateinamerikanische Staaten wollen die Wahlen nicht anerkennen. Was Giga-Institut oben rechts? Ich dachte, das war mal so Gaming-Scheiße. Giga. Ja, das ist der Typ, der Alien. Remember Giga, this is them now. Feel old yet? Ja. Ja, die haben aber gestern dann auch noch irgendwie den Palast der obersten Justizbeamtin umstellt da und haben die, das war wohl eine der wenigen hochprofiligen Kritikerinnen von Maduro und haben die halt aus dem Amt gescheucht. Also das sieht schon wirklich ziemlich unangenehm aus. So. Was sollte man da jetzt machen? Was ist da eure Meinung? Weil ich meine, das ist echt eine scheiß Entwicklung. Schluss mit der kapitalistischen Hetze gegen Venezuela. Die schreiben hier, 6 Länder wollen das Referendum nicht anerkennen. Aber da gibt es 22 amerikanische Länder, die bisher noch nicht dazu geäußert haben. Da sieht man mal wieder, wie hier gehetzt wird gegen den Sozialismus. Das sind die Feinde des Sozialismus, die von außen her versuchen, dieses Land zu destabilisieren. Imperialisten, wir. Ich meine, bei Venezuela ist es ja eine ganz klare Sache im Endeffekt. Der Verfall des Ölpreises in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren, als Hugo hier noch dran war, und da haben die sogar einen Formel-1-Fahrer aus der Staatskasse gesponsert, um ihr Ansehen zu heben und so ein Blödsinn, als das Öl noch teuer war und als es dann halt billiger war und sich Russland und USA da noch größere Happen von geschnappt haben, ist es für Venezuela halt enger geworden. Und wir kennen ja auch die Taktik der USA, halt Leute finanziell auszubluten im Endeffekt. Ja. Und man darf auch nicht, also nicht, dass ich Maduro irgendwie gut finde oder diese sozialistische Diktatur, die er anstrebt, aber man darf nicht vergessen, dass da vorher Raubtierkapitalismus geherrscht hat und dass die Leute, die während Chavez zum Beispiel versucht haben, ihn gewalttätig wegzuputschen und so, dass die durchaus sehr gute Verbindungen nach Nordamerika hatten. Und das ist keine Aluhut-Geschichte, sondern das sind klare Fakten. Also so wenig ich diesen Maduro den Venezuelanern wünsche, genauso wenig wünsche ich denen, dass sie halt Marionetten der Amerikaner sind über Dritte. Ja, aber weißt du, ist das unbedingt Amerika? Ganz kurz, ich meine gerade so wegen dem Ölpreis. Die OPEC hat mehr gefördert. Der ist auch hier im Chat. Die OPEC hat ja viel mehr gefördert. Dann kam noch dieses Fracking und dieser wie heißt dieser Ölsand? Gerade aus das Kanada. Ist ja Schiefer, Ölschiefer. Und das hat ja vor allem den Preis gedrückt. Ja, aber wer hat das denn gemacht? Ne? Wer hat denn Fracking im großen Stil betrieben? Und dass in Venezuela die CIA auch vor Ort war, das sind keine Geheimnisse. Ja, aber beides halt auch verdammt inkompetent in Sachen Staatsführung ist, wenn du vom Export von der Ressource angewiesen bist. Und da würdest du doch auch, wenn du. Ich kann schon verstehen, dass der Chavez da wie das Kind im Süßigkeitenladen war. Ne? Das ist einfach, du kommst da an die Macht und in dem Moment sprudelt die Kohle gerade wie verrückt. Und der hat halt gemacht. Ne? Immer mit dem Gedanken, das wird ja schon, der Ölpreis, der ist ja nie runtergegangen. Aber Leute, die Kriminalität im Land, Häufigkeit von Kindersterblichkeit im Land, okay, die Arbeitslosigkeit im Land, die Minimum Wage im Land, okay, sind runtergegangen, nicht wegen dem Öl, sondern wegen diesem scheiß Sozialismus, den die da angefangen aufzubauen. Okay, Sozialismus ist für mich so äquivalent zu, weißt du, sich selbst ins Gesicht schlagen, okay? Es ist schon scheiße, wenn man von anderen geschlagen wird, und es wäre toll, wenn man da nicht irgendwie ins Gesicht geschlagen werden würde oder gar nicht geschlagen, ja. Aber da sich selbst ins Gesicht schlagen, zusätzlich noch dazu als Lösung, ist so nein. Ja, aber das Problem ist ja nicht, dass die haben sich ja nicht ins Gesicht geschlagen. In der ersten Zeit unter Chavez zusammen mit dem Ölboom ging es den Leuten deutlich besser als davor, was Bildung angeht, was medizinische Versorgung und Nahrungsmittelversorgung und so angeht, ging es vielen Leuten viel besser in dem Land. Aber das war halt auf dieser einen Säule aufgebaut, und wenn du die wegkickst, ist halt Schluss. Mittlerweile ist es... Das hat nicht eher damit was zu tun. Das hat eher damit was zu tun, dass der Staat dann Einfluss auf viele Dinge hat, die normalerweise da nicht vom Staat kontrolliert zu haben, also zu werden haben. Ja. Und das Problem was ist. Was meinst halt, du genau? Also. Ich meine ja, dass Sozialismus eben, dass der Staat ja sich so durchdrängt, dass er halt selbst die Aspekte des Lebens seiner Bürger bestimmt. Ja, und dass wenn wir schon Korruption haben, ja, in jedem möglichen Staat. Bei Maduro oder bei der Spätphase von Chavez. Ja. Am Anfang war das halt alles noch eitel Sonnenschein, und zwar für viele Leute im Land. Die haben den ja mit ihren eigenen Körpern sozusagen verteidigt gegen die Putschisten. Die ja, klar, aber weißt du, so Kapitalismus, okay, ist vielleicht nicht das freieste System, was es gibt, ja, aber Kapitalismus ist notwendig, ein freier Markt ist notwendig, ja, für eben Freiheit, okay, und wenn du das wegnimmst, wenn du dann hingehst und sagst, weißt du was, nö, wir blockieren euch den Markt, dann hat das nichts mit dem Öl zu tun, dann ist es eher einfach die Entscheidung von der Politik da, sich hinzustellen und zu sagen, weißt du was, nö, du darfst jetzt nicht einfach das tun, was du tun möchtest, und wir entscheiden jetzt für dich. Ja, das ist eben dieses Sozialismus-Teil. Also wenn die sich mal ruhig verhalten hätten, natürlich hätten sie da eine Krise, natürlich wäre es dann nicht so toll gewesen, aber sie wären zumindest nicht so arm drauf, dass die jetzt, keine Ahnung, kein Toilettenpapier haben. Also bitte. Die Währung von Venezuela ist weniger wert wie die Ingame-Währung von World of Warcraft. Also du könntest mehr Geld damit verdienen, wenn du das Papiergeld, was du in Venezuela hast, als Toilettenpapier verkaufst, okay? Als wenn du mit dem Geld irgendwo in den Laden gehst. Ja, und hier ist noch ein Artikel darüber, wie sie halt Opposition verhaften. Also. Sie haben gerade Leopold abgeholt. Der Leopoldo López. Aber ich finde es auch wieder lustig, wie hier jetzt auf einmal dann alle auch den Finger aus der Tasche kriegen zum drauf zeigen und beim Erdogan alle so verschämt sagen, dass ihnen das nicht gut gefällt, was der macht. Ja, kommen wir nun zu einem anderen. Ich glaube aber auch beim Erdogan war das halt viel leichter zu verstehen, weißt hier mit diesem Präsidialsystem und da und weißt, da hast du ja dieses, dieser Regierungsrat oder wie war das nochmal? Weißt, das checkt ja kein Schwein, was das jetzt genau heißen soll. Ja, das, ja. Kann man schon so sagen. Weißt du, und da kannst du dich einfach so sagen, okay, in Venezuela kommt eine Diktatur, weil 1, 2, 3, 4, 5 und das und die Parlamentarier und das und bei Erdogan hätte es nur sagen können, der will ein Präsidialsystem, der kriegt Dekrete, das ist gefährlich. Alles klar, verstehe ich. Naja, von Politikern und Journalisten verlange ich ja schon ein bisschen mehr Einblick als... Das stimmt, ja. Ja. Elke Dresden. Genau, die nächste Elke von heute. ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in Niedersachsen ist gerade politisch so ein bisschen was los. Trotz Sommerloch und so gab es da eine interessante Entwicklung. Und zwar war das im Niedersächsischen Landtag bei mir in Hannover so, dass es da nur eine ganz knappe Mehrheit gab für eine rot-grüne Regierung, nämlich von einer einzigen Stimme. Und eigentlich standen da regulär Wahlen wieder an, jetzt im kommenden Januar. Und jetzt hat sich aber hier die Frau Dresden, wie auch immer, die hat sich halt entschieden, von den Grünen zur CDU überzulaufen, was halt dafür sorgt, dass diese eine Stimme jetzt die Seiten gewechselt hat quasi. Und deswegen wird es wahrscheinlich früher jetzt Wahlen geben, wahrscheinlich schon parallel mit der Bundestagswahl in Niedersachsen dann auch. Ja, und ich wollte hier mal so ein bisschen abfahren, was die Dame dazu zu sagen hat, dass sie jetzt auf die Idee kommt, irgendwie nicht mehr bei den Grünen sein zu müssen, sondern bei der CDU. Ist aber auch ein Sprung. Meine Damen und Herren, ich mache seit 20 Jahren Politik. Und seit 2008 setze ich mich im Landtag für meine Überzeugungen und für meine Wählerinnen und Wähler ein. Ich mache das leidenschaftlich, aber stets mit dem Bewusstsein für das Machbare. Und von daher habe ich mich gefragt, soll ich jetzt mit all dem aufhören oder kann ich mein Engagement an anderer Stelle fortführen, ohne meinen politischen Gestaltungsanspruch aufzugeben? Und die Antwort lautet ja, das kann ich. Ich sehe meine politische Zukunft in der CDU. Ich bin seit langem, und das wissen viele von Ihnen, eine bekennende Anhängerin von Schwarz-Grün. Denn ich habe eine bürgerliche Grundstruktur und muss mich in der Union nicht verbiegen. Und in den vielen Gesprächen der letzten Wochen und Monate zeichnete sich die Entscheidung ab, die Grünen zu verlassen. Und gleichzeitig bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass ich meine politische Arbeit innerhalb der CDU fortsetzen kann. Ich würde mich über das weitere Vertrauen von Ihnen, der schreibenden Zunft, meinen Kolleginnen, meinen früheren und meinen künftigen, aber vor allem dem meiner Wählerinnen und Wähler sehr freuen. Vielen Dank. Naja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dieses Vertrauen, von dem sie da redet, nicht bekommen wird. Also ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt, die sich denken so, naja, wenn die jetzt nicht mehr bei den Grünen ist, wo ich die gewählt habe, sondern bei der CDU, dann wähle ich die einfach weiter. So. Oder so ein Kram. Genauso wie ich das Vertrauen meiner ehemaligen Kollegen. Also dass sie jetzt bei den Grünen natürlich komplett unten durch ist und bei der SPD halt auch, ist ja klar. Ne? Ich meine, die zerschießt denen damit jetzt halt die Regierung. Also, ja. Und Sinn und Zweck der ganzen Sache, warum sie das jetzt macht, das war, glaube ich, ja auch irgendwo die nächste Frage dann. Es gibt einen Punkt, der das Fass, das berühmte, zum Überlaufen gebracht hat. Ich hatte in meinem Wahlkreis in Rotenburg eine Gegenkandidatin. Diese Gegenkandidatin hat bis dato keine Bewerbung für die Wahl der Landesliste in anderthalb Wochen abgegeben oder in einer Woche abgegeben. Und damit sind die Chancen, dass der Landkreis Rotenburg weiterhin im Landtag vertreten sein wird, nahezu gleich null. Und dieses Vorgehen ist für mich vollkommen inakzeptabel und verantwortungslos von allen dafür verantwortlichen Personen. Ja, also das ist quasi der Grund, zumindest im Endeffekt, sie wurde halt nicht mehr aufgestellt. Also sie hat die Wahl für die Direktkandidatur verloren und regt sich jetzt auch noch darüber auf, dass quasi die gewonnen hat, jetzt keine Anstalten macht, auch noch einen hohen Listenplatz zu ergattern, also quasi einen aussichtsreichen Platz überhaupt für die Landtagswahl dann zu bekommen. Ja, also ich denke mal, was am Ende dabei rauskommt, ist, sie ist angesäuert, weil sie quasi ihren Platz im Landtag halt nicht mehr sicher hat nach 20 Jahren. Oder gar keine Aussicht mehr hat, weil sie überhaupt nicht mehr gewählt wurde von ihrer Partei. Nicht mehr aufgestellt. Müsste sie am Ende arbeiten gehen? Naja, weiß ich nicht, was sie dann am Ende machen muss, aber auf jeden Fall ist das sicherlich der ausschlaggebende Faktor und das ganze andere Blabla ist irgendwie Blabla. Also. Obwohl ich es schon verstehen könnte, wenn jemand bei den Grünen rausgeht, aber im Moment nutzt es ja dann auch nichts, in die CDU zu gehen. Am Ende gibt es dann nächstes Jahr Schwarz-Grün, dann ist er dumm dran. Naja, keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, wo sie jetzt noch unterkommen soll, weil das sagen die halt auch gleich, dass ja die Liste für die CDU halt schon fertig ist. Und von daher kommt sie da jetzt auch nicht drauf. Dann wahrscheinlich höchstens, vielleicht hieven sie auf irgendeinen Posten, wo die Leute ernannt werden oder so. Also vielleicht kriegt sie dann irgendwie auch. Naja, die geht doch da nicht hin, wenn sie nicht irgendwas in die Tasche kriegt, oder? Ja, ich denke mal auch, ja. Ja, auf jeden Fall Wut und Hohn trifft es, glaube ich, ganz gut. Also. Leute sind natürlich ist alle ziemlich angesäuert, also vor allen Dingen halt die aus der rot-grünen Regierung. Ja, dann ist es natürlich eher nicht so. Ist schon scheiße, wenn du die Mehrheit verlierst. Was? Ja, das wäre halt auch gegangen. Ne? Sie hätte halt auch sagen können, so, ich gebe einfach mein Mandat zurück. Und das hätte halt gehießen, dass dann jemand anders von den Grünen halt dann entsprechend nachrückt auf den Platz. Ja, deswegen sage ich ja, die geht nicht ohne was versprochen zu bekommen. Sonst hätte sie ja auch das machen können und dann zur CDU gehen oder wie auch immer. Ja, sie geht jetzt zur CDU. Ja, aber sie hätte auch ihr Mandat zurückgehen können und danach die Partei wechseln. Also ja. Das wäre auch wäre weniger schmierig gewesen. Uah. Ja, genau, das ist ein Umblender. Hat die sich umgezogen so schnell? Genau, das ist auch die Elke. Nein, das ist nicht die Elke. Ja, Vollverschleierung, da gab es ja diese Sache, dass sie darauf hingearbeitet haben und diese Gesetzesänderung wurde jetzt wohl auch angenommen. Und ja, damit ist das jetzt an niedersächsischen Schulen nicht mehr möglich, obwohl das ja angeblich sowieso nicht passiert ist, wie diese Dame hier meint. Dass es dann niemanden gäbe und von daher ist das halt eben. Es ist noch gar keiner ermordet worden. Deswegen macht es ja überhaupt keinen Sinn, Mord zu verbieten. Also, das ist doch Blödsinn. Ja. Einfach. Ja, was sie wahrscheinlich meint, ist so nach dem Motto, gemacht, warum wir das nicht wollen, dass die Kinder sich an der Schule nicht ins Gesicht gucken können. Wir haben uns da wirklich Gedanken drüber gemacht, Silvia Horsch, kannst du uns glauben? Und wir haben gesagt, es ist besser, wenn die sich ins Gesicht gucken können. Zumal, was ein Horror, ey. Dein Kind dahin zu schicken, was du dann auch über die Mitschüler aussagst, gerade auch über die männlichen Mitschüler, das ist so widerwärtig. Ja gut, das sehen sie ja eh alle nicht, ne? Also diese Tatsache, dass das ekelhaft ist, irgendwie zu meinen, so die können sich eigentlich beherrschen oder so. Deswegen müssen sie die in den Sack packen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so Leute sehe, die halt ihre dogmatische Religion so richtig komplett zeigen in ihren Klamotten, so halt ausleben, wie sie halt ausgelebt werden soll. Ne? So, dann sehe ich die Leute auf so einer gleichen Ebene wie Leute, die halt ja im Rollstuhl sitzen oder irgendwie so behindert sind. Ja, so, das ist dann so einfach so, ach, okay. Aber es ist bei denen noch ein bisschen schlimmer, ne? Weil die sich ja dann, weißt du, selbst entscheiden, in diesen Gedanken sich zu bewegen. Sie könnten diese Gedanken ja auch ändern. Natürlich setzt es voraus, weißt du, sie würden das wirklich können. Also deswegen weiß ich ja nicht, ob sie nicht in der Lage sind, was sie halt auch wirklich behindert machen würde, weil sie. Vielleicht ist das auch einfach so eine Art kollektive gespaltene Persönlichkeit. Weißt du, normalerweise bist du halt dann zwei Personen, aber die Leute spalten das komplett von sich ab. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie fürchterlich so die Leute leben müssen, weißt du, und sich da irgendwie um sich schauen, weißt du, und sehen, dass die anderen Leute ringsherum sich irgendwie doch freuen und irgendwie tollere Gedanken haben und besser drauf sind, ne? Und aber du selbst, nee, das darfst du nicht, weil, keine Ahnung, jemand anderes beschlossen hat, du hast jetzt dieses Tuch zu tragen. Ja, und so Gedanken zu haben und so Gedanken nicht zu haben. Ja, und außerdem melde Diskriminierung und Islamfeindlichkeit. Melde die. Weißt du, und dann denke ich mir so, weißt du was, wie wäre es, anstatt dass ich, anstatt dass jemand Islamfeindlichkeit melden sollte, ja, wie wäre es, wenn da es einfach weniger Leute gibt, die dem Islam folgen? Also ich meine, was, ja. So, melde Mordfeindlichkeit. Wie macht das Sinn? Wie macht das Sinn? Ja, wir leben in einem Land, wo hier Homo-Ehe und so legitimiert und so, wup, wup, aber Islam ist einfach fundamental, ja, gegen Homo-Ehe, okay? Und ich meine, das ist so absurd. Ach, Mann. Können wir nicht einfach so ehrlich hingehen und sagen, wisst ihr was, wir sind für einen Islam, der auch irgendwie so unseren Werten entspricht? Ah, nein, können wir ja nicht, weil, haha, keine Werte in Deutschland, haha, wir können ja nicht unsere Werte jemand anderen aufzwingen, haha, weil, nö, die Leute kommen einfach nur her, die sollen ja hier vom Staat leben können, aber müssen ja sonst nichts machen. Ich meine, wer zu viel. Aber am Anfang, ist, weißt du, jetzt war es schon. Ich glaube, das ist Sacha Baron Cohen hier. Ja, hier ist Sacha Baron Cohen. auch diese Wortklauberei wieder, ne? Islamhass, Islamophobie, bla bla bla, und jetzt ist es Islamfeindlichkeit. Wer will denn jemand verbieten, islamfeindlich zu sein? Das ist doch keine, das ist keine Tat, das ist kein Straftatbestand. Ich kann doch hier zum Beispiel dem Ali Utlu, der in mehrfacher Hinsicht, weil er schwul ist und weil er sich halt von dieser türkischen Lebensart abgewendet hat, unter mehrfacher Art unter Beschuss steht, dem kann ich doch eine Islamfeindlichkeit nicht absprechen, wenn er die haben sollte oder wenn er sich selber so bezeichnet. Aber ich würde schon sagen, so wie er spricht, ist er schon islamfeindlich, sicher in den Augen von diesen Leuten. Und wer will ihm das denn absprechen, so wie er darunter gelitten hat vielleicht? Ich kenne jetzt keine Details bei ihm, aber einfach von seiner Lebenssituation her kann ich mir nicht vorstellen, dass es für ihn einfach war mit dem Islam. Ja, und warum soll er nicht islamfeindlich sein? Also Islamfeindlichkeit ist keine Menschenfeindlichkeit, Punkt. Das ist eine Ideologie, und es gibt natürlich Gruppen von Menschen, die dieser Ideologie angehören, und die haben natürlich auch alle Rechte, die andere Menschen auch haben, aber die Ideologie selber hat erstmal keine Rechte, und da darf man auch alles dagegen sagen, was einem dagegen einfällt. Das ist halt einfach okay, verständlich, dass die Leute, die ganze Zeit in ihrer kleinen Filterblase da gelebt haben und alles so Islam und so toll, und dann kommen sie her und dann heißt es so, oh nein, jetzt muss ich irgendwie mit den Leuten interagieren und sie kritisieren mich für meine Religion, für meine aktive Entscheidung, an so eine Fantasieüberlegung irgendwie da zu glauben, ja, und mich demnach auch so zu kleiden, dass das jeder so sieht. Oh nein, ich werde kritisiert, oh nein, ich muss mir was gefallen lassen, oh ups. Ja, wenn es doch was gäbe, was ich tun könnte, keine Ahnung. Alter, keine Ahnung. Ich finde es ganz lustig, dass wenn du bei denen auf Links gehst und dann findest du dort verlinkte Webseiten, Open Society Foundation, Insan e.V., Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Also ich finde es immer ganz lustig, weil solche Projekte, die werden dann immer noch vom Staat mitgefördert und über uns siehst du auch, dass es staatlich gefördert ist. Und hier Open Society Foundation. Und dann, also ich das ist ja das immer so ein bisschen fad. Open Society ist doch von Soros, oder? So, ja. Okay, Leute, Aluhüte aufsetzen. Was? Ich habe meinen nicht mal abgenommen vom letzten Mal. Ach so. Und ich finde es halt immer ganz lustig. Da war doch jetzt auch neulich auf dem Louvre ein Attentat auf Polizisten. Und das war doch auch wieder so ein Journalist, der sich für Antidiskriminierung eingesetzt hat. Der doch irgendwie aus Schweden kam und der irgendwie gegen... Ja, auch der hatte sogar einen Preis gewonnen. Ja, und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wann wir jetzt von dem Netzwerk gegen Diskriminierung dann auch mal irgendwas hören werden. Weißt du, weißt du was, entweder ist dein Prophet damit voll cool so drauf, ja, dass sein Gefolge kritisiert wird und irgendwie so richtig in den Boden gestampft, ne, wegen ihren Ansichten. Oder es gibt ihn einfach nicht, ja, oder du bist ihm egal, ja, also komm, ja. Und keine von den Versionen entspricht genau der, die der Islam propagiert, ja. So, der Prophet mag uns alle und wir sind die Auserwählten, das ist voll cool, wenn man so Islam angehört, wup, wup. Ja, toll. Nur hat da nicht jeder Bock drauf, weißt du? Unser Beratungsansatz basiert auf dem Grundsatz der Parteilichkeit. Islam belief. Wenn ein Muslim zu Ihnen kommt und sagt, er wurde... von einer Karikatur vergewaltigt, dann muss man dem glauben. Ich meine, das mit dem Islam, weißt du, Islamfeindlichkeit, das fängt auch schon so total lächerlich an, weißt du, das ist so, du wärst schon islamfeindlich, wenn du der Muslima deine Hand geben würdest zur Begrüßung, okay? Weil du nämlich intolerant bist gegenüber der islamischen Kultur, die sie ja dann vertritt, und das siehst du ja, und du bist so ungebildet, und wie kannst du nur, ja? Oder wenn du mit deinem... Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt so vergleichen kannst, aber ich sag mal... Schon. Es öffnet dem halt Tür und Tor auf jeden Fall. Ja, aber weil wir sehen ja, was in der Umfrage zu sexueller Gewalt gegen Frauen hochstilisiert werden kann. Ich bin geschubst worden. Mir hat jemand an den Haaren gezogen. Ja, und dann kann man hier natürlich auch. Da hat jemand ein Schinkenbrot gegessen. Oder, ja, mich aber schief angeguckt, also, ja. Ja, aber es gab schon zum Beispiel Fälle, wo sich da muslimische Leute da beschwert haben. Ich glaube, das war in England oder so. Das mit dem Sandwich, das war da. Und der Typ wurde dann auch ins Gefängnis oder zu irgendeiner Strafe verdonnert, glaubt der es gemacht hat. Mit dem Schinken-Sandwich an der Moschee. Und da haben sich auch Leute, auch hier in Deutschland, noch darüber beschwert, dass Leute mal mit ihren Hunden nicht in unserem Es gab doch im Osten sogar Leute, die irgendwie Schweineblut auf eine Synagogenbaustelle geschüttet haben und so. Schlomo! Der Schlomo schadet uns mit solchen Aktionen. Das sage ich immer wieder. Also ich finde das auf jeden Fall dieses, sie haben das Gefühl, das reicht mir eigentlich schon wieder. Sie haben das Was soll denn das heißen? Wenn du nicht diskriminiert werden willst, weißt du, wenn du nicht diskriminiert werden willst und es gibt etwas, worauf du diskriminiert werden wirst, ne, und du kannst da irgendwie was ändern, ja, dann ändere doch was daran. Weißt du, ändere du dich doch selbst. Ja, pass dich doch an. Mann. Ah. Ja, sag mal, denken, Diskriminierung wäre so ein subtiles Ding irgendwie? Ja. Oder weißt du, ich meine, du merkst doch eigentlich in den meisten Fällen, wann du diskriminiert wirst. Und da wird es halt so dargestellt. Du, Sally, so. Wir haben heute schon gelernt, dass man auch nicht merkt, ob man Gewalt erfährt. Das muss auch erst irgendwie... Okay. Du musst erst mal ins Röntgengerät, bevor du das da jemand feststellen kann. Kritisiert werden, Kritik erfahren, ja, kritikfähig sein, ja, ist keine Diskriminierung. Wenn du kritisiert wirst, dann wirst du kritisiert wegen deinen Ideen, ja, oder wenn die Kritik halt scheiße ist, dann wirst du kritisiert wegen deinem Dasein, wegen deiner Existenz, ja. Aber Diskriminierung ist das auch noch lange nicht. Ja, Diskriminierung wäre, wenn man dich da auf dieser Ebene, weil du, keine Ahnung, jetzt irgendwie weiß oder schwarz bist, etwas, was du nicht ändern kannst, ja, irgendwelche Privilegien oder Rechte entzogen bekommst oder nicht mal angerechnet kriegst, ja. Niemand hier, ja, entzieht irgendwie Muslimen irgendwelche Rechte, und selbst wenn, dann kannst du dich ganz einfach entziehen aus diesem Problem, wenn du einfach aufhörst, ein Moslem zu sein. Naja, wieso? Die wurden jetzt schon Rechte entzogen wieder, ne? Zum Beispiel das Recht, halt ihre Kinder verschleiert in die Schule zu schicken. Ja, aber das ist ja auch kein Recht. Was ich damit meine ist, es ist nicht Teil von dir als Mensch, ja, eine Ideologie zu vertreten. Du kannst es, aber weißt du, so, das ist was anderes, als wenn du, keine Ahnung, weiß oder schwarz bist oder irgendwie aus irgendeinem Land kommst. Ja, aber du musst halt auch wieder berücksichtigen, dass halt für viele, denke ich, die hier aus muslimischen Ländern herkommen und den Islam hier weiter in seiner reinen Form leben wollen, dass das für die halt noch mehr ist als nur eine Religion, sondern dass das halt wieder, dann sind wir wieder da, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, nämlich bei der Identität. Ja. Und das ist für die ein wichtiger Teil ihrer Identität ist, dass sie sich darüber definieren, dass ihre sozialen Netzwerke nur aus solchen Leuten bestehen und so weiter und so fort. Also du kannst nicht einfach sagen, ich bin kein Muslim mehr, weil das bedeutet nicht nur, dass du halt aus dieser Religion dann zurücktrittst, sozusagen, wie du bei uns aus der Kirche austrittst, sondern das bedeutet durch diese archaischen Strukturen auch, dass du einen Haufen deiner Freunde und Bekannten und Leute, die dir vielleicht geholfen hätten, sonst verlierst. Und dass du relativ alleine bist, dann bist du nämlich zwischen den Welten. Die sind da leider ziemlich gnadenlos. Ja, aber du bist dann dennoch freier, okay, als wenn du ignorant in der Gruppe lebst. Ja, aber du hängst doch emotional ganz anders fest. Die haben auch noch ein viel engeres Familiengefüge. Da ist Familie noch ein viel größerer Wert. Also ich... ganz kurz, das ist doch der Kanal, der Shlomo zweimal gestrikt hat, oder? Ja. Okay, wollte ich nur mal so anmerken. Sollen wir das lieber nicht erfahren, ja? Ja. Oder vielleicht ohne Ton? Wieso? Ja, wobei der Ton ist wichtig. Ich meine, in dem Video beschwert sich der halt, dass die Emma. Das hat doch aber Untertitel, oder? Ich dachte, das hätte auch Untertitel. Ja, also ganz kurz zu diesem Islam-Ding, weißt, ich meine. Du hast es schon so richtig gesagt, das ist ja nicht einfach so, als wenn die geboren werden und seid Moslem und die lernen gleich alles, wie das in Wirklichkeit ist mit Mohammed und sowas. Die kriegen das halt so beigebracht, weißt? Und einerseits kann ich es nicht verstehen, wenn dann Leute sagen, wie könnt ihr nur so einen Massenmörder und so anbeten, weißt? Die checken das ja gar nicht. Weißt, das ist ja so für die, das ist wie wenn ich Sachen im Alten Testament kritisiere, was von Massenmörder und sowas, das ist die meisten religiösen Menschen, Christen oder so, die checken das gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Weißt, und wenn man dann nur mit dem Vorschlaghammer kommt und sagt so, ja, hier, ihr seid das und das, da muss man halt auch taktisch vorgehen. Ich meine, weißt du, ich bin ja schon so weit, okay, ich gebe ja den Leuten schon konkrete Argumente, worin sie dann in ihrem Denken falsch liegen, ja, aber das Problem ist, dass sie nicht nur sich nicht ändern, okay, das ist auch okay für mich, weißt du, deswegen behandle ich auch so religiöse, dogmatisch so religiöse Leute. Aber keiner ändert sich von jetzt auf nachher. Nein, gerade bei Religion nicht. Das meine ich auch nicht, das ist auch okay so. Ich meine damit einfach nur, weißt du, warum sollte sich der Staat dahinstellen, diese Leute irgendwie als eine Gruppe jetzt irgendwie, weißt du, umarmen und in eine Decke einkuscheln? Weißt du, die haben sich genauso hier anzupassen wie alle anderen auch. Ja, warum gibt es keine irgendwie Gruppierung für Atheisten und der Staat unterstützt diese genauso? Ja. Also, weißt du, weil Minderheiten gibt, und so. Es gibt auch, keine Ahnung, gerade zu Siebenbürgen haben wir gerade in Baden-Württemberg übelst christlich-fundamentalistisches Problem mit denen. Die sind halt nicht aggressiv oder so, aber die schicken ihre Kinder nicht in die Schule. Bei denen ist es normal, dass die Frau zu gehorchen hat. Wenn sie nicht zuhört, wird sie halt verprügelt, kriegt sie auch auf die Schnauze und so. Ist viel kleiner, aber wenn man einfach nur sagt, warum passen die sich nicht an, es passen sich viele nicht an. Weil das religiöse Dogmatiker sind, ja, weißt du? Ja. Und deswegen braucht man Säkularisierung. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass sowas wie Islam als Religionsunterricht eingeführt werden soll, unglaublich gefährlich. Weil davor war es ja eigentlich so, dass die Moslems, ja, Moslems sind Anführungsstrichen, also ich meine, 12-jähriges Kind oder Jünger checkt ja nicht, was Religion ist, die gingen in Ethikunterricht, ja? Weißt, die haben nichts von Religion und so. Die haben gelernt gekriegt, wie geht man mit anderen Leuten um und so weiter. Und jetzt will man das abschaffen und sagen, nee, jetzt geht ein Religionsunterricht. Das ist eigentlich etwas, über das sich die Leute viel mehr aufregen sollten. Ja. Bekenntnisunterricht. Ja, also Schulreform so oder so. Also ich bin da auch deiner Meinung. Ich bin nicht für mehr Religionsunterricht. Ich würde eher sagen, man braucht Unterricht, zu denen jeder gehen muss. Das ist dann so Logikunterricht, wo dir gezeigt wird, wie du logisch Probleme löst und sie zerlegst. Das ist einerseits wichtig für dein zukünftiges Leben und zweitens auch wichtig für Denkmuster. Und ansonsten, ich meine, wenn du das Leuten gibst, bin ich sehr zuversichtlich, dass da Leute besser denken lernen. Wenn du ihnen zeigst, wie diese Muster funktionieren und was genau dahinter steckt. Weißt du, denn dann können sie auch wirklich eine realistische Chance haben, sich dem zu widersetzen, was ihnen da reingebracht wird. Ja, das ist doch genau das, was die Globalisten nicht wollen. Die sollen nicht ja ihr Logik lernen, oder die NWO, oder Versklavung, Zinssklavsystem. Wach auf, Schiebe! Nein, Quatsch. Können wir als nächstes eigentlich das Video oben rechts gucken? Der Thumbnail ist so klasse. Ja, aber lass mal laufen. Ich würde auch die Untertitel vorlesen. Ja, ich lasse sie schon laufen die ganze Zeit eigentlich. Also soll ich nochmal so, weil ich achte da gerade gar nicht drauf. Im Video tut sich der Typ halt aufregen, dass jetzt Emma es auch irgendwie Islam kritisiert und dass das halt islamfeindlich ist, wenn der Islam kritisiert wird von der Emma. Ist das der von Datteltätern da oben wie rechts? Islamkritisch ist der Feminismus. Die wirft nein, nicht eine wichtige Frage auf, sondern traut sich auch deutlich darauf zu antworten. Hallo, was? Ich lese das Video vor. Ich würde es wie Pierre Vogel vorlesen. Mach ich versuch's. Also, Leute. Merit Haaf nur eine wichtige Frage auf. Nein, sie traut sich auch klar und deutlich darauf zu antworten. Sie beschreibt in dem Artikel, dass die Themen- und Prioritätssetzung bei den feministisch-liberalen Zeitschriften Terre de Femme oder Der Emma immer häufiger den Islam als die Ursache allen Übels darstelle. Denn der Islam sei schließlich der Hauptträger patriarchaler Verhältnisse in Deutschland. Und damit machen die ach so liberalen Feministinnen deutlich, dass sie sich exakt derselben Argumentationsgrundlage bedienen, wie wir es von den Rechten, den Identitären und der AfD gewohnt sind. So sagt die Autorin in Bezug zum feministischen Medium Folgendes. Bei Emma findet man immer noch ein großes Angebot, aber der Fokus ist eng geworden. 5 Artikel in einer Ausgabe am halben Dollar zur Frauenunterdrückung im Islam. 3 Artikel zur Zwangsprostitution Alhamdulillah und ihre angebliche und der sexarbeiterin Lobby. Die größten Verhinderer einer Gesellschaft sind nach der, also jetzt aufgepasst, die Kopftuch tragende Minderheit in der muslimischen Minderheit sowie herzlose Huren Alhamdulillah, die nur auf die eigenen Rechte pochen. Anstatt sich über die Beratungsangebote und gesetzliche Kondompflicht zu freuen. Weiter heißt es, der einzig akzeptable Muslim in diesem Land ist der islamkritische Psychologe und Buchautor Amamsur. Wer sollte es anders sein? Nun, es macht den Eindruck, als hätte die Autorin etwas Wichtiges verstanden, was bei vielen Feministen und Islamhasslern noch nicht angekommen ist. Wir Muslime leben unseren Islam nicht als eine reaktionäre Antwort auf die hiesigen Verhältnisse. Weder geht es uns darum, diese Gesellschaft anzugreifen, noch wollen wir Unfrieden stiften. Unser Geschlechterbild ist weder patriarchalisch noch emanzipiert oder gar feministisch, sondern schlicht und ergreifend islamisch. Alhamdulillah. Der Islam ist eine eigenständige Kultur, welche eigene Lösungen auf die menschlichen Angelegenheiten hervorbringt. Wenn man von uns Muslimen verlangt, den Islam auf Grundlage von fremden Ideen zu denken oder bedingungslos an den Status quo der jetzigen westlichen Gesellschaft anzupassen, der jetzigen so westlichen man Gesellschaft, damit eine natürliche Art zu leben. Man zerstört damit unsere Identität. Diejenigen, die von uns Muslimen eben gar das fordern, und übrigens diese Stimmen werden zunehmend lauter in Deutschland, sie setzen nicht nur auf unbewiesener Weise ihr eigenes Weltbild als richtig voraus, nein, sie wollen auch noch an alle anderen Lebensweisen antworten, an ihre teilweise kranken Ideen anpassen und uns diese Ideen aufzwingen. Diese Leute sind die wahren Faschisten. Auch wenn sie sich hinter der Moderne oder ihrem angeblichen Liberalismus verstecken, wir dürfen uns von diesen Islamfeindlichen nicht beeinflussen lassen, geehrte Schwester. Der Islam ist eine reine Quelle, deren Rechtleitung ins Paradies führt und das zweifelsohne. Deswegen dürfen wir nicht das Wohlgefallen niemand woanders suchen. Außer bei Allah, Alhamdulillah. Wisst ihr was? Ich finde das so toll, der Typ labert irgendwas von hier. Das ist dieselbe Rhetorik, die da die Identitären und AfD und so verwenden. Und dann aber hingeht und sagt, aber wir dürfen uns nicht anpassen an die Bedingungen, die uns gestellt werden, denn das zerstört unsere Identität. Alhamdulillah. Aber da merkst du auch, wie krass das ist. Ja, natürlich. Das Krasseste, was er gesagt hat, war ja, der Islam ist wieder das und das und das und das. Das ist halt so. Das ist für die einfach die Realität und es gibt nichts anderes. Ja, und dass es sich an die aktuelle westliche Gesellschaft nicht anpassen kann und will, weil er sonst seine Identität verliert. Wow. Mal, ist das jetzt ein anderer Kanal? Ich check's gerade nicht. Ja, das ist ein anderer Kanal. Generation Islam und wie hieß das davor? Das davor war Realität. Experimente, um über Pornosucht zu sprechen. Das finde ich auch schon gut. Oh Gott, Alter. Ach so, hier willst du das essen. Ja. Ach so, man darf, ach so, wahrscheinlich, du darfst das nicht essen, aber dann filmen sie die und wie sie sich halt irgendwie zügeln, die kleinen Kinder, weil sie halt die Süßigkeit essen wollen. Boah, Alter, wenn ich irgend noch irgendwas in meinem Leben von Islam höre, Alter, ich... Weißt du, was ich nicht verstehe? Früher so, gerade so im englischen YouTube waren da die Christen mit solchen Videos voll drin, was so generell Moral und sowas angeht. In Deutschland sind es jetzt die Moslems irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, also ich glaube, da ist sogar so ein größeres Konzept dahinter. Das ist einfach so die Bewegungsmuster, die dann Leute haben. Das ist so eine religiöse Gruppierung, die jetzt hier da schon existiert hat, aber jetzt mal irgendwie neue Leute dazugekommen sind und die sind hier neu und die wissen nicht, wie es hier läuft und die zappeln ein bisschen rum. Aber weißt du, das Dämliche dran ist ja nicht, dass die Leute so rumzappeln oder aufmucken. Ja? Das Dämliche, was ich dran sehe, ist, dass der Staat sich aus irgendeinem Grund parteiisch irgendwie auf eine Seite stellt. Das ist so schwachsinnig. Ja, komm, lass uns hier die Pornosucht ein andermal überwinden, dass wir mal weiterkommen. Ja. Nein, aber ich will meine Pornosucht überwinden. Ah. Sind Pakistan nicht das Land mit den meisten, die Gay-Porns gucken irgendwie? So bei laut Pornhub-Analyse? Ja. Ach, die Geschichte hier. Was ist das? Das habe ich irgendwie vor einer Woche oder so, hat mir das schon mal jemand geschickt. Ja, mitmachen genau. Beim SWR Bürgertalk. 150 Euro Belohnung. Ja, wenn du deine Meinung sagst und dann wird dir vorher erklärt, welche Meinung du zu vertreten hast und dann kriegst du 150 Euro und dann vertrittst du die mal. Wir suchen für unser Format einen Alleinerziehenden, der sagt, dass sie eher aufgrund der Kindererziehung oder Ausbildung kein Geld für die Rente hat und mit Schrecken an die eigene Rente. So macht man Interviews. Wir suchen einen Menschen, der uns versichert, dass Gender Mainstreaming die Welt rettet. 150 Euro. Hä, ich Herr Hornscheid, also kommen Sie vorbei. Die wollen Bürger-Talk machen, wo sie darüber reden, was die Bürger denn so interessiert. Und hier tun sie Leute halt scouten, die dann die vorgegebene Meinung dann so sagen für 150 Euro. Hä, ich verstehe jetzt. Hä? Das ist doch einfach nur, also so wie ich das jetzt verstehe, ist es einfach, hey, du bist jetzt genau in dieser Situation, in der Problematik. Wenn du wirklich in dieser Problematik drin bist, dann komm doch her und rede darüber, kriegst du auch ein bisschen Geld. Ja, ich glaube, was hier stört, ist die Tatsache, dass der sagt. Und dann halt eben dieses Statement quasi. Ah, jetzt sehe ich das. Ja, okay, das finde ich schon krass. Also, aber wenn die jetzt sagen würden, also wenn das anders formuliert, wenn der stände, der aufgrund Kindererziehung, Ausbildung kein Geld für die Rente hat. Und mit Schrecken an die eigene Rente denkt und darüber sprechen möchte. Das fände ich auch okay. Aber das ist Ihr Satz, den üben Sie jetzt dreimal und dann sagen Sie das gleich. Und ich denke mit Schrecken an eine Herrenboutique in Wuppertal. Nein, an meine Rente. Und dann während des Gesprächs, ja, meine Tochter, 15 Minuten später, ja, mein Sohn, meine Tochter. Weißt du, ich habe mal neulich so ein Gespräch mit jemandem gehabt darüber, ob die Person da jetzt für, keine Ahnung, Geld Korans auf der Straße vermarkten würde. Und die meint so, ja, ich brauche das Geld, deswegen würde ich das halt machen. Und ich denke mir so, ja, okay, es ist ein akzeptables Argument, aber dennoch nicht so wirklich ausreichend, weißt du, denn da kommt man eben in solche Bewegungen rein. So, da, du bekommst Geld und sagst das, was man von dir will, du bist dann so ein Mouthpiece und nee. Deutschland droht den USA nach der Eskalation im Streit um US-Sanktionen gegen Russland, will die Bundesregierung gegen Maßnahmen prüfen, droht ein Handelskrieg samt Spaltung der EU. Das hat sich doch schon erledigt. Wir verschärfen doch unsere Sanktionen auch. Okay. Ja, aber ich fand das auf jeden Fall ganz lustig, auch im Zusammenhang mit, dass es eben heißt, irgendwie hier... ja, so USA, die Regierung ist ja irgendwie da mit Putin im Bunde oder so. Und im Endeffekt machen sie jetzt solche Sanktionen, wo wir dann irgendwie sagen, nee, wollen wir aber nicht, weil das beeinflusst irgendwie unsere Geschäfte, weil das ja auch schon wieder halt so ein Ding ist. Ist ja der perfide Plan von Putin, USA und Europa so zu spalten, weißt du? Ja, das bringt ihm persönlich natürlich voll viel. Weil ich habe langsam echt das Gefühl, der Trump schüttelt morgens seinen Magic 8 Ball und guckt, was er dann auf einmal gegen wen er Sanktionen ausspricht. Ja, aber das ging ja, glaube ich, vom Kongress aus, ne? Also irgendwie. Okay. Ja. Weil heute hieß es ja auch schon wieder, sie wollen irgendwie Nordkorea um mindestens 1 Milliarde Handelseinnahmen bringen und so. Also irgendwie, Hauptsache irgendwas wird verkündet jeden Tag. Hä, was? Da hat irgendjemand halt saudumm irgendwas getweetet zum Thema, dass die Dieselindustrie ja die deutschen Leute, die deutschen Bürger vergast. Und dann gab es natürlich den zu erwartenden Internetaufschrei und dann hat er es in Töten geändert. Hallo, da hat einer vergast geschrieben. Das Hallo. Ist ein Artikel. Was Deutsche zum Automat Teufel, Mann? Jedes Jahr 10.000. Oh Gott, ey. Ich verstehe ja schon, dass man irgendwie drauf achten soll, aber ja. Ja, aber guck mal, weißt du, ich musste neulich Leute fragen, ob jedem das seine, okay, ein ganz normaler Spruch ist, den sie da auch wirklich so im Umgang sagen würden, ja. Weil ich auch genau halt weiß, ja, in welchem Kontext das auch stehen kann und wie Leute das auch sehen könnten. Aber ich denke mir dann auch, weißt du, so, wenn der Typ vergast sagt und es geht um die Abgase, dann ist vergast das richtige Wort dafür und dann ist Schluss aus Ende Gelände. Ja, und was das angeht, ich glaube, es teilt sich in die Leute, die schon mal im Buchenwald waren und Leute, die nicht im Buchenwald waren. Aber wenn du unter dem Tor durchgehst oder durch das Tor durchgehst, auf dem dieses jedem das Seine steht, dann verkneifst du dir das dann. Also ging es mir zumindest. Ja. Und dann wieder rauskommst, dann hast du keinen Bock mehr, das zu sagen. How much is the fish? Da ist Maria. Es auch lustig, weil die Überschrift auch funktioniert, wenn es hier buchstäblich um Scooter geht, also so Dinge mit Rädern. So. Aber die können doch kein Konzert geben, die Dinge mit Rädern. Scooter drohen wegen Klimawandel mit 8 Jahre Haft. Hä, wo drohen denen 8 Jahre Haft? In der Ukraine oder was? Ja. OPEX drohen 8 Jahre Haft wegen blödsinnigen Vergleichen. Nein. Nicht schon wieder. Ja, die haben halt auf der Krim gespielt und die Ukraine sagt, nö, das dürfte aber nicht. Und jetzt Alter, ich halte Scooter jetzt auch nicht gerade für eine politische Band, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, da lädt es mich aber weiter. Modern Talking haben doch damals auch irgendwie Ärger gekriegt, weil sie so viel in Russland gespielt haben. Weil das die einzigen waren, die da noch Geld für gezahlt haben. Keine Ahnung. Also Robin Williams hat ja ein Lied gemacht über Russland und über die Dekadenz von so russischen Oligarchen, ja. Und Russland hat da auch aufgemuckt, ja. Und jetzt, wo irgendwie die Krim da jetzt aufmuckt, ging genau wegen derselben Kinderkacke, heißt es dann hier Russland wieder, haha, wie blöd ihr seid, ihr haha. So, ach, ist einfach. Fans feierten die Band ausgelassen. Ja, natürlich, weil ist ja auch ein Scooter und so. Hyper. Ottomans were the first to reach the moon. President. Erst sagt er, das waren irgendwie die Muslime waren die ersten, die in Amerika waren, jetzt auf dem Mond oder was? Ja. Und der versucht doch einfach nur sein. Deutscher Raumflug ab 1934. Vermissen. In 9 Stunden zum Pluto, am Fixstern vorbei. Hm? Ich kann dir genau erzählen, was das hier ausmacht und was das hier soll. Ja, okay, das ist wie so eine Botox-Injektion in so das hässliche Gesicht von so einem Persönlichkeitskult. Ja, so einfach irgendwie was sagen, irgendwie was hier machen und die eigenen Leute, auf die es halt für ihn ankommt, die werden es schon fressen. Das erinnert mich an meinen Besuch auf der Expo in Hannover. Da war ein chinesischer Pavillon und in einem von den Räumen stand ein Mondfahrzeug. Und das war auch so drapiert, als würde es auf dem Mond fahren. Und so. Und ich habe mich nur gefragt, so nee, ihr fahrt da nicht und ihr habt auch so ein Ding da noch nicht hochgeschickt. Tut mir leid, warum stellt ihr das hier hin? Ja, ich finde es halt schon krass, Alter. Wir waren die Ersten auf dem Mond. Weißt du, haust es einfach mal raus und dann 1635. Jeder kennt die Geschichte von dem berühmten Flieger Hasan Celebi, dem ottomanischen Raketenmann, der den ersten Raketenflug 1633 durchgeführt hat. Das ist doch reiner Axel Stoll, ist es doch. Hat er auch den hier, wie heißt der Effekt? Dieser verdammte. 1633. Ottoman Rocket Man. 1633. Ja, die 1633, okay, mal ganz kurz. Wann wurde die erste überhaupt Raketenantrieb, irgendwie sowas gebaut, okay? Da sind einfach, nee. Aber es steht auch schon in der Bibel bei Hesekiel, etwas von einer fliegenden Maschine, wo man sich vorstellen kann, dass unten ein Triebwerk und an den Seiten Antennen und Lichter. Also, vielleicht hatten sie Hilfe aus dem Weltall. Ja, das ist Rocketman, Alter, das ist ein Superheld. Der hat eine siebenflügelige Rakete gebaut. Ich meine, dann muss es ja geklappt haben. Warum kommen wir nicht auf so Ideen? Macht euch nicht lustig, das war einfach eine pferdegetriebene Rakete halt von den Ottomanen. Die waren einfach schon schlau. So. Außerdem finde ich das auch lustig, dass es beim Fastenbrechen erzählt wurde wahrscheinlich. Also da merkt man mal wieder, Leute, ist anständig, ne? Also. Ich habe mal den Wikipedia-Artikel zu Raketen rausgesucht und da steht halt drin, dass der erste überlieferte Raketenstart im Jahr 1232 im Kaiserreich China stattfand. Aber eine Rakete starten, ja, die du, keine Ahnung, irgendwie so einen Antrieb hast, das Ding, das da irgendwie ein bisschen rumfliegt, ne, ist halt ein anderes Ding, als jemand, der fertig ist, auf den Mond zu schießen. Also er hier behauptet, glaube ich, ich scroll mal weiter, aber hier steht, dass er in einer Rakete, das ist der letzte Satz, den ich lesen kann, also. Aha, mit 140 Pfund Schwarzpulver, okay. Wie hieß der Typ, der das angeblich gemacht haben soll? Hassan Celebi, ne? He then ascended more than 200 meters in the air and landed in the sea, hundreds of meters from his takeoff point. Ja, aber hör mal. Das ist nicht der Mond. Wikipedia sagt da was anderes, ja. Fucking nah an Istanbul gewesen in der Nacht. So knapp 200 Meter entfernt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, also bei Wikipedia steht drin, dass der Typ 20 Sekunden mit einer selbstgemachten Rakete geflogen sei, um dann mit Flügeln im Wasser zu landen. Genaue Daten oder unabhängige Drittberichte, die diesen Flug bezeugen, sind allerdings nicht bekannt, okay? Das heißt, das ist so einfach so ein Ding, der ist nicht mal zum Mond gekommen. Alter, wie stellt der... Das ist so Brianna Wu-mäßige Logik, okay? Wir können... Ich weiß nicht, vielleicht hat er später ja noch einen Versuch unternommen. Steine runterwerfen. Was vielleicht steht da ja noch was, dass er irgendwie danach dann mit einer noch größeren Rakete mit 8 Flügeln auf den Mond geflogen ist. Keine Ahnung, Alter. Bei Allah, Alter, dieser Mann lügt. Boah. Fürchterlich, Mann. Und vor allem, was soll der Scheiß? Was will der damit zeigen? Wer das nicht glaubt, der hat auch nicht geglaubt, dass ein Muslim solche Dinge tun kann. So glaubt er auch nicht, dass unsere Vorfahren Schiffe im Goldenen Horn irgendwie zu Wasser lassen konnten, nachdem sie sie über Land transportiert haben. Also die Nummer ist aus so vielen Kulturen bekannt, über Land engen Schiffe zu transportieren. Das ist nicht so ganz vergleichbar mit zum Mondfliegen. Weißt du was, wenn die da die Mondflüge schon hatten, okay? Dann ist das eher eigentlich so, schon so ein Armutszeugnis, dass sie die Technologien nicht irgendwie weiterentwickelt haben, ja, und irgendwie nicht die wirklichen besser dokumentiert hätten, weißt du? Das, so, wird, ja, das wird, wird ja immer jetzt, besser hier. Bis zur Venus kommen sollen, wenn die jetzt vor 400 Jahren schon auf dem Mond waren. Ja, und ich also denke, Erdogan sagt weiter, das ist keine neue Behauptung. Eine Gruppe Gelehrte in der Türkei und im Rest der Welt glauben das und ich glaube, dass sie recht haben. Die NASA hat zwar eventuell das meiste der Beweise auf dem Mond zerstört, aber wir werden versuchen, andere Beweise zu finden, dass dem Vertuschungsversuch, die dem Vertuschungsversuch entkommen sind. Der Typ ist durch. Es gibt halt einfach Iron Sky, okay, das ist so ein Film über Nazis auf der dunklen Seite vom Mond, okay. Oh, aber die aktuelle, die überarbeitete neue Version, so als Remake, ja, wäre dann so Döner Sky, ja. Das machen wir wie Turkish Star Wars, wir nehmen einfach echte Szenen daraus und machen einfach Leute auf Bluescreen davor. Der hat also 3 Penisse zusammengebunden, 7 Penisse hat er an die Rakete gebunden. Und das war sehr hetero. Das war sehr hetero. Sehr hetero. Nicht schwul, weil schwul ist. Ja, genau. Ja. Aber das sind schon ganz schön große Dinger. Ja, klar. Müsste man mal hier unseren alten Kumpel, wie hieß er, fragen, der die gießen konnte aus Kunstharz. Ich verstehe das echt nicht. Das macht irgendwie technologisch keinen Sinn. Weißt du, die haben, sagen wir, okay, die haben irgendwie die Rakete da erfunden und der Typ kam auf den Mond, ja. Aber willst du wirklich sagen, dass eine Rakete bauen, die jemand Lebendiges hin- und zurücktransportieren kann, ja, leichter ist, als eine Kamera irgendwie mal zu bauen, damit man das protokollieren kann? Weil eine Kamera bauen ist, würde ich mal sagen, leichter, als eine Rakete zu bauen mit allen Systemen, die dazugehören müssen. So. Das ist aber ungefähr so, also als würden wir behaupten, dass die Gebrüder Wright alle scheiße sind, weil der Schneider von Ulm ja schon irgendwie 200 Jahre vorher vom Kirchturm gefallen ist. Ungefähr so. Echt. Ach, Alter. Iraks Kurden wollen über Unabhängigkeit abstimmen. Ja, das wird Spaß geben. Ja, das ist ein ganz guter Artikel, der halt viele Probleme aufzählt, die einfach danach riechen, dass wenn die Unabhängigkeit erklärt wird, dass du halt dann, ich weiß nicht, eventuell noch mehr Bürgerkrieg bekommst. Also die zählen halt 14 Probleme auf. Das Ding ist halt, unten im Süden sind dann die Iraker und im Norden sind die Türken und die werden beide pushen. Ja. Ist doch klar, was da auf uns zukommt. Da müssen dann auf einmal 3 Millionen Kurden aufgenommen werden. Das ist alternativlos. Auf jeden Fall, der Artikel ist ganz interessant. Also der tut das im Detail auflisten. Also was für Probleme da entstehen, wenn das dann so umgesetzt wird. Also der Plan. Und der ist von Sido geschrieben. Ja, Sido rappt nicht mehr, sondern der macht jetzt hier Kurdistan. Finde ich aber auch gut, wenn man im Alter was anderes macht mal. Aber er hat Style und das Geld. Er hat all das, was den Frauen so gefällt. Oh je. Oh Mann. Oh nee. Komm, geh weg mit Kurdistan, Alter. Kein Bock drauf. Warum? Die sollen sich mal benehmen. Self-determination. Ja, warum soll man den Kurden nicht eigentlich das Land zugestehen? Keine Ahnung, das Alter. Von Jahrhunderten her gehört. Wenn wir mit dem Erdo sprechen, dass er einfach einen Teil abgibt, das macht er schon. Wenn wir einfach Frieden alle, wenn wir da einfach mal alle irgendwie mal sinnvoll, normal, gesunden Menschenverstand hätten, wäre die Welt echt toll. Der Lammert ist so, es ist so schade. Der Lammert sagt viele schlaue Sachen, aber dann kommt er wieder mit sowas um die Ecke, wo man sich denkt, sag mal, hast du völlig den Verstand verloren? Vielleicht hat er jemand mal das Grundlinien wieder verlegt. Naja, hier und da schon mal. Also er hat schon öfter mal darauf hingewiesen, dass man doch mal auf die Verfassung gucken soll. Oh, wow. Ja, aber das ist doch für einen Politiker heute in dem Haus, ja, in dem Bundestag, den wir gerade haben, ist das für einen Politiker schon viel, meiner Meinung nach. Ich erinnere nur dran, wie der Bosbach zusammengeschrien worden ist von gewissen Leuten, als er was auf der Lammert. Ich glaube, die Begründung für so eine Gegensätzlichkeit von Aussagen ist, dass er einfach nicht versteht, dass irgendwie seine Aussage auch auf diese Aussage mitgreift. Ja? Und er somit eigentlich im Widerspruch wäre und das versteht er halt nicht und deswegen sagt er sowas. Ja? Er ist halt ein Normie, der aber auch gar nichts mit dem Internet zu tun hat. Und dann guckt er halt mal, dann zeigt ihm jemand am Ende noch 4chan oder so. Und dann fällt er natürlich tot um, fast. Ja, aber hier, wenn du ein Mindeststrafmaß hast, das heißt, dass dann halt viele Sachen nicht mehr fallen gelassen werden, sondern halt fertig ermittelt werden muss. Das ist halt schon doof. Weißt du, wenn man mir üblichen Problem, was wir immer bei dem Thema haben, ist es überhaupt nicht fest genug definiert, um da eine Mindeststrafe dran zu kleben. Da muss es viel klarer definiert sein. Naja. Also wenn man mir einfach mal die Schlüssel geben würde zum Bundestag oder Bundesrat oder was weiß ich was, ja, wo all die Politiker sich da versammeln würden. Was mit der Zahnfamilie passiert ist, das brauchst du uns jetzt nicht nochmal zu erklären. Nein, warte, nein, das meine ich nicht. Ich meine was anderes. Ich bin ganz kreativ. Anastasia! Ich bin ganz kreativ mit den Leuten. Ich würde dann so einen Beamer aufstellen, ja, und dann mal die Leute auf 4chan schicken und die sollen mal bei Paul sich vorstellen so und sich mal roasten lassen, ja. So, damit die wirklich mal checken, dass das nicht schlimm ist, wenn du mal geroastet wirst oder dass du mal checkst, dass es nicht schlimm ist, wenn dir gesagt wird, du Faggot, töte dich, ja. So, nur weil dir das gesagt wird, heißt es nicht, dass du es bist oder dass du es machen tust, ja. Manu. Worte können so wehtun. Worte sind Gewalt. Here is the full 10-page anti-diversity screed circulating internally at Google. Es wird auch noch interessant, ob das dann daraufhin ein Purge gibt und dann halt Google komplett nach links rutscht. Also einfach wegen der Marktmacht, die Google hat, ist das schon sehr erschreckend. Also wenn du hier die Kommentare unter dem Ding liest, wird dir eiskalt. Da sind so viele Leute, die sagen, was für ein Wahnsinniger, was für ein Arschloch und Aber ja, also erstmal, um auf einen gemeinsamen Stand zu kommen, das ist ein internes Dokument. Das hat ein Junior-Mitarbeiter wohl bei Google geschrieben oder zumindest jemand, der nicht irgendwie in der Führungsriege ist. Und er beschwert sich darin über das ideologische Echokammer Google. Was heißt das? Das heißt, dass es bei Google ja ganz viele Initiativen gibt, die auch die Amadeo und die Frau Schwesig und so ganz toll finden würden. Also es gibt da Veranstaltungen für halt verschiedene Hautfarben, verschiedene sexuelle Identitäten. Es gibt da alle möglichen Programme, um möglichst divers Leute einzustellen und um halt, ja, Virtue Signaling zu betreiben und zu zeigen, man ist da voll dabei, halt die bessere Welt zu schaffen. Ja, und dadurch gibt es dann natürlich auch ein Übergewicht, weil diese Leute, die dann da eingestellt werden, sind auch alle, weil man stellt ja dann die ein, die sowieso auch dieser Bewegung dann großenteils angehören. Also zum Beispiel, was weiß ich, LGBTQ oder Black Lives Matter oder was auch immer. Ja, Leute, die sich damit auch schon identifizieren. Und damit steigt halt der Druck auf die wenigen konservativen Mitarbeiter bei Google. Und dieser Mann schildert das halt so, dass man eigentlich seine Meinung nicht frei sagen kann. Also, oder man wird sofort halt angegriffen und kriegt halt die üblichen Label aufgeklebt. Ja. Googles linke Vorurteile haben eine politisch korrekte Monokultur erschaffen und erhält ihre Herrschaft dadurch, dass sie abweichende Meinungen so lange an Pranger stellt, bis die sich halt nicht mehr äußern. Ich glaube, bei Pixar in der Firma, da haben die so, wenn die so, da haben sie so einen Raum, ja, und da treffen sich dann alle Leute zusammen und besprechen so neue Konzepte und Ideen für Zeichentrick-Zeugs, ne, für Animationen. Und da ist dann einfach jeder in diesem Raum gleichberechtigt und gleichgestellt in seinem sozialen Status, damit niemand sich Sorgen machen muss darüber, dass er vielleicht gefeuert werden könnte. Das heißt, im Endeffekt könntest du dann da in dem Raum sitzen, wichtige Projekte besprechen und irgendwie die Vorschläge von dem CEO irgendwie total in den Boden stampfen und er wird dich nicht feuern. Ja, solange deine Vorschläge sind entweder richtig oder sie sind falsch, ja, oder weißt du, halt verbesserungswürdig, weißt du, aber da wird nicht sowas kommen, dass deine Existenz davon ausgelöscht wird, wenn du was Falsches sagst. Warum kann Google sowas nicht haben? Ich finde es halt, weil Google toll sein will. Gut, ich mein, und die Zukunft. Die tun jetzt YouTube hier ändern, also dass du, auch wenn du nicht gegen Regeln verstößt, dass du zensiert werden kannst. Die haben ihre News-Suche verändert. Die haben, ich weiß nicht, also die machen gerade einen Haufen Sachen, um ein Narrativ zu kontrollieren, um zu kontrollieren, wie man Sachen framen tut. Wenn du zum Beispiel Jihad eingibst, kommst du gleich auf den Washington Post-Artikel, wo dann steht, Jihad is misunderstood, it means struggle. Und es ist halt, ich weiß nicht, nicht so gut. So. Und das mit dem Papier, was der Typ dann da geschrieben hat, ja, das sieht halt dann einfach scheiße aus. So. Wenn Google dann halt einen starken Linkstrahl bekommt, das, ich weiß nicht, so. Ja, das, was wir hier sehen, ist ein Video von, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, von Mr. Metokur alias Internet Aristocrat. Die Gamergate-Nasen unter euch werden den Namen kennen. Und der hat halt nicht nur hier das Problem, die Sache auf Englisch natürlich sehr gut zusammengefasst. Also wer da keine Barriere hat kann und sich dafür interessiert, ist eine sehr gute Zusammenfassung von dem Ganzen, was da momentan vorgeht bei Twitter, bei Facebook, bei Google. Und er zeigt halt auch mit ein paar Screenshots Experimente, die er selber gemacht hat, wie zum Beispiel Kommentare von seinen Videos verschwinden. Und zwar nicht irgendwie einzeln und das wird mal einer gelöscht, sondern er geht ins Bett und am nächsten Morgen fehlen 3000 Kommentare auf irgendeinem Video. Also, und mit den neuen Sachen, die YouTube machen will, dann wird es halt so eine Art Limbo geben für unbequeme Inhalte. Also es heißt in diesem Dokument von denen sogar ausdrücklich, es geht nicht um Sachen, die strafbewehrt sind oder so, sondern Dinge, die halt den Vertretern der Zivilgesellschaft praktisch, die für Google arbeiten, und das werden sie in Deutschland, kann ich mir schon vorstellen, wer das so alles ist, zum Beispiel No Hate Speech, die sind auch international an der Nummer beteiligt, in Amerika auch die Anti-Defamation League. Und die werden dann Videos flaggen, und wenn von diesen speziellen Leuten Videos geflaggt werden, dann werden die in einen Suspended Mode gepackt. Und das heißt, es sind zum Beispiel vielleicht keine Kommentare mehr möglich. Diese Videos können nicht mehr in Playlists eingebunden werden. Diese Videos erscheinen nicht im Seitenbalken von irgendwem und so weiter und so fort. Es wird also eine Echokammer eingerichtet für Andersdenkende auf YouTube. Und da werden dann alle reingescheucht, die zum Beispiel No Hate Speech nicht gefallen. Wenn wir also irgendwann auf Vimeo oder Dailymotion sind oder wie auch immer die Plattform dann heißen wird, wisst ihr auch warum. Also ich ja als ganz professioneller Computerlinguist hier, der sich mit Hate Speech auskennt, will dazu sagen, dass ich da schon dafür bin, dass man Sprache so gut wie möglich so kategorisiert, damit man auch leichter Zugriff drauf hat. Ja? Aber ich bin da echt hart dagegen, dass man irgendeine Kategorie von denen dann irgendwie so ein negatives Ding draufdrückt, wie deine Videos werden nicht angezeigt, weil sie eben in einer bestimmten Kategorie stehen. Das ist eben etwas, wo ich sagen würde, das ist einfach absolut falsch. Ich fände es aber schon nicht gut, wenn man zum Beispiel jetzt Videos taggen könnte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn die ADL oder irgendwer die Möglichkeit hätte, Videos zu taggen mit Hate Speech oder Triggerwarnung Hate Speech oder Triggerwarnung Anti-Gender oder sowas. Das wäre doch genauso frech, das fände ich genauso frech, wie sie in dieses Limbo zu sperren. Ja, hier wird die Demokratie nicht gelebt, so Achtung. Buyer beware. Ich verstehe schon deine Position dazu, aber ab dem Punkt wäre ja eigentlich es nichts weiter als ein Label, zu sagen, du irgendwie, es gibt Videos unter der Kategorie antifeministisch oder anti-gender, ja. So, und wenn wir das einfach als Kategorie hinstellen würden, genauso aber auch die Kategorie Feminist oder Gender Theory oder so hätten, ja, wenn die alle gleich repräsentiert werden würden, ja, wenn wir jetzt mal wirklich jetzt hingehen würden und dieses Gleichheitsprinzip mal anwenden würden auf die Ideen, ja, und nicht auf die Leute, die sie aussprechen. Das wäre es. Das war ja das, was ich eben meinte. Ne? Also wir haben das ja letzte Woche, das hast du ja ausgegraben, dieses Ding, wo sie da irgendwie meinten, so von wegen, ja, und wenn das jetzt genderkonform ist, dann geht das halt unter Demokratie leben, und wenn nicht, dann nicht. Und das ist halt unsere Regierung, die das so sagt. Ja, aber das meine ich ja. Weißt du, halt so, weil... Also ich wollte auf jeden Fall zu diesem hier nochmal sagen, also in seinem Video hat er hier dieses hier gezeigt, was ich jetzt gerade hier eingeblendet habe, und sagt halt so, es wäre eine türkische Webseite, die sich freut, dass sie das geschafft hat, dass bei Google halt eben diese Islam-Sachen nicht mehr erscheinen. Und das, was er hier so als eine türkische Webseite bezeichnet, einfach nur, weil er das wahrscheinlich nicht weiß, das ist die Presseagentur von der Türkei. Also das ist von Erdogan die Presseagentur. Die AA. Die AA, genau. Hey Mars. Wird euch klar, was hier passiert? Guckt euch mal die Initialen an. Wer hat die Initialen noch? Hm? Ach komm. Ja, wenn du jetzt nicht raffst, dass da eine Verbindung besteht. Ja, Leon, jetzt immer noch so tust, als wäre da ein Flugzeug reingeflogen. Weil das kann überhaupt die Stahlträger gar nicht schmelzen, das Benzin-OPEX. Jetzt hör auf. Nein, die Stahlträger müssen auch gar nicht geschmolzen werden, die müssen nur gelockert werden. Damit ja, und warum ist da 30 Meter unter den Stahlträgern sind da Trümmer aus der Wand geflogen? Kannst du mir doch auch nicht erklären. Hör doch ja, die Leonie im Chat schreibt, Vimeo hat sich gegen Skeptiker-Content ausgesprochen und gemeint, dass Sargon Avakat, seine Inhalte dort nicht hochladen darf. Solltest du mal Marsaffe sagen. Jetzt habe ich dir das gesagt, Marsaffe. Ich hatte doch schon gesagt, wir machen dann Affentube. Ja. Das geht schon. Wir kriegen schon irgendwas hin. Sonst senden wir über terrestrische Frequenzen, die teilen wir euch dann über Twitter mit. Also, das über Deep Web mit, ja. Ach ja, das ist da. Ach, das ist so toll. Das ist delicious. Ja, ich finde das schön, dass also das ist auch so ein Lohn von dem, was für das, was wir hier machen, finde ich. Ja, ne? Dass wir ab und zu mal richtig was zu lachen kriegen. Ja. Und ich finde auch, also es fängt schon im Namen an des Benutzers. Ja, der Name des Benutzers ist allein schon sehr lustig. An Antifaschist. An Antifaschist. An, weil da ein Vokal am Anfang von Antifaschist. An Antifaschist. Ist. Sonst wäre es Antifaschist. An Antifaschist. Problem mit Nazis und Liberalen auf YouTube. Hey, ihr schönen Leute, meine Frage richtet sich primär an eure Empfindungen. Hey, warte mal kurz. Ja. Hey, ihr schönen Leute, ist das nicht das, was André Theis halt immer sagt? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Das ist auch Lookism, finde ich. Die sehen doch alle schon gleich aus für mich. Okay, seit dem Sieg Donald Trumps in der Präsidentschaftswahl kommt es mir so vor, als ob rechte Strömungen im Netz immer mehr an Zulauf gewinnen, beziehungsweise diese Kräfte lauter und selbstbewusster werden. Empfindet ihr dies auch? Also ich kann dir das beantworten an Antifaschist. Ich empfinde das nicht so, weil der Sieg von Donald Trump gibt mir eigentlich nicht viel. Also nur insofern, dass Hillary Clinton halt, also was willst du mir sagen, grauenvoll ist. So viel ist sicher. Also ich habe das aufgesammelt und hier in Säcken im Flur gestapelt. Ich glaube nicht, dass ich jemals noch mal. Aber es macht uns auf jeden Fall weder lauter noch selbstbewusster hier bei den Weltraumaffen, auf jeden Fall nicht. Also wollt ihr mir sagen, dass wenn man lang genug auf Wolken starrt und sich da was einbildet, man das dann auch sieht? Ja, und dann schreit man sie an. Ja, wenn ich mir beispielsweise YouTube anschaue und man sich ansieht, was es dort an alternativen Rechten angeboten gibt, dann graut es mir. Gibt es dann auch Mainstream-rechte Angebote? Es beginnt mit Kanälen wie Paul Joseph Watson, American Renaissance, Sagan of Akkad, Brittany Pettibone, V, Lawrence Southern, Ruben Report. This is a lie. I am not right-wing extremist. I'm just from Romania. Thulean Perspective, Back Black Pigeon Speak. Ja, aber komm, weißt du, was der da auch übereinander wirft? Paul Joseph Watson in Infowars, Brainchild, American Renaissance. Hier massiv Right-Wing-Kram und dann Sagan of Akkad. Ich finde es auch schön, wie er im nächsten Satz dann weitermacht und wen er dann zwischen die nächsten Hauptfiguren ja. Im englischsprachigen Bereich und endet bei deutschsprachigen Angeboten wie die Weltraumaffen, Martin Sellner, der Doktorand und der Vulkananalyse. Yeah. Was haben wir denn mit dem Sellner zu tun, Alter? Ohne alles. Spaß. Wir alles. Haben seinen Pressesprecher eingeladen und ihm die Ohren lang gezogen. Ich meine, was alles. Können wir noch machen? Weiter unten schreibt er ja auch, dass wir sogar jemanden von den Identitären eingeladen haben und deswegen natürlich selber Neonazis sind. Zeigt mir ja nur Leute. Eins, nämlich, dass er den Stream, von dem er spricht, nie gehört hat. Ja. Also so geil, die Weltraumaffen, die vulgäre Analyse etc., die von einem Kriminalitätsproblem sprechen und ein Fahrticket im Zug der Rechtsextremen lösen. Wow. Das finde ich auch gut. Bitte alles einsteigen, der Express der Rechtsextremen fährt gleich Richtung Braunau. Zeigen Sie mal bitte Ihr Ticket, Fahrkarte bitte. Dankeschön, Fahrkarte bitte. Kein Fahrschein. Ja, 60 Euro Strafe zahlen, wer keinen Paper-Ausweis dabei hat. Wo ist denn hier das Schamgefühl geblieben? Ich kann es dir sagen, ich bin 100.000 Mal von irgendwem Nazi genannt worden. Das hat mein Schamgefühl komplett erodiert und danach ist es zu Staub zerfallen. Ich sage einfach meine Meinung und wenn du glaubst, dass ich, wenn ich die Einwanderungspolitik der Regierung kritisiere, ein Nazi bin, dann viel Spaß damit. Aber warum soll ich mich dafür schämen, dass ich die Einwanderungspolitik, ich sag ja nicht, es müssen Ausländer raus oder irgendein Scheißdreck, sondern ich sage, wir können so nicht weitermachen, wir müssen uns überlegen, was wir tun. Aber, und dafür bin ich schon ein Nazi. Ich will gar niemandem was tun. Ich will niemanden irgendwie, ich pauschalisiere da auch nicht oder ich behandle auch in meinem direkten Umfeld Menschen muslimischen Glaubens oder anderer Hauptfarbe ja deswegen nicht schlechter. Aber das verstehen die Leute nicht, dass man dazwischen trennen kann, ob man eine echte Person vor sich hat oder eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung, die einem nicht gefällt. Aber vor allem beschweren sich doch auch die Nazis die ganze Zeit, dass wir viel zu wenig rassistisch sind. Also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was so lange er und so. Hier auf Gute Frage und auch auf Twitter sind wir so alle Dark Side Welt of Keck ist da ja auch so einer, der hat es ja auch drauf. Verneinende ihre Theorien wie die der Rassen oder der Zweigeschlechtlichkeit. Wilde Theorien von der Zweigeschlechtlichkeit, ey. Ja, Opa, Erzählung so geil, von der Zweigeschlechtlichkeit, ja. Ach komm. Ja, der wirft uns auch weiter unten vor, dass wir über biologische Unterschiede Streams haben und Identitäre in den Stream einlädt. Der ist einfach nicht links, doch das hier ist kein Forum. Genau, was wir ihm vorgeworfen haben, dem Identitären, wie wir mit ihm geredet haben, welche unsere Positionen gegenüber seinen waren, ist ja vollkommen irrelevant. Wir haben ihn dabei gehabt, er war mit uns, hat Zeit verbracht, bam. Beweislage, dankeschön. Sie und Ihre Freunde sprechen regelmäßig von Kulturmarxismus in Klammer an Andreas Behring Breivik und verunglimpfen die Denker der Frankfurter Schule. Ja, oh je. Wir werden wegen Verunglimpfung der Denker der Frankfurter Schule in den Schuldturm gesperrt, denke ich. So, so sieht Dogmatismus aus, ja, so sieht's aus. Ja, mit dem Blick aufs Stadion. Verunglimpfen, meine. Meine Gedankenschule darfst du nicht kritisieren. Ja? Wirre Theorien wie Zweigeschlechtlichkeit. Ich finde dann so diese drei Punkte, die werden ziemlich eiskalt. Leute, verbünden sich Liberale und Rechtsextreme gegen den Staat und die weltoffenen Ideen? Wie vereinbaren sie diesen Widerspruch? Wird auf YouTube zu wenig gegen Rechte und Liberale getan? Wie nimmt man diesen Gruppen auch den letzten Rückzugsraum? In Polen, ja. Ich verstehe nicht ganz, also dieser letzte Satz vor allem. Ja, er will uns auslöschen. Nazi-Sprech. Ja, er will doch alle rauslöschen, was ihm nicht passt. Ich verstehe diese Leute nicht. Ein Antifaschist, just an Antifaschist. Und du argumentierst in Punkt, spätestens in Punkt 3 genau wie ein Faschist. Leute, genau, ich so. Wie nehme ich der Gruppe, die mir nicht gefällt, auch den letzten Rückzugsraum? Ja, du merkst vor allen Dingen, halt auch an. Ja, glücklicherweise nur von dem digitalen Rückzugsraum. Aber das dauert nicht lange und es geht auch um andere Rückzugsräume. Ja, das sehen wir auch schon, wenn AfD-Autos brennen oder Scheiben eingeschmissen werden. Da sind wahrscheinlich alle Rückzugsräume drin. Ja. Ich finde das auch so lustig, wie ihr hier Rechte und Liberale sagt. Das passt ja normalerweise auch nicht zusammen, aber wenn du natürlich ein autoritärer Linker bist, dann ist das natürlich das Feindbild. Ne? Also. Aber ich habe hier, wir haben noch einen Satz übersprungen, der auch sehr, sehr schön ist. Vernünftige Gesetze wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz werden aktiv von faschistoiden Gruppen angegriffen und mit Seiten wie Minds und Gap AI umgangen. Was tun wir? Mein Gott, die Leute machen ihre eigenen Seiten im Internet. YouTube zurückziehen und dann an anderer Stelle ihre Propaganda verbreiten. Hilfe, die Leute machen ihre eigenen Seiten im Internet. Das dürfen sie doch nicht. Wisst ihr was? Weißt du was, lieber ein Antifaschist? Ja? Ich kann dir genau sagen, wie du da Leute davon abhältst, ihre Ideen auch weiterhin zu verbreiten, nachdem du sie wegzensiert hast. Weißt du was? Bring sie doch einfach alle um. Ja, ich heb nochmal dieses hier auf. Das finde ich auch so wunderbar. So, ihr meint so Liberale, ich meine nicht die FDP. So, ja. Also es gibt mindestens einen hier bei uns, der meint die FDP. Von Nationalisten die Rede. Die sehe ich auch immer häufiger, die Nationalisten. Neonazis. Aber hier unten, da unten, der Schlussteil, der ist auch ganz gut. Der ist toll. Ja, der letzte, ne? Ja, genau. Und eine vierte Frage. Vielleicht noch, warum gibt es keine alternativen Projekte von links, wie von diesen Rechten? Ja, wieso gibt es keine... Weil es haufenweise Nicht-Alternative gibt. Wieso gibt es keine... Es gibt doch keinen Sektor auf YouTube, der so massiv mit Geld und allem gestopft worden ist, wie genau das. Ich sag nur Funk. Ist das so blind? Oder hat er mal unsere Zahlen mit den Zahlen von Frau Greim verglichen? Oder irgendeinem die könnten auf sogar Klo höher Schatz sein. Oder so? Ich glaube, der hat gar nicht so viel. Echt? Oder nehmt ihr doch auch einen LeFloid, das ist doch auch so eine... So eine Erscheinung. Ja. Ich kann schon verstehen, der Typ nimmt ja nicht nur uns sich vor, sondern auch so den Doktoranden, der halt echt ziemlich schnell, ziemlich groß geworden ist. Viele Grüße und einen schönen Donnerstag an die, die diesen Beitrag mit Ernsthaftigkeit beantworten wollen. Ja, und dann hier Mondaffe, ne? Und dann kommt Mondaffe und beantwortet den Beitrag mit Ernsthaftigkeit. Ja. Will den jemand anders vorlesen? Alter, ist das viel. Scheiße, Mann. Ich will das gar nicht komplett lesen. Hat er doch nochmal gar nicht. Warum schreibt der so viel? Der soll mal nicht so viel schreiben, dieser Mondaffe. So, das Ding ist hier mit dem Kulturmarxismus, ja. Ja, aber es ist ganz lustig, offenbar sind die kritischen Kommentare hochgevotet worden, wenn es sowas hier gibt. Weil der war nicht ganz oben, als ich das letzte Mal da reingeguckt habe. Wir verunglimpfen wir die Denker. Ey, wenn wir die verunglimpfen, dann verunglimpfst du ja Andreas Behring Breivik, du. Nee, identitär in den Stream einlädst du einfach nicht links. Doch dies hier ist kein Forum. Ja, aber weißt, wenn du die Identitären einlässt und kritisierst, dann hast du dich schuldig gemacht, eine Plattform gibt. Ja, aber hier, richtiger Liberalismus ist gegen Vorverurteilung, ja. Es ist so schade, dass Sally nicht mehr da ist, weil hier der nächste Abschnitt, da geht es ja genau um das, worüber Sally gestern Nacht dieses Video hochgeladen hat. Ne? Also die, warum laden sie die vulgäre Analyse ein, die betreibt Volksverhetzung? Die Identitären werden vom Verfassungsschutz beobachtet und jagt jetzt Geflüchtete im Mittelmeer. Solche Menschen laden sie ein. Ja, dann hör dir doch bitte erstmal den Beitrag an. Wir haben auch die Antifa eingeladen, keine Ahnung. Wir haben auch die AfD-Jugend eingeladen und der Typ hat auch nicht so richtig gut ausgesehen dabei. Und der Typ von der SPD, die richten ja noch am meisten Schaden im Land an. Also ich sehe uns halt eher so irgendwie in der Mitte. Ja, und wir sind da und so bei Ihnen, Herr Mondaffe, bin ich mir sicher, dass Sie alt-right sind. Ihr Name wird oft von Kritikern erwähnt. Eine Google-Suche reicht aus und Ihr Name fällt bei volksverhetzenden Inhalten. Geil. Geil. Und dann dieses Ausschlachten von Dindus und meinen Afrikaner und Nordafrikaner. Dindus. Und dann dieses Ausschlachten von Kriminalitätsstatistiken. Keiner von ihnen hat irgendwas studiert und dann spielen sie hier Polizei. Polizeispiel darf man nur, wenn man studiert. Geil. Sie sind gar nicht dazu befähigt, Kriminalitätsstatistiken auszuwerten. Und selbst wenn es so ist, dass Migranten aus bestimmten Ländern häufiger kriminell werden, die ersten Opfer sind die Täter selbst. Oh Gott. Oh nein, leck mich am Arsch. Überleg dir mal, leck mich würde am Arsch. Er das auch... Nein. Dasselbe, was er sich auch gedacht hat, als er vom NSU-Skandal erfahren hat. Hat er sich auch gedacht, das erste Opfer waren die selber. Leute, in Schweden überlegen Leute wirklich ernsthaft und diskutieren darüber, ob jetzt vielleicht nicht ISIS-Kämpfer, die Leute, die für ISIS kämpfen, ja, die nach Schweden kommen und da Kinder haben, vielleicht doch nicht so schlechte Eltern sein müssen, nur weil sie radikal islamistisch sind. Ja, ich mein mal wirklich, ja, die ersten Opfer sind die Täter selbst. Das ist genau so das Ding, ne? Ja, Alter, genau, super. Die ersten Opfer sind die Täter selbst. Aber, Moment, nur in den Fällen, wo ich das entscheide. Ne? Women are the primary victims of war. Ja, genau. Ne? Welt geht unter, Frauen am meisten betroffen, ja. Wir sind ein Auftritt zwischen rechts und Mitte rechts. Ah. Ihr Internetauftritt ist wie die junge Freiheit, ein Bindeglied zwischen... Ja, Mann, Alter. Beste. Oh ja. Oh ja. Wir wissen das, ja, unbedingt. Also. Oh, ja, wir kriegen da Geld für. Hey Leute, ich will aber mal wissen, hier Teamspeak 3 TS3, ich kann gar nichts, obwohl ich SA bin. Ich bin SA, ich kann nichts. Früher waren auch nur Leute bei der SA, die nichts konnten. Das ist normal. Mit Teamspeak TS3, hallo, ich kann nichts, bin SA. Googles neuer Suchalgorithmus beschränkt Zugang zu linken und progressiven Webseiten. Ja, die Linken, die kriegen nämlich jetzt auch weniger. Also das ist ja hier World Socialist Website, herausgegeben vom Internationalen Komitee der Vierten Internationalen. Und die beschweren sich halt schon bei vier, ja. Es gibt ja, glaube ich, auch schon die siebte. Also ich weiß aber auch nicht so genau. Wie zählt man die? Ist das so wie, was war jetzt der dritte Welle Feminismus? War es jetzt die vierte, fünfte, sechste Internationale? Ich weiß, ich zähle da nicht so genau nach. Aber auf jeden Fall beschweren sie sich halt, dass Alternet, Global Research CA, ACLU, Counterpunch.org, Amnesty.org, Truthout.org, WSWS.org, TrueStick.com, Antiwar.com und Consortium News, dass sie halt alle wesentlich weniger Traffic bekommen. Und ich weiß nicht, Global Research CA ist halt auch so ein Ding. Ich würde das jetzt nicht unbedingt links sehen, da gibt es auch, weiß nicht, Duginisten, die Sachen dort posten, ich weiß nicht, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass halt, dass die Linken jetzt auch irgendwie unter die Räder kommen von unserer Google-Aufräumaktion, wo man wieder narrativ Oberhand gewinnen möchte und an weiteren Trump nicht zulassen möchte. Ich hoffe auch immer noch, dass Zuckerberg genauere Beispiele für minderwertige Websites zur Verfügung haben. Google ist eigentlich nicht, also minderwertig, das erinnert mich so ein bisschen an entartete Kunst. Die sperren wir weg, die zeigen wir dann nur als Screenshot, um zu zeigen, wie schlimm sie ist. Verstörende Erfahrungen von Benutzern. Ja, jetzt wird es auch nochmal richtig bescheuert. Das ist der neueste Eintrag in der Game-Dropping, nie enden Game-Dropping-Liste. Nihilistisch, gemein, menschenfeindlich, Online-Foren der neuen Rechten. Ja, das. Und natürlich fällt gleich im zweiten Satz Gamer-Communities. Ja, der erste Satz ist schon mal Müll. Also traditionell rechte US-Medien wie die Talk-Radios und der TV-Sender Fox News spielt mittlerweile Donald Trump zum Präsidenten eine wichtige Rolle. Also Fox News war nicht unbedingt pro Donald Trump. Also bei Weitem nicht so wie bei den anderen Kandidaten, die sie in den letzten Jahren so hatten. Weil das ist halt eins von diesen Sachen. Ne? Der Trump ist halt, der polarisiert halt überall. Ne? Also, das kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass die jetzt den besonders bejubelt hätten. Und obskure Online-Foren, ja, Gaming-Communities ist vollkommener Schwachsinn. Max Brönel. Aber das hat er wahrscheinlich auch irgendwo auf der Republika gehört oder so, denke ich mal. Der Hacker 4chan. Ja, genau, der Hacker 4chan. Mainstream beeinflusst. Aber kann das bitte aufhören, so wie eine South Park-Folge zu klingen? Bitte. Ich hab da keinen Bock drauf, Mann. Damit versuchten sich viele 4chan-Besucher zu überbieten mit ekligen Bildern und Kommentaren. Eines ihrer Mottos darauf lautete "Cannot be unseen". Also etwas, das so schrecklich ist, dass es sich für immer ins Gehirn einbrennt. Es ging um die Schockwirkung und Spielerei. Der Geist des Trolling entwickelte sich hier. Ja. Das ist halt eine Nischen-Community, die auf sowas steht, auf solche Kicks. So genauso wie es eine Nischen-Community gibt für Leute, die sich gerne verhauen lassen oder keine Ahnung, oder die gerne Virtue-Signaling machen oder so. Nach unten treten, das finde ich vor allen Dingen auch mal gut. Ne? So, wenn du dich lustig machst über irgendwelche Politiker oder irgendwelche Profi-Aktivisten oder so, die von so Leuten hier wie im Deutschlandfunk irgendwie beworben werden, dann ist das nach unten treten natürlich, weil die eine Vagina haben oder so. Bei der Entwicklung vom Online-Nihilismus hin zu Trump und zur rechtsextremen Alt-Right-Bewegung gab es Schlüsselereignisse. Eines davon lautete Tusch, Gamergate. Genau. Und das hat auch eigentlich mit 4chan schon nichts zu tun, weil die Gamergate-Diskussion war auf 4chan. Als 2012 Frauen aus der Videospielbranche die stereotype Darstellung weiblicher Figuren kritisieren. Falsch. Schlug ihnen seitens der Gamer, die schlug ihnen schon vorher, von Beschimpfungen und Beleidigungen und zu 90% Kritik sachlicher Art, die bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen, FBI hat nie irgendwie was zu Gamergate gefunden und Mordaufrufen, ebenfalls FBI nichts gefunden. Also, ja, mitbeteiligt waren die Manosphäre. Also, Teile der Rennerechtsbewegung, die sich von Frauen unterdrückt, wähnt, so wie rechtsextreme Ideologen. Milo, ich höre dir trapsen. Ach, meine Freundin hat mich auch neulich über Milo Yiannopoulos gefragt, so, wer soll das sein? Ja, und, ach, Mann, oh Mann. Hast du dir ein paar gute Videos gezeigt, oder was? Ich habe popularisiert ja wurde Gamergate dann im Alt-Right-Magazin. Das wurde nicht popularisiert, das waren die einzigen, die irgendwas dazu geschrieben haben, was nicht vollkommener Bullshit war. Und glaub mir mal, Deutschlandfunk. So wie es das Wort meint, nämlich, dass das Volk hinterher eine Meinung dazu hatte, haben das ganz andere Leute. Nämlich die Mainstream-Medien und ihre Freunde aus den Fachredaktionen. Ja, und ich sag's nur immer wieder, ne? Also ich hab mir das nicht gewünscht. Ich hab nicht gesagt, so bitte schreibt alle nichts dazu, Leute, die ich mit meinem Rundfunkbeitrag zwangsfinanzieren muss. Ich will von euch überhaupt nichts hören. Ich möchte bitte bei Breitbart was Vernünftiges lesen. Ja, wenn und bei das, euch bitte nur schon. Gewesen, Yiannopoulos hätte einen kleinen Artikel geschrieben, den Eric Kane gelesen hätte und Eric Kane hätte sich dann so drauf gestürzt wie Yiannopoulos. Ja? Jemand, der irgendwie ein bisschen mehr Integrität und ein bisschen mehr Talent auch für die handwerkliche Arbeit und nicht nur für die Show hat. Wäre mir viel lieber gewesen, aber war halt nicht so. Aber trotzdem, ich habe den Mann nicht mehr abonniert, wie ich es mal hatte zu Gamergate-Hochzeiten. Ich habe seit 100 Jahren nichts von ihm gelesen. Ich sehe ab und zu mal ein Bild auf Twitter, wo er für sein Buch oder was wirbt, aber Yiannopoulos hat keine Bedeutung für das, was Nee, überhaupt nicht. Das ist zumindest in Deutschland passiert im Moment. Mario Yiannopoulos hat auch für Gamergate recht wenig damit zu tun gehabt, oder? Nee, der hat schon, also er hat zum Beispiel halt Sachen veröffentlicht, wie diesen Game Journal Pro Leaks, also, wo es eine Gruppe von Spielejournalisten gab, die sich halt abseits der Öffentlichkeit im Chatraum getroffen haben und da Dinge halt abgesprochen haben. Mhm. Und so, also der hat schon seinen Anteil an der Arbeit getan, aber er hat halt, er ist im gleichen Maße halt auch größenwahnsinnig geworden. Naja, klar. Und mir ist auch an dieser Art von Artikeln was aufgefallen. Die kritisieren nichts, die bezeichnen einfach nur die politischen Einstellungen von Leuten oder sagen, was sie tun, aber sagen nicht, warum das falsch oder richtig sein soll oder Kritik. Ja, die sagen schon, warum es falsch ist. Ne? Du musst ja nicht sagen, warum es falsch ist, Morddrohungen zu machen. Das ist ja das Ding. Ne? Die stellen das so hin, dann rücken sie diese Leute in die Nähe. Und dann ist halt die Scheiße. Das ist ja natürlich klar. Ich meine damit so Sachen wie der rechte Tabubrecher Milo Yiannopoulos. Ja, ja, Charakterisierung, Brunnenvergiftung. So, Feministinnen. Ja, genau. Ah ja, okay, das nennt man dann Brunnenvergiftung, ne? So, ne? In den Foren auf Reddit wird die Antimoral gepredigt. Das muss man sich ja auch mal reinziehen. Wenn ich mir zum Beispiel KIA ansehe, wird da alles andere als die Antimoral geprägt. Ja, das ist doch das Ding. Ne? Also welche Reddit-Trollforen gibt es denn da? Ja, vielleicht mal in Magazi oder Shit Reddit oder so. Fat People Hate. Ich erinnere euch nur an dieses eine Paper, was ich da für Uni zu kritisieren hatte, welches sich mit Hate Speech auseinanderzusetzen meinte und dann einfach nach Gamergate und nach Anti-Feminist oder einfach nur nach dem Hashtag Feminism gesucht hat und dann einfach alle irgendwie Beiträge, die sie finden konnten, da in ihrer Datenbank haben sie als Hate Speech markiert, egal ob dafür oder dagegen oder was weiß ich was, einfach weil lazy, ja. Mhm. Also einfach das, oh Mann, das ist so lächerlich, es ist so lächerlich. Das ist hier auch noch irgendwie ein Zitat von irgendwem oder was? Er und diese Trolling. Ach, das war irgendeine Journalistin, die hat sie am Anfang erwähnt. Okay. Ah ja, gut. Dann kommt die rote Pille, die ist ja auch von den Nazis, das wissen wir ja auch alle. Dem wächst eine Armbinde und ein komischer Bart. Die Nazis sind halt schon echt lustig, die sind so irgendwie nicht wirklich nationalistisch, nicht wirklich sozialistisch, nicht wirklich nationalsozialistisch und nichts irgendwie so da. Ich meine, die, wenn es Neonazis sind, ja, dann sind sie aber ziemlich lustige Neonazis, weil die meisten Leute... Vor allem auch die rote Pille hilft, die Realität zu erkennen, ist doof. Für eine Ideologie, die sich komplett auf Pathos und Theaterdonner aufbaut, weißt du? Ja. Also irgendwie beißt sich das selber in den Arsch. Naja. Weil ich glaube, die sind da ein bisschen salzig, weil sie nicht dieses Marketing auf ihrer Seite hatten. Ja, so die kamen nicht auf die Idee, das als Red Pilling zu verbreiten, was sozusagen ihre politischen Ansichten angeht. Die waren da eher ruhiger mit. Aber jetzt. Also, oder? Oder habt ihr irgendwie mal so Feministen gesehen, die den Begriff Red Pilling verwenden? Ja, Lacey Green. Ja, okay, aber. Ja, aber ist nicht das mit der Pille eher einfach so, hier ist Majoritätsmeinung und hier ist Minoritätsmeinung, hier. Also, weißt du, das so runterbrechen und das völlig unschuldig dastehen lassen, ja. Ja, genau, aber ich meine, mit Feministen verwenden diesen Begriff von Red Pilling eher überhaupt nicht, ne? Ich meine, Lacey Green hat ihn auch nur dann verwendet. Doch, in Petition. Bitte verhindern Sie die Aufführung des Filmes The Red Pill. Da stand relativ ja. Join FanFreak, Feminist Frequency, and special guests as they celebrate the wrap of their landmark series Tropes vs. Women in Video Games. Ist die jetzt fertig mit dem Ding? Ist die jetzt? Ich weiß auch lustig, dass die bei Twitch sowas halt noch bewerben, ne? Also. Das ist der Twitch offizielle Twitch-Account, scheiße, Mann. Das ist eine Show, die Twitch praktisch mit ihnen zusammen macht. Ja, ich finde auch Party versus Videogames, finde ich auch. Mhm. Cuties killing Videogames. Fuck you, Anita. Ich denke mir halt, weißt du, so geil, oh. Und dann einfach Nita Sarkeesian-Clip alle paar Sekunden einspielen von Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic and you gotta point it all out. Paranoia macht aber auch nur Spaß, wenn man sie teilen kann. Ja, ich meine, jetzt spätestens jetzt, nachdem es dieses Video da rausgekommen ist, wo sie sich halt hinsetzt und sagt, es ging um die Ideologie irgendwie. Also da verstehe ich nicht, wie irgend so ein Typ in so einer Firma, die ihr Geld damit verdient, dass Computerspiel-Fans irgendwie deren Produkte benutzen, wie man da auf die Idee kommt, so jemanden da irgendwie einzuladen und dann irgendwie denkt, das wäre eine gute Sache, so wo man dahinter gut dasteht, ist für mich vollkommen, also kann ich nicht verstehen. Ich gucke sowieso kein Sarkisien mehr, weil es gibt ja jetzt Pop Culture Detective und einem Mann, glaube ich, das viel eher, der hat viel mehr Kompetenz auf so einem Gebiet. Ja, natürlich, weil Männer sind ja auch auf jeden Fall besser als Frauen, also komm. Aber hier, wann wird Twitch die Weltraumaffen bewerben? Das frage ich jetzt mal. Wir haben da ja keinen Platz. Naja, Mammon Magazin, Shoutout, yeah. Ja, genau. Das ist 2020 zur Zukunft der Frauenbewegung und warum wir etwas dagegen machen müssen. Das ist jetzt ein kleiner Shoutout an Mammon Magazin, der war auch vorhin hier im Chat ein bisschen. Ich hatte ihm auch den Link geschickt, aber er konnte gerade nicht. Weil von ihm habe ich nämlich halt eben auch gemerkt, dass jetzt diese Istanbul-Konvention schon durch ist. Es war halt an mir vorbeigegangen. Und er hat ja heute dieses Video herausgebracht, was über 50 Minuten lang ist. Was ich aber wirklich. Gucken wir uns jetzt zusammen an und kommentieren das. Nee, was ich aber wirklich empfehlen kann, auf jeden Fall, weil er hat also ein paar von den Sachen, die er da reingeschnitten hat, die hatte er halt in anderen Videos auch schon drin. Aber der Zusammenhang halt eben, also wenn ihr mal so ein bisschen wissen müsst, was speziell in Deutschland so los ist und da so erzählt wird, über diese ganze Finanzierung und den ganzen Kram, da hat er hier so seine Perlen, also es ist so ein kleines Best-of, könnte man fast sagen. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, um mal eben sich das durchzugucken und dann weiß man auf jeden Fall viele Sachen, hat man dann auf jeden Fall mal gehört und ist ganz gut für die Argumentation auf jeden Fall, weil diese ganzen Clips sind ja von den Leuten selber, die reden da ja selber, er kommentiert das gar nicht groß und es ist auf jeden Fall gut, diese Sachen mal gehört zu haben, damit man halt eben wirklich sagen kann, ja, es gibt wirklich Leute, die das irgendwie so hindrehen und die das so denken und das ist nicht nur irgendwie so unser Editorial des Ganzen. Deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen, dieses Video hier von ihm. Kommt in die Quellen natürlich. Ja, Australien, wenn du nicht heiraten tust und aber auch nicht eingezogen bist, so wie in Kanada, also euch nur ab und zu mal besucht, dann kann es trotzdem sein, dass du einen Teil von deinem Einkommen abgeben musst. Weil immer weniger Leute heiraten, ist man dazu übergegangen, sozusagen eine Beziehung dann genauso wahrzunehmen vor Gericht, wie wenn man geheiratet hätte. Aber Leute wundern sich, warum immer weniger Geburten da sind, warum immer weniger Männer Bock auf Frauen haben. Also, sorry, ich keine Ahnung, Alter. Weißt, ich bin selber verheiratet, ich finde die Ehe ist eine gute Institution, aber ich muss sagen, wenn du nicht heiratest, dann soll der ganze legale Aspekt von dem Ding nicht noch dazu gedichtet werden vom Gesetzgeber. Also sozusagen die Leute zwangs zu verheiraten. Also, das wird wieder Ärger geben, aber genau das ist doch diese Zerstörung der Familie ist ja wieder so ein Kernding von dem Postmodernismus. Ja, aber hört mal, man zerstört die Familie als solche, also ich meine die Ehe als solche eine Institution oder so, keine Ahnung, so ein Status, ja, aber behält immer noch die Möglichkeiten, sich darüber aufzuregen und Leute irgendwie da ans Messer zu liefern und irgendwelche Lügen zu verbreiten und all das Zweite machen zu können. Du musst jetzt einfach nicht mehr dafür verheiratet sein, das ist so echt einfach lächerlich. Und ich meine, ich kann ja auch noch irgendwie ein Stück weit das nachzuvollziehen, weißt du, dass du sagst, ihr habt jetzt 15 Jahre miteinander gelebt und dann geht's auseinander. Dass man da irgendwas gemacht hat, kann ich irgendwo noch ein Stück weit nachvollziehen. Also ich finde es immer noch nicht gut, aber... Es könnte um die Aufteilung des gemeinsamen Besitzes gehen, aber es kann eigentlich nicht darum gehen, wer wie viel auf dem Konto hat oder wie viel verdient, damit es dann in der Unterhaltszahlung oder sowas gibt. Klar, wenn Kinder da sind, ne? Keine Frage. Aber ohne das, warum sollte ich einer Frau, die mir den Rücken kehrt, zum Beispiel Geld abgeben, nur weil ich besser verdient habe als sie? Weil sie eine Frau ist, du Sexist. Oh Mann, oh Mann. Weißt du was, wenn wir... Genau die Gründe, warum ich vom Markt bin. Weil ich den Scheiß nicht antun will. Wenn wir einfach alle Geld an Frauen und Flüchtlinge geben würden, wäre die Welt ein besserer. Ja, der Feminist Current. Es gibt wohl eine Doku vom Guardian. Ich wollte auch mal gucken, ob die auch im Free TV sozusagen verfügbar ist. Über fünf Millennials. Er hier zum Beispiel wusste nie irgendwie, ob er ein Mann oder eine Frau war. Und aber Gender is a social construct we've created to violently oppress people. Und so. Aber es ist ganz lustig, wie selbst hier sowas doch eher, glaube ich, dem Feminismus zugeneigte Seite halt am Ende dazu kommt, dass alle fünf von den unerträglichen Narzissten sind. Ja. Und dass halt dieser ganze komische Kram irgendwie, sie vergleicht das mit rebellierenden Teenagern früher, also so Punkern oder so, die dann sagen, ihr seid alle scheiße, weil ihr nicht den ganzen Tag Musik hört und Bier trinkt oder so. Und so sind die halt auch, wir sind anders, wir sind irgendwie anders und genderqueer und so. The Nouveau Queers obsess over pronouns to the point that those who misgender are accused of committing acts of violence. Oh man. I get really scared when people reduce my transness to my pronouns, like Travis Alabanza, who identifies as them, they, and I'm like, oh, no, you've missed it. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass die Person echt so klingt. Ich meine, ernsthaft. Also, oh mein Gott. Stereotype existieren wegen bestimmten Gründen. Okay, Leute. Also, kann ich einfach irgendwie so einen ewigen Schlaf haben, bitte? Kann ich? Bitte, Alter. Hol dir erstmal deine 37 Cent zurück. Ja, die Serena Williams will für gerechte Beziehung eine gerechte. Das ist so geil. Da oben steht sogar noch, wie viel Kohle die allein nur durch Preisgelder verdient hat. Nur Preisgelder. Da ist kein Werbedeal drin, keine Auftritte. Das ist buchstäblich geschenktes Geld. Nur Preisgeld. Und da kannst du davon ausgehen, dass das mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so hoch ist. Was du bist doch hier nur eifersüchtig auf eine erfolgreiche Frau, nur weil du kein weiblicher Tennis bist. Die darf gerne erfolgreich sein, die darf auch gerne viel Geld verdienen, auch wenn ich halt solche, gerade auch angesichts dieser Geschichte mit Neymar letzte Woche, da gab es einen Transfer für 222 Millionen Euro Ablöse. Ich habe schon mal irgendwann gesagt, man sollte Sport einfach resetten. Man sollte da wieder anfangen, wo die Leute gerade genug verdienen, um sich eine Wohnung zu leisten. Look it from orbit. Aber ja. Aber dann sich halt hinstellen und sagen, ja, und jetzt stelle ich mich hin und kämpfe für die armen Frauen da, die angeblich so 37 Cent weniger verdienen, wobei bei dieser Zahl halt sofort meine Alarmglocken wieder losgehen sowieso. Ja, das ist ja diese Durchschnittseinkommen-Ding, aber man muss auch einfach sagen, wenn sie so viel Geld hat, ich meine, 37 Cent irgendwie mal so. Warum macht sie nicht einfach einen Fund auf und spendet Geld an Leute? Genau. Weißt du, so Serena Williams auf eine Bank, du kommst rein, nimmst dich, wie du brauchst. Ja, oder sie soll Unternehmen gründen und soll dann da die Leute anständig bezahlen, dafür ist Geld doch da. Oder sie spendet das Geld an eine Suppenküche in ihrer Stadt, Alter. Dann hilft sie den obdachlosen Leuten da. Die am nächsten Tag alle Leute essen so aus Silberpokalen mit so großen, schweren Silberlöffeln und so. Die obdachlosen Männer, das sind doch auch, ich meine, die Obdachlosen, da sind doch ganz viele weiße Männer bestimmt auch dabei. Das geht doch nicht. Ja, denen hilft man nicht. Die kriegen draußen vor der Tür was in den Tod geschüttet. Ich wünschte, ich hätte die verdammten Fotos nie gemacht. Ja, guck mal, wenn du so ein Gesicht machst, das wünscht sich doch jeder, dass du da nicht drauf gedrückt hast. Alter, die Zähne, Mann, wie macht der das bloß? Was ist sein Geheimnis? So, Zahnärzte hassen ihn. So, drei Tipps, ja, finde heraus, wie du genauso schöne Zähne haben kannst wie er. Aber genau das ist ja die Geschichte. Also der Typ, der die Kamera da aufgestellt hat, wo der Affe dann drauf gedrückt hat, der sieht sich als Urheber dieses Bildes. Aber der Witz ist, Peter hat geklagt. Weil Peter sagt, der Affe hat den Auslöser gedrückt und ist damit der Besitzer. Und der kann keine Rechte gültig geltend machen. Und der Witz ist, dass er halt wegen diesem Rechtsstreit auch keine Rechte geltend machen konnte und in der Zwischenzeit jede Webseite auf der Welt dieses Bild gefeatured hat. Ja, und der im Oberwitz ist, dass Peter gerne die Rechte hätte. So stellvertretend. Ja, um dann die Einnahmen für irgendwas wohltätig. Dann ist dann Affe aus Silberschüsseln nach morgen. Warte mal, nur weil Peter sich für Tiere einsetzt, die nicht auf zwei Beinen laufen, ja, und irgendwie zwei Arme haben und Menschen sind, ja, wollen die da jetzt dieses Bild, was jemand anderes halt eigentlich aufgebaut hat und so, jetzt für sich verwenden. Eigentlich sollte man hingehen und sich einen Anwalt suchen, der verrückt genug ist, und dann sucht man sich einen Gorilla im Zoo und klagt dann gegen Peter, weil man ja viel näher verwandt ist mit dem anderen. Ja, dass der Gorilla die Rechte kriegt. Ja, Harambe. Eben, genau, Harambe kriegt posthum die Foto. Ja, die Familie von Harambe muss entlohnt werden von Peter. Jetzt geht's los jetzt. Und währenddessen Hund und Katze als Klimasünder. Ja, die Produktion von Hunde- und Katzenfutter ist in den USA verantwortlich für den Ausstoß von umgerechnet 64 Millionen Tonnen CO2. Die Tiere verbrauchen etwa so viele Kalorien wie rund ein Fünftel der amerikanischen Bevölkerung. Vor allem der hohe Fleischgehalt im Tierfutter belastet die Umwelt. Eine angemessene Fütterung reduziert den ökologischen Fußabdruck. Ja, du sollst jetzt deine scheiß Tiere vegan halten. Nee, ja, Moment, genau. Aber genau. Auch, wie rechnen die das denn? Die Tiere verbrauchen etwa so, ja, aber das ist doch schon völliger Grütz. Etwa so viele Kalorien wie rund ein Fünftel der amerikanischen Bevölkerung. Aber der größte Teil des Fleisches, den diese Tiere essen, der fällt an, weil wir den nämlich nicht essen. Oder gehen die Leute, irgendwie glauben die Leute, dass wir auch Schweinefüße, alles, was wir nicht nach Afrika exportieren, wie Schweine- und Hühnerfüße, kommt in sowas. Aber ich muss jetzt schmunzeln, weil ich hin und wieder Schweinefüße und Hühnerfüße essen tue. Okay. Was ist denn los bei dir? Die kann man gut kochen. Das schmeckt schon. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber die kann man schon essen. Schmeckt bestimmt nach Hühnchen. Und dann werden hier die Treibhausgase gegengerechnet, die halt, also die Kühe und die Schweine sind ja nicht, also die kann man ja nicht halten, ohne dass diese Teile drin sind, die am Ende die Katzen und die Hunde fressen, die Menschen aber nicht. Du hast gerade gehört, hast du gerade eben eine Katze genannt. Wisst ihr was? Die Lösung ist ja eigentlich ganz einfach. Wir essen einfach Hunde und Katzen. Genau. Hast du gerade Ebens Frau beleidigt? Was? Aber das ist doch schlecht, weil wenn wir jetzt die Hunde und Katzen essen, dann müssen wir die jetzt züchten und die brauchen noch so viel CO2. Ja, nee, züchten müssen wir sie nicht. Wir müssen sie nur aufessen. Guck mal, ich lebe hier mit meinem Kater. Andere Männer haben eine Frau. Da willst du mir doch nicht erzählen, dass der CO2-Ausstoß meines Katers irgendwie ins Gewicht fällt, oder? Oh, Alter, nein, aber ich will dir erzählen, dass wenn du dann ausziehst... Und ich habe sogar noch Kinder. Ich will dir noch mehr CO2 in Anspruch. Wie unverantwortlich du bist. Ich will dir nur erzählen, dass wenn du dann irgendwie ausziehen solltest und dann deinen Kater abgeben solltest, sei irgendwie der Fall dann da, ja, bekommt dein Kater den Flatscreen. Ja. Achso, ja, nee, aber ich werde meinen Kater niemals abgeben. Das steht nicht zu. Ja, gut, aber wenn er jetzt Bilder von sich macht, ja, und die werden erfolgreich, dann hier Peter und so, du weißt Bescheid. These scientists have discovered how to use electricity to make protein from CO2. Geil, ich kann meine eigenen Fürze essen. Yes. Aber ich finde es recht krass. Also, du hast dann, weißt du, Maschine, die du aufstellst, die nimmt halt, die filtert halt die Luft, nimmt Wasser aus der Luft, oder du führst halt Wasser so noch dazu und verwendet halt CO2 und stellt damit Protein her, was geschmacklich halt nicht so toll ist, aber ja, da kannst du ja Geschmacksstoffe dazu packen, aber es ist halt schon krass eigentlich. Du kannst das CO2 rausfiltern und Protein draus machen. Richtig krass. Was mit unseren Themen passiert, das ist ja schon hier Methanphysik. Das ist voll cool eigentlich. Boah, nee, das Ding, boah, das habe ich heute auch schon gesehen. Wenn wir noch ein Problem brauchen, das wir lösen müssen, bevor wir uns endlich um die Wichtigen kümmern, wir haben es gefunden. Wir haben noch eine Gruppe gefunden, die ganz schrecklich unterdrückt ist. When I worked as a cuddler for hire, I set boundaries, but they were regularly crossed. Oh nein, oh nein. Ja, ich meine, wo sind wir eh angekommen, dass es professionelle Kuschler gibt? Also. Das ist einfach wieder so eine South Park-Folge, meine Fresse. Das ist die Folge, wo Butters so ein Pimp wird, weil er dann irgendwie Umarmungen von Mädels sammelt und das dann organisiert und dann die hier so ein Zuhälter wird, ja. Das ist genau dasselbe Ding. Vor allem, wie viel CO2 stößt denn so ein Professional Cuddler aus? Kann derjenige allem, sich eine Katze kaufen? Vor allem, wie viel CO2 stößt so ein durchschnittlicher Weißredakteur aus, ja? Alter, sollten einfach alle Weißredakteure loswerden, da ist das schon einfach Carbon Footprint. Nein, Mr. Garrison, wir können nicht einfach alle Weißredakteure loswerden. Fuck him all to death. Aber jetzt haben wir die beste News haben wir verpasst. Salon, also salon.com hat Probleme, jetzt seine Miete zu zahlen. Richtig fette Rückstände und jetzt droht ihnen noch irgendwie. Also der letzte Vermieter hat sie rausgeschmissen, ich glaube bei 90.000 Dollar Mietrückständen. Und jetzt droht ihnen noch eine Klage, weil sie ja das Mietverhältnis mit dem nicht vertragsgemäß erfüllt haben, über nochmal 700.000. Juhu! Und woher kommt's? Warum ist es so? Was ich eine interessante Frage in der Diskussion unter dem Artikel dazu fand, war, warum muss doch so ein Scheißding wie Salon in New York sein? Also warum mietet man für so ein Start-up, wo man nicht weiß, was da abfällt und so, warum mietet man nicht eben halt, Chernobyl. Keine Ahnung, was in New Jersey oder so. Ja? Chernobyl. Aber halt nicht irgendwie mitten oder halt irgendwie im Metropolbezirk New York würde ich halt nichts mieten, wenn ich ein kleines Start-up aufmachen würde. Zumal, wenn es im Internet ist, da suche ich mir irgendeinen Ort, der gut verkabelt ist und nicht so viel kostet. Ich verstehe die Leute nicht. The Daily Caller schreibt: Education. Update. Oh, not das Ding. Stupid is cognitive privilege now, which is just like white privilege. Eric Owens, who is white as shit. What the fuck? Nee, ich glaube, das sind die. Der nimmt das eher auseinander, der Owens da auch, oder? Ja. Ich finde es gut, dass wir jetzt. Ja, Daily Caller. Kognitives klar. Privileg haben. Tut er das oder nimmt er das auseinander oder nicht? Weil wie es für mich klingt, ist das der Artikel, in dem das nicht auseinandergenommen wird. Ich habe einfach noch die Überschrift geahnt. Tech Social Justice Warriors, das sagt doch schon alles. Ja. Ach, und hier geht's auch wieder. Hier, guck mal, einer unserer Lieblinge, Peggy McIntosh, White Privilege, Unpacking the Invisible Knappsack. Das hatten wir doch auch schon öfter mal als Quelle von diesem ganzen Scheißdreck. Ja. Wieder so wie bei Judith Butler. Irgendeine Tante hat einen Hirnschlag und schreibt dann was, während sie krank ist, und dann wird daraus eine Wissenschaft. Diese elendigen Kulturmarxisten. We can't debate whether whiteness is a sort of master privilege that overrules all others. Ihr sag mal. Wo seid ihr? Herr der Ringe oder was? Ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Nee, die reden da ganz einfach von dem. Haben die schon mal einen weißen Obdachlosen in der Pissrinne irgendwo verrecken sehen? Ich kann dir erklären, worum es hier geht. Wo ist ein Master Privilege? Es geht hier den Leuten um den Progressive Stack, ja, um diese Hierarchie von Privilegien und Intersektionalität. Ja, aber dazu, guck mal, Russen sind auch Weiße und wir wissen ganz genau, dass jedes Jahr in Moskau zig weiße Russen jämmerlich erfrieren im Winter. Ja, genau, ja. Ja. Und wo ist es dann, das Master Privilege, das overrules all, also das alle anderen übersteigt und auscancelt oder was? Naja, Moment. Das Master Privilege ist darin, dass es mehr Weiße gibt, die erfolgreich sind, als es Schwarze gibt, die erfolgreich sind. Und hey, dann kann ja der Einzelne kein Privileg haben. Also dann hat, oder es hat nur der Einzelne ein Privileg, aber man kann das dann nicht. Man kann dann halt nicht dieses Weiß dazwischen stellen. Doch, klar kann man, aber sobald du sagst, ja, Feministen sind so und so oder Muslime sind so und so, dann bist du der Böse. Aber sie dürfen hier natürlich über alle Weißen herziehen. Komm. White Privilege, echt. Und jetzt dann noch Intelligenz. Ich bitte euch, also Weißt du, wie was denn, aber was ist denn, und welche Lösung haben wir denn dann? Müssen Kinder einen IQ-Test machen und wenn sie zu gut sind, kommen sie irgendwie noch ein Jahr in den Kindergarten? Oder? Nein, nein, nein. Wenn das sie das zu wird gut dann sind, wie in China während der Kulturrevolution, wo du den Leuten die Finger gebrochen hast, die Klavier spielen konnten. Wenn die Leute zu klug sind, werden ihre IQ-Punkte einfach umverteilt. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, wir nehmen deine IQ-Punkte und schieben sie woanders. Zu viel Computerrollenspiele. Und schieben sie. Ja. Wir nehmen deine IQ-Punkte und schieben sie woanders. Boah, aber könnt ihr euch mal diese Zukunft vorstellen, in der wir irgendwie dann, keine Ahnung, CRISPR so richtig kommerzialisieren und nutzen können, um Leute dümmer zu machen, wenn die zu klug sind? Ich denke mal, die einzige Möglichkeit wäre, dann halt Kinder zu standardisieren irgendwie über Gentechnik. Wenn ihr Kind hat die Nummer 738952. Dann kriegen wir halt alle nur noch 80, bis auf die Kinder von der Regierung, sagen wir mal vielleicht, oder einem kleinen Nukleus der Menschheit tief in den Bunkern unter der Erde. Und das ist Mr. President. Wow. Also das ist ultra dystopisch, weil es ist wirklich, es gibt diese Sage von dem Riesen mit den zwei Betten in Griechenland und der hat die Reisenden immer zu sich eingeladen und wenn er groß war, der Reisende, hat er ihnen das kurze Bett gelegt und hat gesagt, da passt du gar nicht rein und hat ihm die Arme und die Beine abgeschlagen und bei dem großen, großen Bett hat er die kleinen Leute reingesteckt und hat sie so lang gezogen, bis sie zerrissen sind. Ja. Also, richtig cooles Businessmodell. Und so läuft das doch hier auch. Also, wenn du zu schlau bist, keine Ahnung, dann hauen wir dir ein paar Mal auf den Kopf und wenn du irgendwie zu dumm bist, dann kriegst du super Förderung und Amphetamine oder was. Gender, ja, Amphetamine. Gender, Mainstreaming, Diversity, Mainstreaming, Intelligence, Mainstreaming, Technology, Mainstreaming. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie schrecklich. Gamification von Diversity Mainstreaming im Jahr 2017. Boah, und wenn, ist es wirklich die einzige wirkliche vergleichbare Geschichte sind halt Sowjetunion und China eigentlich, wo man, oder vielleicht Kambodscha noch in deutlicherem Maße, wo man einfach die denkenden Menschen umgebracht hat. Ich verstehe, ich stelle mir schon so vor, wie wenn die jetzt da wirklich jetzt diese Idee weiter aufgreifen und dann ausbauen, dass da jetzt irgendwie Leute hinkommen und sagen, wisst ihr was, wir könnten da dagegen vorgehen, dass da Kinder zu intelligent sind, ja, indem wir ihnen, wenn sie Bücher greifen wollen, ja, dann Elektroschocks verpassen. Geil! Genau. Oder dann siehst du so Mobs durch die Straßen rennen, dann so ein Kind und hinterher rennen so 20 Erwachsene. Schnappt es euch, es kann lesen! Gedankenverbrecher, du darfst gar nicht lesen. Du bist gar nicht bestimmt zum Lesen. Ja. Oder dass dann hier irgendwie kommerzialisiertes Roma dann Leuten ausgegeben wird. Oder Soylent Green. Ja, und Soylent Green ist. Also Leute kriegen halt nur die stupidesten Jobs, die sie möglichst schnell kaputt machen. Ja, aber wenn du eine Frau bist, ja. Dann nicht. Dann bekommst du die guten, schlechten Jobs. Ach Gott. Dann, globale Verdummung, Idiocracy, viel Spaß. Ja, Alter, ich freue mich schon auf die Kämpfe, auf die Gladiatorenkämpfe von Dildosern. Geil. Mhm. Cool. Ich freue mich mehr auf die neue Folge von Voll in die Eier. Checkt mal eure Privilegien, so wie ihr hier daher redet. Cis-normativ, transphob, kognitivophob. Hallo, Moment mal. Also Moment mal. Ja, wenn du mir sagst, ich soll meine Privilegien checken, dann kann ich das gar nicht, weil ich nämlich kognitiv nicht so weit entwickelt bin. Also check deine Privilegien. Boom. Das ist jetzt aber transgressiv. Also das war jetzt eine Aggression. Von dir ist es echt ableistisch, Able. Mal wieder, ja. Du hast nicht meine richtigen Pronomen verwendet. Oh, Mammon-Magazin ist da. Hallo, Mammon. Check mal Mammon-Magazin aus. Nice, ja, nice Channel. Ja. Und schaut das Video in der Beschreibung. Mr. Metokur auf jeden Fall an, wenn ihr ein bisschen Interesse an Meinungsfreiheit im Internet habt und Englisch könnt. Das ist echt gut. Aber nicht zu viel Interesse haben, sonst dreht ihr durch. Ja, die Reise ins Kaninchenloch ist noch lange nicht vorbei. Die Beschäftigung setzt seit fast 3 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Ja. Und der Wahnsinn findet kein Ende. Die Wende kommt immer näher. Und ich habe immer noch Durchfall, ja. Ich will immer noch durch, meine ich. Und erst gestern haben sie mich gedoxt und jetzt ist schon mein Reifen zerstochen. Ne? Ja. Wann verkaufen wir eigentlich Wasserfilter? Scheiße, Mann. Ich verkaufe Male Vitality. Hi, Leute. Ja, oder wir geben Kurse, wie Telemarketing auch deiner Firma unheimlich helfen kann, die richtigen Kunden zu erreichen. Schau dir an, was da passiert ist. Ja, aber wir müssen uns schon mal bei der Demokratie leben bewerben. So, das sollten wir schon mal machen. Das war ja wieder ein wunderbarer Abend heute Abend mit einem bunten Strauß schöner Melodien. Ich freue mich so, dass ihr alle hier wart. Ich freue mich so, der Ebel war da. Und der Opex. Hallo. Und unser Mann an der Technik, unser Gehirn hinter den Affen, der Chris. Der Affen-DJ. Ja, und, ja, eine Sache habe ich noch, wo wir gerade bei Shoutouts sind. Ich sehe gerade im Chat ist auch der Kanal Wen Wählen. Den könnt ihr euch auch mal angucken. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Livestreams mit, mit diversen Politikern und so. Und ist auf jeden Fall ganz nett, dass man die Leute halt mal ungefiltert und live hört und die Fragen, die da gestellt werden, finde ich auch ganz passend. Also kann ich auf jeden Fall. Ja, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Like da. Mit jedem Like Nein. Kulturaxis switch off that pesky Adblock. Ja, genau. Turn off that pesky Adblock. Genau. Für 3 Stunden Stream. Genau. Ja, auf jeden Fall. Weil wir so viele Ads haben. Ja, genau. Ja, ganz viel Werbung. Ja. Okay, Leute. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.